Sie hören Verbrechen von Ferdinand von Schirach. Gelesen von Burkhard Klausner. Fähner. Friedhelm Fähner war sein Leben lang praktischer Arzt in Rottweil gewesen. 2800 Krankenscheine pro Jahr. Praxis an der Hauptstraße, Vorsitzender des Kulturkreises Ägypten, Mitglied im Lions Club, keine Straftaten, nicht einmal Ordnungswidrigkeiten. Neben seinem Haus besaß er zwei Mietshäuser, einen 3 Jahre alten Mercedes E-Klasse mit Lederausstattung und Klimaautomatik, etwa 750.000 Euro in Aktien und Obligationen und eine Kapitallebensversicherung. Fähner hatte keine Kinder. Seine einzige noch lebende Verwandte war seine 6 Jahre jüngere Schwester, die mit ihrem Mann und 2 Kindern in Stuttgart lebte. Über Fähners Leben hätte es eigentlich nichts zu erzählen gegeben. Bis auf die Sache mit Ingrid. Mit 24 Jahren hatte Fähner Ingrid auf dem 60. Geburtstag seines Vaters kennengelernt. Auch sein Vater war Arzt in Rottweil gewesen. Rottweil ist eine durch und durch bürgerliche Stadt. Jedem Fremden wird ungefragt erklärt, die Stadt sei von den Staufern gegründet und die älteste in Baden-Württemberg. Tatsächlich trifft man hier auf mittelalterliche Erker und hübsche Stechschilder aus dem 16. Jahrhundert. Die Fähners waren schon immer hier. Sie gehörten zu den sogenannten ersten Familien der Stadt, waren anerkannte Ärzte, Richter und Apotheker. Friedhelm Fähner ähnelte dem jungen John F. Kennedy. Er hatte ein freundliches Gesicht, man hielt ihn für einen sorglosen Menschen, die Dinge glückten ihm. Nur wenn man genauer hinsah, fiel etwas Trauriges, etwas Altes und Dunkles in seinen Zügen auf, wie man es nicht selten in dieser Gegend zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb sieht. Ingrids Eltern, Apotheker in Rottweil, brachten ihre Tochter zu der Feier mit. Sie war 3 Jahre älter als Fähner, eine handfeste Provinzschönheit mit schweren Brüsten. Wasserblaue Augen, schwarze Haare, blasse Haut. Sie war sich ihrer Wirkung bewusst. Die seltsam hohe, metallische Stimme, die keinerlei Modulation zuließ, irritierte Fähner. Nur wenn sie leise sprach, hatten ihre Sätze eine Melodie. Sie hatte die Realschule nicht abgeschlossen und arbeitete als Kellnerin. Vorübergehend, sagte sie zu Fähner. Ihm war das gleichgültig. Sie war ihm auf anderen Gebiet, das ihn mehr interessierte, weit voraus. Fähner hatte bis dahin nur 2 kurze sexuelle Kontakte mit Frauen gehabt. Sie hatten ihn eher verunsichert. Er verliebte sich sofort in Ingrid. 2 Tage nach der Feier verführte sie ihn nach einem Picknick. Sie lagen in einer Wetterhütte und Ingrid machte ihre Sache gut. Fähner war so durcheinander, dass er sie schon eine Woche später bat, ihn zu heiraten. Ohne zu zögern nahm sie an, Fähner war eine sogenannte gute Partie. Er studierte Medizin in München, er war attraktiv und liebevoll und er stand kurz vor dem ersten Examen. Vor allem aber zog sie seine Ernsthaftigkeit an. Sie konnte das nicht formulieren, aber sie sagte ihrer Freundin, Fähner werde sie nie sitzen lassen. 4 Monate später wohnte sie bei ihm. Die Hochzeitsreise ging nach Kairo. Es war sein Wunsch. Wenn man ihn später nach Ägypten fragte, sagte er, es sei schwerelos, auch wenn er wusste, dass ihn niemand verstand. Er war dort der junge Parsival, der reine Tor. Und er war glücklich. Es war das letzte Mal in seinem Leben. Am Abend vor der Rückreise lagen sie im Hotelzimmer. Die Fenster waren geöffnet, es war immer noch zu heiß. Die Luft staute sich in dem kleinen Zimmer. Es war ein billiges Hotel, es roch nach faulendem Obst und von unten hörten sie den Straßenlärm. Trotz der Hitze hatten sie miteinander geschlafen. Fähner lag auf dem Rücken und verfolgte die Drehungen des Deckenventilators. Ingrid rauchte eine Zigarette. Sie drehte sich zur Seite, stützte ihren Kopf auf eine Hand und sah ihn an. Er lächelte. Sie schwiegen lange. Dann begann sie zu erzählen. Sie erzählte von den Männern vor Fähner, von Enttäuschungen und Fehlern, aber vor allem von dem französischen Oberleutnant, der sie geschwängert hatte, und von der Abtreibung, die sie fast getötet hätte. Sie weinte. Er erschrak und nahm sie in die Arme. Auf seiner Brust spürte er ihren Herzschlag. Er war hilflos. »Sie ist mir anvertraut«, dachte er. Du musst mir schwören, dass du auf mich aufpasst. Du darfst mich nie verlassen. Ingrids Stimme zitterte. Es rührte ihn. Er wollte sie beruhigen. Er habe das doch schon in der Kirche bei der Hochzeit geschworen. Er sei glücklich mit ihr. Er wolle... Sie unterbrach ihn hart. Ihre Stimme wurde lauter. Sie hatte jetzt den metallisch farblosen Klang. Schwöre es! Und plötzlich verstand er. Das war kein Gespräch unter Liebenden. Der Ventilator, Kairo, die Pyramiden, die Hitze des Hotelzimmers. Alle Klischees verschwanden schlagartig. Er schob sie ein Stück von sich, um ihr in die Augen sehen zu können. Dann sagte er es. Er sagte es langsam und er wusste, was er sagte. Ich schwöre es. Er zog sie wieder zu sich und küsste ihr Gesicht. Sie schliefen noch einmal miteinander. Diesmal war es anders. Sie saß auf ihm, sie nahm sich, was sie wollte. Sie waren ernst, fremd und einsam. Als sie kam, schlug sie ihm ins Gesicht. Später lag er noch lange wach und starrte an die Decke. Der Strom war ausgefallen, der Ventilator bewegte sich nicht mehr. Natürlich bestand Fähner sein Examen mit Auszeichnungen. Er legte seine Promotion ab und bekam eine erste Stelle im Kreiskrankenhaus Rottweil. Sie fanden eine Wohnung, drei Zimmer, ein Bad, Blick auf den Waldrand. Als der Hausrat in München eingepackt wurde, warf sie seine Plattensammlung weg. Er bemerkte es erst beim Einzug in die neue Wohnung. Sie sagte, sie könne die Platten nicht ausstehen, er habe sie mit anderen Frauen gehört. Fähner war wütend. Sie sprachen zwei Tage fast nicht miteinander. Fähner mochte die Klarheit des Bauhauses, sie richtete die Wohnung in Eiche und Kiefer ein, hängte vor die Fenster Gardinen und kaufte bunte Bettwäsche. Selbst die gestickten Untersetzer und die Zinnbecher nahm er hin, er wollte sie nicht bevormunden. Einige Wochen später erklärte Ingrid, es störe sie, wie er sein Besteck halte. Anfangs lachte er und meinte, sie sei kindisch. Sie wiederholte den Vorwurf am nächsten Tag und die Tage darauf. Und weil sie es ernst nahm, hielt er das Messer anders. Ingrid beschwerte sich, dass er den Müll nicht runterbringe. Er redete sich ein, dass das nur Anfangsschwierigkeiten seien. Bald darauf warf sie ihm vor, dass er zu spät nach Hause komme. Er habe mit anderen Frauen geflirtet. Die Vorwürfe rissen nicht ab. Bald hörte er sie täglich. Er sei unordentlich, er verschmutze seine Hemden, er zerknittere die Zeitung, er rieche schlecht, er denke nur an sich, er rede Unsinn, er betrüge sie. Fähner verteidigte sich kaum noch. Nach einigen Jahren begannen die Beschimpfungen. Zuerst verhalten, dann immer massiver. Er sei ein Schwein, er quäle sie, er sei ein Schwachkopf. Dann kam die Fäkaliensprache und das Anschreien. Er gab auf. Nachts stand er auf und las Science-Fiction-Romane. Wie zu seinen Studentenzeiten joggte er täglich eine Stunde, es beruhigte ihn. Sie schliefen schon lange nicht mehr miteinander. Er bekam Angebote von anderen Frauen, aber er hatte keine Affären. Mit 35 übernahm er die Praxis seines Vaters, mit 40 war er ergraut. Fähner war müde. Als Fähner 48 war, starb sein Vater, als er 50 war, seine Mutter. Von dem Erbe kaufte er ein Fachwerkhaus am Stadtrand. Zu dem Haus gehörte ein kleiner Park, verwahrloste Stauden, 40 Apfelbäume, 12 Kastanien, ein Teich. Der Garten wurde Fähners Rettung. Er ließ sich Bücher kommen, abonnierte Fachzeitschriften und las alles, was es über Stauden, Teiche und Bäume zu lesen gab. Er kaufte die besten Geräte, beschäftigte sich mit Bewässerungstechnik und lernte alles mit der ihm eigenen systematischen Gründlichkeit. Der Garten erblühte und die Stauden wurden in der Umgebung so bekannt, dass Fähner Fremde zwischen den Apfelbäumen sah, die dort fotografierten. Unter der Woche blieb er lange in der Praxis. Als Arzt war Fähner gründlich und mitfühlend. Seine Patienten schätzten ihn, seine Diagnosen waren Maßstab in Rottweil. Er verließ das Haus, bevor Ingrid aufwachte und kehrte erst nach 9 zurück. Die Abendessen voller Vorwürfe nahm er schweigend hin. Die metallische Stimme Ingrids reihte modulationslos Satz um Satz Anfeindungen aneinander. Sie war fett geworden. Ihre blasse Haut hatte sich mit den Jahren rosa gefärbt. Ihr wulstiger Hals war nicht mehr fest. Vor ihrer Kehle hatte sich ein Hautlappen gebildet, der im Takt ihrer Beschimpfungen hin und her waberte. Sie litt unter Atemnot und Bluthochdruck. Fähner wurde immer dünner. Als er eines Abends mit vielen Worten vorschlug, Ingrid möge Hilfe bei einem befreundeten Nervenarzt suchen, warf sie eine Pfanne nach ihm und brüllte, er sei eine undankbare Sau. In der Nacht vor seinem 60. Geburtstag lag Fähner wach. Er hatte das ausgeblichene Ägyptenfoto hervorgeholt. Ingrid und er vor der Cheops-Pyramide. Im Hintergrund Kamele, Touristenbeduinen und Sand. Als sie die Hochzeitsalben weggeschmissen hatte, hatte er das Bild wieder aus dem Mülleimer gezogen. Seitdem verwahrte er es tief unten in seinem Schrank. In dieser Nacht begriff Fähner, dass er immer weiter bis zum Ende seines Lebens ein Gefangener bleiben würde. Er hatte sein Versprechen in Kairo gegeben, er musste es gerade jetzt in den schlechten Tagen halten. Ein Versprechen nur für gute Tage gab es nicht. Das Bild verschwamm vor seinen Augen. Er zog sich aus und stellte sich nackt vor den Spiegel im Badezimmer. Er sah sich lange an. Dann setzte er sich auf den Rand der Badewanne. Zum ersten Mal in seinem Erwachsenenleben weinte er. Fähner arbeitete in seinem Garten. Er war jetzt 72. Vor 4 Jahren hatte er die Praxis verkauft. Wie immer war er um 6 Uhr aufgestanden. Er hatte das Gästezimmer, er wohnte schon seit Jahren dort, leise verlassen. Ingrid schlief noch. Es war ein leuchtender Septembervormittag. Der Frühnebel hatte sich zurückgezogen, die Luft war klar und kalt. Fähner jätete mit der Hacke das Unkraut zwischen den Herbststauden. Es war eine anstrengende und eintönige Arbeit. Fähner war zufrieden. Er freute sich auf den Kaffee, den er wie immer in seiner Pause um 9:30 trinken würde. Fähner dachte an den Rittersporn, den er im Frühjahr gepflanzt hatte. Er würde im Spätherbst ein drittes Mal blühen. Plötzlich riss Ingrid die Terrassentür auf. Sie brüllte, er habe schon wieder vergessen, das Fenster im Gästezimmer zu schließen, er sei einfach nur ein Idiot. Ihre Stimme überschlug sich, blankes Metall. Fähner würde später nicht genau beschreiben können, was er in diesem Moment dachte. Es habe in ihm ganz tief unten, hart und scharf zu leuchten begonnen. Alles sei überdeutlich in diesem Licht gewesen, gleißend. Er bat Ingrid, in den Keller zu kommen und nahm selbst die Außentreppe. Ingrid betrat schnaufend den Kellerraum, in dem er die Gartengeräte aufbewahrte. Sie hingen geordnet nach Funktion und Größe an den Wänden oder standen gereinigt in Blech- und Plastikeimern. Es waren schöne Geräte, die er in den vergangenen Jahren zusammengetragen hatte. Ingrid kam selten hierher. Als sie die Tür öffnete, nahm Fähner wortlos die Baumaxt von der Wand. Sie stammte aus Schweden, handgeschmiedet, sie war eingefettet und ohne Rost. Ingrid verstummte. Er trug noch die groben Gartenhandschuhe. Ingrid starrte auf die Axt. Sie wich nicht aus. Bereits der erste Schlag, der ihre Schädeldecke spaltete, war tödlich. Die Axt drang mit abgesplitterten Knochenstücken weiter bis in das Gehirn. Die Schneide teilte ihr Gesicht. Noch bevor sie zu Boden fiel, war sie tot. Fähner hatte Mühe, die Axt aus ihrem Schädel zu hebeln. Er stellte seinen Fuß auf ihren Hals. Mit 2 wuchtigen Hieben trennte er den Kopf vom Rumpf. Der Gerichtsmediziner verzeichnete später 17 weitere Schläge, die Fähner benötigte, um ihre Arme und Beine abzutrennen. Fähner atmete schwer. Er setzte sich auf den kleinen Holzschemel, den er sonst beim Pflanzen benutzte. Die Beine des Hockers standen im Blut. Fähner bekam Hunger. Irgendwann stand er auf, zog sich neben der Leiche aus und wusch sich am Gartenwaschbecken im Keller das Blut aus den Haaren und dem Gesicht. Er schloss den Keller ab und ging über die Innentreppe in die Wohnung. Oben kleidete er sich wieder an, wählte den Polizeinotruf, nannte seinen Namen und die Anschrift und sagte wörtlich: »Ich habe Ingrid klein gemacht. Kommen Sie sofort.« Der Anruf wurde aufgezeichnet. Ohne eine Antwort abzuwarten, legte er auf. Seine Stimme war nicht erregt. Die Polizisten trafen ohne Sirene und Blaulicht ein paar Minuten nach dem Anruf vor Fähners Haus ein. Einer der Beamten war seit 29 Jahren im Polizeidienst. Alle in seiner Familie waren bei Fähner Patienten gewesen. Fähner stand vor dem Gartentor und gab ihm die Schlüssel. Er sagte, sie sei im Keller. Der Polizist wusste, dass es besser war, keine Fragen zu stellen. Fähner trug einen Anzug, aber weder Schuhe noch Strümpfe. Er war sehr ruhig. Der Prozess dauerte 4 Tage. Der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer war ein erfahrener Mann. Er kannte Fähner, über den er zu richten hatte. Und er kannte Ingrid. Falls er sie nicht genügend gekannt hatte, gaben die Zeugen Auskunft. Jeder bedauerte Fähner, jeder ergriff für ihn Partei. Der Postbote sagte, er habe Fähner für einen Heiligen gehalten. Wie er es mit der ausgehalten habe, sei ein Wunder. Der Psychiater bescheinigte Fähner einen Affektstau, schuldunfähig sei er nicht gewesen. Der Staatsanwalt beantragte 8 Jahre. Er ließ sich Zeit, er schilderte den Tatablauf und wartete durch das Blut im Keller. Dann sagte er, Fähner hatte Alternativen. Er hätte sich scheiden lassen können. Der Staatsanwalt irrte. Genau das hätte Fähner nicht gekonnt. Die letzte Reform der Strafprozessordnung hat den Eid als obligatorische Beteuerung einer Aussage im Strafprozess abgeschafft. Wir glauben schon lange nicht mehr daran. Wenn ein Zeuge lügt, lügt er eben. Kein Richter denkt ernsthaft, das würde sich durch einen Eid ändern lassen. Dem modernen Mensch scheint der Schwur gleichgültig zu sein. Aber, und in diesem Aber liegt eine Welt. Fähner war kein moderner Mensch. Sein Versprechen war ernsthaft. Es hatte ihn sein ganzes Leben gebunden. Mehr noch, er wurde zum Gefangenen. Fähner konnte sich nicht befreien. Das wäre Verrat gewesen. Die Gewalteruption war das Bersten des Druckbehälters, in den er lebenslang durch seinen Eid eingesperrt war. Fähners Schwester, die mich um die Verteidigung ihres Bruders gebeten hatte, saß im Zuschauerraum. Sie weinte. Seine alte Praxisschwester hielt ihre Hand. Fähner war im Gefängnis noch dünner geworden. Er saß regungslos auf der Anklagebank aus dunklem Holz. In der Sache gab es nichts zu verteidigen. Es war ein rechtsphilosophisches Problem. Was ist der Sinn von Strafe? Weshalb strafen wir? Im Plädoyer versuchte ich, den Grund zu finden. Es gibt eine Fülle von Theorien. Strafe soll uns abschrecken. Strafe soll uns schützen, Strafe soll den Täter davon abhalten, nochmals eine Tat zu begehen, Strafe soll Unrecht aufwiegen. Unser Gesetz vereinigt diese Theorien, aber keine passte hier richtig. Fähner würde nicht erneut töten. Das Unrecht der Tat war offensichtlich, aber es war schwer zu wiegen. Und wer wollte Vergeltung üben? Es wurde ein langes Plädoyer. Ich erzählte seine Geschichte. Ich wollte, dass man verstand, dass Fähner am Ende angekommen war. Ich sprach, bis ich glaubte, das Gericht erreicht zu haben. Als ein Schöffe nickte, setzte ich mich wieder. Fähner hatte das letzte Wort. Das Gericht hört am Ende eines Prozesses den Angeklagten. Die Richter sollen seine Worte in die Beratung mitnehmen. Er verneigte sich. Die Hände hatte er ineinander gelegt. Er hatte die Sätze nicht auswendig lernen müssen, es war die Zusammenfassung seines Lebens. Ich habe meine Frau geliebt und am Ende habe ich sie getötet. Ich liebe sie immer noch, ich habe es ihr versprochen, sie ist immer noch meine Frau. Das wird sich bis zu meinem Tod nicht ändern. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Ich muss mit meiner Schuld leben. Fähner setzte sich, verstummte und starrte wieder auf den Boden. Es war still im Saal. Selbst der Vorsitzende wirkte beklommen. Dann erklärte er, dass sich das Gericht zur Beratung zurückziehe. Das Urteil werde am nächsten Tag verkündet. An diesem Abend besuchte ich Fähner noch einmal im Gefängnis. Es gab nicht mehr viel zu sagen. Er hatte einen zerknitterten Umschlag mitgebracht, aus dem er das Bild der Hochzeitsreise zog. Er strich mit dem Daumen über Ingrids Gesicht. Die obere Schutzschicht hatte sich längst von dem Foto gelöst. Ihr Gesicht war fast weiß. Fähner wurde zu 3 Jahren verurteilt. Der Haftbefehl wurde aufgehoben und er wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Er konnte die Strafe im offenen Vollzug verbüßen. Offener Vollzug bedeutet, dass der Verurteilte in der Haftanstalt übernachten muss und sich tagsüber in Freiheit aufhalten darf. Voraussetzung ist, dass er einem Beruf nachgeht. Es war nicht einfach, einen neuen Beruf für einen 72-Jährigen zu finden. Schließlich fand seine Schwester die Lösung. Fähner meldete ein Gewerbe zum Obsthandel an. Er verkaufte die Äpfel aus seinem Garten. 4 Monate später traf in meiner Kanzlei eine Kiste mit 10 roten Äpfeln ein. In dem beigelegten Umschlag befand sich ein einzelnes Blatt Papier. In diesem Jahr sind die Äpfel gut. Fähner. Das Cello. Tucklers Smoking war hellblau, sein Hemd rosa. Sein Doppelkinn quoll über Hemdkragen und Fliege, die Jacke spannte am Bauch und warf über der Brust Falten. Er stand zwischen seiner Tochter Teresa und seiner 4. Ehefrau. Beide Frauen überragten ihn. Die schwarz behaarten Finger seiner linken Hand hielten die Hüfte seiner Tochter umklammert. Sie lagen dort wie ein dunkles Tier. Der Empfang hatte ihn viel Geld gekostet, aber er fand, dass es sich gelohnt hatte, denn sie waren alle gekommen. Der Ministerpräsident, die Bankiers, die Einflussreichen und die Schönen, vor allem aber der berühmte Musikkritiker. An mehr wollte er jetzt nicht denken. Es war Teresas Fest. Teresa war damals 20 Jahre alt, eine klassische, schmale Schönheit, mit einem Gesicht von fast vollständiger Symmetrie. Sie wirkte ruhig und gefasst und nur eine dünne Ader an ihrem Hals zeigte den aufgeregten Schlag ihres Herzens. Nach einer kurzen Rede ihres Vaters setzte sie sich auf die rot ausgeschlagene Bühne und stimmte das Cello. Ihr Bruder Leonard saß auf einem Hocker neben ihr, er würde die Notenseiten umblättern. Der Gegensatz zwischen den beiden Geschwistern hätte nicht größer sein können. Leonard war einen Kopf kleiner als Teresa, er hatte Statur und Gesicht des Vaters geerbt, nicht aber dessen Härte. Von seinem roten Kopf rann Schweiß in sein Hemd. Der Rand des Kragens hatte sich dunkel gefärbt. Er lächelte ins Publikum, freundlich und weich. Die Gäste saßen auf winzigen Stühlen. Sie verstummten allmählich, das Licht wurde gedämpft. Und während ich noch unentschlossen war, ob ich überhaupt aus dem Garten zurück in den Saal gehen sollte, begann sie zu spielen. Sie spielte die 3 der 6 Cellosonaten von Bach, und schon nach wenigen Takten war mir klar, dass ich Teresa nie wieder würde vergessen können. An jenem warmen Sommerabend in dem großen Saal der Gründerzeit-Villa, deren hohe Sprossentüren sich weit in den erleuchteten Park öffneten, erlebte ich einen dieser seltenen Momente absoluten Glücks, die nur Musik uns ermöglicht. Tuckler war Bauunternehmer in der 2. Generation. Er und sein Vater waren durchsetzungskräftige, intelligente Männer, die in Frankfurt ihr Vermögen mit Immobilien gemacht hatten. Der Vater hatte sein Leben lang in der rechten Hosentasche einen Revolver und in der linken ein Bündel Geld getragen. Tuckler brauchte keine Waffe mehr. 3 Jahre nach Leonhards Geburt besichtigte seine Mutter ein neu gebautes Hochhaus ihres Mannes. Im 18. Stock des Rohbaus wurde Richtfest gefeiert. Irgendjemand hatte vergessen, eine Brüstung abzusichern. Das Letzte, was Tuckler von seiner Frau sah, waren ihre Handtasche und ein Sektglas, die sie neben sich auf einen Stehtisch gestellt hatte. In den darauf folgenden Jahren zog an den Kindern eine ganze Anzahl von Müttern vorbei. Keine blieb länger als 3 Jahre. Tuckler führte ein wohlhabendes Haus. Es gab einen Fahrer, eine Köchin, eine Reihe von Putzfrauen und 2 Gärtner für den Park. Er hatte nicht die Zeit, sich um die Erziehung seiner Kinder zu kümmern, und so wurde die einzige Konstante in ihrem Leben eine ältliche Krankenschwester. Sie hatte schon Tuckler erzogen, roch intensiv nach Lavendel und wurde von allen nur Etta genannt. Ihr Hauptinteresse galt Enten. In ihrer 2-Zimmer-Dachwohnung in Tucklers Haus hatte sie 5 ausgestopfte Exemplare an die Wände gehängt und selbst im Band des braunen Filzhutes, ohne den sie nicht ausging, steckten 2 blaue Erpelfedern. Kinder mochte sie nicht besonders. Etta war immer geblieben, sie gehörte längst zur Familie. Tackler hielt Kindheit für Zeitverschwendung, er erinnerte sich kaum an die eigene. Er vertraute Etta, weil sie mit ihm in den Grundsätzen der Erziehung übereinstimmte. Diszipliniert und, wie Tackler sagte, ohne Dünkel sollten die Kinder aufwachsen. Härte war manchmal notwendig. Theresa und Leonard mussten sich ihr Taschengeld selbst verdienen. Im Sommer stachen sie im Garten Löwenzahn aus und erhielten pro Pflanze einen halben Pfennig. Aber nur mit Wurzel, sonst gibt es nichts, sagte Etta. Sie zählte die einzelnen Pflanzen genauso penibel wie die Pfennige. Im Winter mussten sie Schnee schippen. Etta zahlte nach Metern. Als Leonard 9 Jahre alt war, rannte er von zu Hause weg. Er kletterte im Park auf eine Tanne und wartete, dass sie nach ihm suchen würden. Er stellte sich vor, wie erst Etta und dann sein Vater verzweifeln und seine Flucht beklagen würden. Es verzweifelte niemand. Vor dem Abendessen rief Etta, wenn er jetzt nicht käme, gäbe es nichts mehr zu essen und den Hintern voll. Leonard gab auf, und als er zurückkehrte, war seine Kleidung voller Harz und er bekam eine Ohrfeige. Zu Weihnachten bekamen die Kinder Seife und Pullover geschenkt. Nur einmal schickte ein Geschäftsfreund, der in dem Jahr viel Geld mit Tackler verdient hatte, Leonard ein Kindergewehr und Theresa eine Puppenküche. Etta brachte die Spielsachen in den Keller. So etwas brauchen die nicht, sagte sie, und Tackler, der nicht zugehört hatte, stimmte zu. Etta betrachtete die Erziehung als abgeschlossen, als die Geschwister sich bei Tisch benehmen konnten, Hochdeutsch sprachen und sich ansonsten still verhielten. Sie sagte zu Tackler, es werde mit ihnen kein gutes Ende nehmen. Sie seien zu weich, keine echten Tacklers wie er oder sein Vater. Ihm blieb dieser Satz im Gedächtnis. Etta bekam Alzheimer, entwickelte sich langsam zurück und wurde milder. Sie vererbte ihre Vögel einem Heimatmuseum, das dafür keine Verwendung hatte und die Vernichtung der Präparate verfügte. Nur Tackler und die beiden Kinder waren auf ihrer Beerdigung. Auf der Rückfahrt sagte er, so, nun ist das auch erledigt. Leonard arbeitete in den Ferien für Tackler. Er wäre lieber mit Freunden unterwegs gewesen, aber er hatte kein Geld. Tackler wollte es so. Er brachte seinen Sohn auf eine der Baustellen, übergab ihn dem Vorarbeiter und sagte, er möge ihn richtig rannehmen. Der Vorarbeiter tat, was er konnte, und als Leonard sich am 2. Abend vor Erschöpfung übergab, sagte Tackler, er würde sich schon daran gewöhnen. Er selbst habe in Leonards Alter manchmal mit seinem Vater auf den Baustellen geschlafen und aus dem Knick geschissen, wie die anderen Eisenflechter. Leonard solle sich nicht einbilden, er sei etwas Besseres. Auch Theresa hatte Ferienjobs. Sie arbeitete in der Buchhaltung der Firma. Wie Leonard bekam sie nur 30% des durchschnittlichen Lohnes. »Ihr seid keine Hilfe, sondern macht Arbeit. Euer Lohn ist ein Geschenk und kein Verdienst«, sagte Tackler. Wenn sie ins Kino wollten, gab ihnen Tackler zusammen 10 Euro, und da sie mit dem Bus fahren mussten, reichte es nur für eine Karte. Sie trauten sich nicht, ihm das zu sagen. Manchmal fuhr sie Tacklers Fahrer heimlich in die Stadt und gab ihnen ein bisschen Geld. Er hatte selbst Kinder und kannte seinen Chef. Bis auf Tacklers Schwester, die in der Firma angestellt war und schon jedes Kindergeheimnis ihrem Bruder verraten hatte, gab es keine Verwandten. Vor ihrem Vater hatten die Kinder anfangs Angst, dann hassten sie ihn, und schließlich war seine Welt ihnen so fremd geworden, dass sie ihm nichts mehr zu sagen hatten. Tackler verachtete Leonard nicht, aber er verabscheute das Weiche in ihm. Er dachte, er müsse ihn härter machen, ihn schmieden, wie er sagte. Als Leonard 15 war, hatte er in sein Zimmer ein Bild von einer Ballettaufführung gehängt, die er mit seiner Klasse besucht hatte. Tackler riss es von der Wand und brüllte ihn an, er solle bloß aufpassen, er werde noch schwul. Er sei zu fett. So bekäme er nie eine Freundin. Theresa verbrachte jede Minute mit ihrem Cello bei einem Musiklehrer in Frankfurt. Tackler verstand sie nicht, er ließ sie deshalb meistens in Ruhe. Nur einmal war es anders. Es war im Sommer, kurz nach Theresas 16. Geburtstag. Der Tag war wolkenlos. Sie schwamm nackt im Pool. Als sie aus dem Wasser kam, stand Tackler am Rand des Beckens. Er hatte getrunken. Tackler sah seine Tochter wie eine Fremde an. Er nahm das Handtuch und begann, sie abzutrocknen. Als er ihre Brüste berührte, roch sie den Whisky. Sie rannte ins Haus. In den Pool ging sie nie wieder. Bei den wenigen gemeinsamen Abendessen unterhielt man sich über seine Themen, über Uhren, Essen und Autos. Theresa und Leonard kannten den Preis jedes Wagens und jeder Markenuhr. Es war ein abstraktes Spiel. Manchmal zeigte der Vater ihnen Kontoauszüge, Aktien und Geschäftsberichte. »Das alles wird einmal euch gehören«, sagte er, und Theresa flüsterte Leonard zu, dass er das aus einem Film zitiere. »Das Innere«, sagte Tackler, »ist Blödsinn. Das bringe nichts.« Die Kinder hatten nur sich selbst. Als Theresa im Konservatorium angenommen wurde, beschlossen sie, Tackler gemeinsam zu verlassen. Sie wollten es ihm beim Abendessen sagen und hatten dafür geübt. Sie hatten sich überlegt, wie er reagieren würde und sich die Antworten zurechtgelegt. Als sie anfingen, sagte Tackler, er habe heute keine Zeit und verschwand. Sie mussten 3 Wochen warten, dann führte Theresa das Wort. Die Geschwister glaubten, Tackler würde zumindest sie nicht schlagen. Sie sagte, dass beide Bad Homburg jetzt verlassen würden. Bad Homburg verlassen klinge besser, als es direkt zu sagen, fanden sie. Theresa sagte, sie würde Leonard mitnehmen, sie kämen schon irgendwie durch. Tackler verstand sie nicht. Er aß einfach weiter. Als er Theresa bat, ihm das Brot zu geben, schrie Leonard ihn an. »Du hast uns lange genug gequält?« Und Theresa sagte etwas leiser, »Wir wollen nie so werden wie du.« Tackler ließ das Messer auf den Teller fallen. Es klirrte. Dann stand er wortlos auf, ging zum Wagen und fuhr zu seiner Freundin. Erst gegen 3 Uhr nachts kehrte er zurück. Später in dieser Nacht saß Tackler allein in der Bibliothek. Auf dem Bildschirm, der in die Bücherwand eingebaut war, lief ein selbstgedrehter Film ohne Ton. Er war von einer Super-8-Kamera auf Video überspielt worden. Die Bilder waren überbelichtet. Seine erste Frau hält die beiden Kinder an den Händen. Theresa mag 3 und Leonard 2 Jahre alt sein. Seine Frau sagt etwas, ihr Mund bewegt sich lautlos. Sie gibt Theresa frei, zeigt in die Ferne. Die Kamera folgt ihrem Arm, im unscharfen Hintergrund eine Burgruine. Schwenkt zurück auf Leonard, er versteckt sich hinter dem Bein seiner Mutter und weint. Steine und Rasen verwackelt in Nahaufnahme. Die Kamera wird übergeben, während sie weiterläuft. Sie fährt wieder nach oben. Tackler in Jeans und offenem Hemd, Haare auf der Brust. Er lacht breit und ohne Ton. Er hält Theresa gegen die Sonne. Er küsst sie, er winkt in die Kamera. Das Bild wird heller, der Film reißt ab. In dieser Nacht beschloss Tackler, für Theresa ein Abschiedskonzert auszurichten. Seine Beziehungen sollten ausreichen, er würde sie ganz nach oben bringen. Tackler wollte kein schlechter Mensch sein. Er schrieb jedem seiner Kinder einen Scheck über 250.000 Euro aus und legte sie auf den Frühstückstisch. Er fand, das wäre genug. Am Tag nach dem Konzert gab es in einer überregionalen Zeitung einen fast euphorischen Artikel. Der große Musikkritiker bescheinigte Theresa eine strahlende Zukunft als Cellistin. Sie meldete sich nicht im Konservatorium an. Theresa glaubte, ihre Begabung sei so groß, dass sie noch warten könne. Jetzt ging es um etwas anderes. Die Geschwister fuhren fast 3 Jahre lang durch Europa und die USA. Sie spielte auf ein paar privaten Konzerten und ansonsten nur für ihren Bruder. Das Geld Tacklers machte die Geschwister zumindest für einige Zeit unabhängig. Sie blieben unzertrennlich. Ihre jeweiligen Affären nahmen sie nicht ernst und es gab in diesen Jahren kaum einen Tag, den sie ohne den anderen verbrachten. Sie schienen frei zu sein. Fast auf den Tag genau 2 Jahre nach ihrem Konzert in Bad Homburg traf ich die beiden auf einem Fest in der Nähe von Florenz wieder. Man feierte im Castello di Tornano, einer Burgruine aus dem 11. Jahrhundert, umgeben von Olivenbäumen und Zypressen inmitten von Weinbergen. Jeunesse Dorée nannte der Gastgeber die Geschwister, die in einem Cabriolet aus den 60er Jahren ankamen. Theresa küsste ihn und Leon zog übertrieben elegant seinen albernen Borsalino-Strohhut. Als ich später am Abend zu Theresa sagte, ich hätte nie wieder so intensiv wie im Hause ihres Vaters die Cellosonaten gehört, antwortete sie, es ist das Prälude der 1. Sonate, nicht die 6. Sonate, die jeder für die bedeutendste hält und die die schwierigste ist. Nein, es ist die erste. Sie trank einen Schluck, beugte sich vor und flüsterte mir ins Ohr: Verstehst du das Prälude der Ersten? Das ganze Leben in 3 Minuten. Dann lachte sie. Am Ende des darauf folgenden Sommers waren die Geschwister in Sizilien. Sie wohnten für ein paar Tage bei einem Rohstoffhändler, der dort ein Haus für den Sommer gemietet hatte. Leonard erwachte mit leichtem Fieber. Er dachte, es läge an dem Alkohol der letzten Nacht. Er wollte nicht krank sein, nicht an diesem strahlenden Tag, nicht in dieser glücklichen Zeit. Die E. coli-Bakterien breiteten sich schnell in seinem Körper aus. Sie waren im Wasser gewesen, das er vor 2 Tagen an einer Tankstelle getrunken hatte. In der Garage fanden sie eine alte Vespa und fuhren in Richtung Meer. Der Apfel lag mitten auf dem Asphalt. Ein Erntewagen hatte ihn verloren. Er war fast rund und glänzte in der Mittagssonne. Als Theresa etwas sagte, drehte Leonard den Kopf, um sie zu verstehen. Das Vorderrad glitt über den Apfel und stellte sich quer. Leonard verlor die Kontrolle. Theresa hatte Glück, sie stauchte sich nur die Schulter und hatte ein paar Schürfwunden. Leonards Kopf wurde zwischen dem Hinterrad und einem Stein eingequetscht und platzte auf. In der ersten Nacht im Krankenhaus verschlechterte sich sein Zustand. Niemand untersuchte sein Blut, es gab anderes zu tun. Theresa rief ihren Vater an und Tackler schickte mit dem Learjet der Firma einen Arzt aus Frankfurt. Er traf zu spät ein. In Leonards Körper waren Gifte aus den Nieren in die Blutbahn gelangt. Theresa saß auf dem Flur vor dem Operationssaal. Der Arzt hielt ihre Hand, während er mit ihr sprach. Die Klimaanlage war laut, die Scheibe, die Theresa seit Stunden anstarrte, blind vor Staub. Der Arzt sagte, es sei eine Urosepsis mit Multiorganversagen. Theresa verstand ihn nicht. Urin sei in Leonards Körper, die Überlebenschance betrage 20%. Der Arzt sprach immer weiter, seine Worte schufen Distanz. Theresa hatte fast 40 Stunden nicht geschlafen. Als er wieder in den Saal ging, schloss sie die Augen. Er hatte Ableben gesagt. Und sie sah das Wort in schwarzen Buchstaben vor sich. Es hatte nichts mit ihrem Bruder zu tun. Sie hatte Nein gesagt. Einfach nur Nein. Sonst nichts. Am 6. Tag nach der Einlieferung stabilisierte sich Leonards Zustand. Er konnte nach Berlin geflogen werden. Als er in der Charité eintraf, war sein Körper von Nekrosen überzogen, schwarzem, lederartigem Belag, der das Absterben der Zellen anzeigte. Die Ärzte operierten ihn 14-mal. Daumen, Zeige und Ringfinger der linken Hand wurden entfernt. Die linken Zehen wurden im Grundgelenk abgenommen, ebenso der rechte Vorderfuß und Teile des rechten Rückfußes. Es blieb nur ein deformierter Klumpen übrig, kaum belastbar. Knochen und Knorpel drückten sichtbar gegen die Haut. Leonard lag im künstlichen Koma. Er hatte überlebt. Die Auswirkungen seiner Kopfverletzung ließen sich noch nicht einschätzen. Der Hippocampus ist Poseidons Zugtier, ein griechisches Seeungeheuer, halb Pferd, halb Wurm. Nach ihm ist ein sehr alter Teil des Gehirns in den Schläfenlappen benannt. Gedächtnisinhalte werden dort vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis überführt. Leonards Hippocampi waren verletzt. Als man ihn nach 9 Wochen aus dem Koma holte, fragte er Theresa, wer sie sei. Und dann, wer er sei. Er hatte sein Gedächtnis vollständig verloren und konnte sich nichts länger als 3 oder 4 Minuten merken. Die Ärzte versuchten ihm nach unzähligen Tests zu erklären, dass es eine Amnesie sei, anterograd und retrograd. Leonhard verstand ihre Erklärungen, aber nach 3 Minuten und 40 Sekunden hatte er sie wieder vergessen. Er vergaß auch seine Vergesslichkeit. Und während Theresa ihn pflegte, sah er nur eine schöne Frau. Nach 2 Monaten konnten die Geschwister in die Berliner Wohnung ihres Vaters ziehen. Jeden Tag kam für 3 Stunden eine Krankenschwester. Ansonsten kümmerte sich Theresa um alles. Anfangs lud sie noch Freunde zu Abendessen ein, dann ertrug sie es nicht mehr, wie sie Leonard ansahen. Tackler besuchte sie 1-mal im Monat. Es waren Monate der Einsamkeit. Allmählich verfiel Theresa. Ihr Haar wurde strohig, ihre Haut fahl. Eines Abends holte sie das Cello aus dem Koffer. Sie hatte es seit Monaten nicht angerührt. Im Halbdunkel des Zimmers spielte sie. Leonard lag auf dem Bett und döste. Irgendwann schlug er die Bettdecke zurück und begann zu masturbieren. Sie hörte auf zu spielen und drehte sich zum Fenster. Er bat sie, zu ihm zu kommen. Theresa sah ihn an. Er richtete sich auf und verlangte, sie zu küssen. Sie schüttelte den Kopf. Er ließ sich zurückfallen und sagte, sie solle wenigstens ihre Bluse öffnen. Der vernarbte Stumpf seines rechten Fußes lag wie ein Stück Fleisch auf dem weißen Laken. Sie ging zu ihm und streichelte seine Wange. Dann zog sie sich aus, setzte sich auf den Stuhl und spielte mit geschlossenen Augen. Sie wartete, bis er einschlief, dann stand sie auf, wischte mit einem Handtuch das Sperma von seinem Bauch, deckte ihn zu und küsste ihn auf die Stirn. Sie ging ins Bad und übergab sich. Obwohl die Ärzte es ausgeschlossen hatten, dass Leonard sein Gedächtnis zurückerlangen könnte, schien das Cello ihn zu berühren. Während sie spielte, glaubte sie, eine blasse, eine kaum wahrnehmbare Verbindung zu ihrem früheren Leben zu spüren, ein schwacher Abglanz der Innigkeit, die sie so sehr vermisste. Leonard erinnerte sich manchmal noch am nächsten Tag an das Cello. Er sprach davon, und wenn er auch keine Zusammenhänge herstellen konnte, schien irgendetwas in seinem Gedächtnis haften zu bleiben. Theresa spielte jetzt jeden Abend für ihn, fast immer masturbierte er und fast immer fiel sie danach im Badezimmer in sich zusammen und weinte. 6 Monate nach der letzten Operation begannen die Narben Leonards zu schmerzen. Die Ärzte sagten, dass weitere Amputationen notwendig seien. Nach einer Computertomographie erklärten sie, er würde bald auch die Sprache verlieren. Theresa wusste, dass sie das nicht ertragen könnte. Der 26. November war ein kalter, grauer Herbsttag. Es war früh dunkel geworden. Theresa hatte Kerzen auf den Tisch gestellt und schob Leonard im Rollstuhl an seinen Platz. Die Zutaten für die Fischsuppe hatte sie im KDW gekauft. Er hatte sie früher gerne gegessen. In der Suppe, in den Erbsen, im Rehbraten, in der Mousse au Chocolat und selbst im Wein war Luminal, ein Barbiturat, das sie problemlos wegen Leonards Schmerzen bekommen hatte. Sie gab es ihm in kleinen Mengen, damit er es nicht erbrach. Sie selbst aß nichts und wartete. Leonard wurde schläfrig. Sie schob ihn ins Badezimmer und ließ die große Wanne ein. Sie zog ihn aus, er hatte kaum noch die Kraft, sich an den neuen Griffen in die Wanne zu wuchten. Sie half ihm. Dann zog auch sie sich aus und stieg zu ihm in das warme Wasser. Er saß vor ihr, sein Kopf lehnte an ihren Brüsten, er atmete ruhig und gleichmäßig. Als Kinder hatten sie oft so zusammen in der Badewanne gesessen, weil Etta kein Wasser verschwenden wollte. Theresa hielt ihn fest umschlungen, sie legte ihren Kopf auf seine Schulter. Als er eingeschlafen war, küsste sie seinen Nacken und ließ ihn unter Wasser gleiten. Leonard atmete tief ein. Es gab keinen Todeskampf. Das Luminal hatte seine Steuerungsfähigkeit ausgeschaltet. Seine Lungen füllten sich mit Wasser. Er ertrank. Sein Kopf lag zwischen ihren Beinen. Er hatte die Augen geschlossen und seine langen Haare trieben an der Oberfläche. Nach 2 Stunden stieg sie aus der kalten Wanne, legte ein Handtuch über ihren toten Bruder und rief mich an. Sie gestand. Aber es war nicht nur ein Geständnis, sie saß fast 7 Stunden vor den beiden Ermittlungsbeamten und diktierte ihr Leben ins Protokoll. Sie legte Rechenschaft ab. Sie begann mit ihrer Kindheit und endete mit dem Tod ihres Bruders. Sie ließ nichts aus. Sie weinte nicht, sie brach nicht zusammen, sie saß kerzengerade und sprach gleichmäßig, ruhig und druckreif. Zwischenfragen waren nicht notwendig. Während die Schreibkraft ihre Aussage ausdruckte, rauchten wir in einem Nebenzimmer eine Zigarette. Sie sagte, sie würde nun nicht mehr darüber sprechen. Sie habe alles gesagt. Mehr habe ich nicht, sagte sie. Natürlich wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Ich besuchte sie fast jeden Tag im Gefängnis. Sie ließ sich Bücher schicken und blieb auch in den Freistunden in ihrer Zelle. Lesen war ihre Betäubung. Wenn wir uns trafen, wollte sie nicht über ihren Bruder sprechen. Auch der bevorstehende Prozess interessierte sie nicht. Sie las mir lieber aus den Büchern vor. Abschnitte, die sie in ihrer Zelle ausgesucht hatte. Es waren Vorlesestunden in einem Gefängnis. Ich mochte ihre warme Stimme, aber damals verstand ich es nicht. Ihr war keine andere Möglichkeit mehr geblieben, sich zu äußern. Am 24. Dezember blieb ich bis zum Ende der Besuchszeit bei ihr. Dann schlossen sich die Panzerglastüren hinter mir. Draußen hat es geschneit, alles war friedlich, es war Weihnachten. Theresa wurde wieder in ihre Zelle gebracht. Sie setzte sich an den kleinen Tisch und schrieb einen Brief an ihren Vater. Dann zerriss sie das Bettlaken, drehte es zu einem Seil und erhängte sich am Fenstergriff. Am 25. Dezember erhielt Tackler einen Anruf von der diensthabenden Notstaatsanwältin. Nachdem er aufgelegt hatte, öffnete er den Tresor, nahm den Revolver seines Vaters, steckte sich den Lauf in den Mund und drückte ab. Die Gefängnisverwaltung verwahrte Theresas Habe in der Hauskammer. In unserer Strafprozessvollmacht steht, dass wir als Anwälte berechtigt sind, Gegenstände für unsere Mandanten in Empfang zu nehmen. Irgendwann schickte die Justiz ein Paket mit ihrer Kleidung und ihren Büchern. Wir leiteten die Sachen zu ihrer Tante nach Frankfurt weiter. Eines ihrer Bücher habe ich behalten. Sie hatte meinen Namen auf die erste Seite geschrieben. Es war »Der große Gatsby« von Scott Fitzgerald. Das Buch lag 2 Jahre unberührt in meinem Schreibtisch, bis ich es wieder in die Hand nehmen konnte. Sie hatte die Stellen, die sie vorlesen wollte, blau angestrichen und daneben winzige Noten gezeichnet. Nur eine Stelle war rot markiert, der letzte Satz. Und wenn ich ihn lese, kann ich noch immer ihre Stimme hören. So regen wir die Ruder und stemmen uns gegen den Strom und treiben doch stetig zurück, dem Vergangenen zu. Glück. Ihr Kunde war seit 25 Jahren in der Politik. Er zog sich aus und erzählte dabei, wie er sich hochgedient hatte. Er hatte Plakate geklebt, in Hinterstuben kleiner Lokale Reden gehalten, seinen Wahlkreis aufgebaut und er hatte die 3. Wahlperiode als Abgeordneter auf einem mittleren Listenplatz überstanden. Er sagte, er habe viele Freunde und leite sogar einen Untersuchungsausschuss. Natürlich war es kein bedeutender Ausschuss, aber er war der Vorsitzende. Er stand in seiner Unterwäsche vor ihr. Irina wusste nicht, was ein Untersuchungsausschuss ist. Der dicke Mann fand das Zimmer zu eng. Er schwitzte. Heute musste er es morgens machen, um 10 Uhr war eine Sitzung. Das Mädchen hatte gesagt, dass das kein Problem sei. Das Bett sah sauber aus und sie war hübsch. Sie war nicht älter als 20, schöne Brüste, voller Mund, mindestens 1,75 Meter groß. Wie die meisten Mädchen aus Osteuropa war sie zu stark geschminkt. Der dicke Mann mochte das. Er holte aus seiner Brieftasche 70 Euro und setzte sich auf das Bett. Seine Sachen hatte er sorgfältig über den Stuhl gelegt. Es war ihm wichtig, dass die Bügelfalte nicht litt. Das Mädchen zog ihm die Unterhose aus. Sie schob seine Bauchfettfalten hoch. Er sah nur noch ihre Haare und er wusste, dass sie lange brauchen würde. »Das ist nun mal ihr Job«, dachte er und lehnte sich zurück. Das Letzte, was der dicke Mann spürte, war ein Stich in seiner Brust. Er wollte die Hände heben und dem Mädchen sagen, sie solle aufhören, aber er konnte nur noch grunzen. Irina verstand das Grunzen als Zustimmung und machte noch ein paar Minuten weiter, bis sie merkte, dass der Mann stumm blieb. Sie sah nach oben. Er hatte den Kopf zur Seite gedreht. Speichel war auf das Kissen gelaufen, die Augen waren zur Decke verdreht. Sie schrie ihn an und als er sich immer noch nicht bewegte, holte sie aus der Küche ein Glas Wasser und kippte es ihm ins Gesicht. Der Mann rührte sich nicht. Er hatte noch die Socken an. Er war tot. Irina lebte seit 1,5 Jahren in Berlin. Sie wäre lieber in ihrem Land geblieben, in dem sie in den Kindergarten und zur Schule gegangen war, in dem Freunde und Familie wohnte und dessen Sprache ihr Zuhause war. Irina war dort Schneiderin gewesen, sie hatte eine hübsche Wohnung gehabt, es hatte alles dort gegeben. Möbel, Bücher, CDs, Pflanzen, Fotoalben, eine schwarz-weiße Katze, die ihr zugelaufen war. Ihr Leben hatte vor ihr gelegen und sie hatte sich darauf gefreut. Sie entwarf Damenmode, einige Kleider hatte sie schon genäht und sogar zwei verkauft. Ihre Skizzen waren leicht und durchsichtig. Sie träumte davon, einen kleinen Laden in der Hauptstraße zu eröffnen. Aber in ihrem Land war Krieg. An einem Wochenende fuhr sie zu ihrem Bruder aufs Land. Er hatte den elterlichen Hof übernommen und war deshalb vom Militär freigestellt worden. Sie überredete ihn, zu dem kleinen See zu gehen, der an den Hof grenzte. Sie saßen in der Nachmittagssonne auf dem Bootssteg. Irina erzählte von ihren Plänen und zeigte ihm das Heft mit ihren neuen Entwürfen. Er freute sich und legte ihr den Arm um die Schultern. Als sie zurückkamen, standen die Soldaten auf dem Hof. Sie erschossen ihren Bruder und vergewaltigten Irina. Sie machten es in dieser Reihenfolge. Die Soldaten waren zu viert. Einer spuckte ihr ins Gesicht, während er auf ihr lag. Er nannte sie eine Hure und schlug ihr auf die Augen. Danach wehrte sie sich nicht mehr. Als sie gingen, blieb sie auf dem Küchentisch liegen. Sie wickelte sich in die rot-weiße Tischdecke und schloss die Augen. Sie hoffte, es sei für immer. Als sie am nächsten Morgen erwachte, ging sie wieder zum See. Sie dachte, es sei einfach, sich selbst zu ertränken, aber es gelang ihr nicht. Als sie wieder an die Oberfläche kam, riss sie den Mund auf, ihre Lungen füllten sich mit Sauerstoff. Sie stand nackt im Wasser, es gab nur die Uferbäume, das Schilf und den Himmel. Dann schrie sie. Sie schrie, bis sie keine Kraft mehr hatte. Sie schrie gegen den Tod und die Einsamkeit und den Schmerz. Sie wusste, dass sie überleben würde, aber sie wusste auch, dass dies nicht mehr ihr Land war. Eine Woche später hatte sie ihren Bruder begraben. Es war ein einfaches Grab mit einem Holzkreuz, er hätte von dort aus auf den See schauen können. Der Pfarrer sagte etwas von Schuld und Vergebung, während der Bürgermeister auf den Boden starrte und die Fäuste ballte. Sie gab den Schlüssel zum Hof den nächsten Nachbarn, sie schenkte ihnen das wenige Vieh und alles, was im Haus war. Dann nahm sie den kleinen Koffer und ihre Handtasche und fuhr mit dem Bus in die Hauptstadt. Sie drehte sich nicht um. Das Skizzenbuch ließ sie zurück. Sie erkundigte sich auf den Straßen und in den Kneipen nach Schleppern, die sie nach Deutschland bringen konnten. Der Vermittler war geschickt, er nahm ihr alles Geld ab, was sie hatte. Er wusste, dass sie Sicherheit suchte und dafür bezahlen würde. Es gab viele wie Irina, sie waren ein gutes Geschäft. Irina und die anderen fuhren in einem Kleinbus nach Westen. Nach 3 Tagen hielten sie auf einer Lichtung, stiegen aus und liefen durch die Nacht. Der Mann, der sie über Bäche und durch einen Sumpf führte, sprach wenig und als sie nicht mehr konnten, sagte er, sie seien jetzt in Deutschland. Ein anderer Bus brachte sie nach Berlin. Er hielt irgendwo am Stadtrand, es war kalt und neblig, Irina war müde, aber sie glaubte, sie wäre jetzt in Sicherheit. In den nächsten Monaten lernte sie andere Frauen und Männer aus ihrer Heimat kennen. Sie erklärten ihr Berlin, die Behörden und die Gesetze. Irina brauchte Geld. Legal durfte sie nicht arbeiten. Sie durfte noch nicht einmal in Deutschland sein. Die Frauen halfen ihr in den ersten Wochen. Sie stand an der Kurfürstenstraße. Sie lernte die Preise für Oral- und Vaginalverkehr. Ihr Körper war ihr fremd geworden. Sie benutzte ihn wie ein Werkzeug. Sie wollte weiterleben, auch wenn sie nicht wusste, wozu. Sie spürte sich nicht mehr. Er saß jeden Tag auf dem Bürgersteig. Sie sah ihn, wenn sie zu den Männern ins Auto stieg, und sie sah ihn, wenn sie morgens nach Hause ging. Er hatte einen Plastikbecher vor sich gestellt, in den die Leute manchmal Geld schmissen. Sie gewöhnte sich an seinen Anblick, er war immer da. Er lächelte ihr zu, nach ein paar Wochen lächelte sie zurück. Als der Winter begann, brachte Irina ihm eine Decke aus einem Second-Hand-Laden. Er freute sich. »Ich heiße Kalle«, sagte er und ließ seinen Hund auf der Decke sitzen. Er wickelte ihn ein und kraulte ihn hinter den Ohren, während er sich selbst wieder auf ein paar Zeitungen hockte. Kalle trug dünne Hosen, er fror, während er den Hund wärmte. Irina zitterten die Beine, sie ging schnell weiter. Sie setzte sich auf eine Bank um die Ecke, zog die Knie an und vergrub ihren Kopf. Sie war 19 Jahre alt und seit einem Jahr hatte niemand sie umarmt. Sie weinte zum ersten Mal seit jenem Nachmittag in ihrer Heimat. Als sein Hund überfahren wurde, stand sie auf der anderen Straßenseite. Sie sah Kalle in Zeitlupe über die Straße rennen, er fiel vor dem Wagen auf die Knie, er hob den Hund auf. Der Autofahrer schrie ihm nach, aber Kalle ging mit dem Hund in den Armen auf der Mitte der Straße. Er drehte sich nicht um. Irina lief ihm hinterher, sie verstand seinen Schmerz und plötzlich wusste sie, dass sie das gleiche Schicksal hatten. Gemeinsam begruben sie den Hund im Stadtpark. Irina hielt Kalles Hand. So hatte alles begonnen. Irgendwann beschlossen sie, es gemeinsam zu versuchen. Irina zog aus der verdreckten Pension aus, sie fanden eine Einzimmerwohnung, sie kauften eine Waschmaschine und einen Fernseher und nach alles andere. Es war Kalles erste Wohnung. Er war mit 16 von zu Hause abgehauen, seitdem lebte er auf der Straße. Irina schnitt ihm die Haare, sie kaufte ihm Hosen, T-Shirts, Pullover und zwei Paar Schuhe. Er fand einen Job als Prospektverteiler und half abends in einer Kneipe aus. Nun kamen die Männer zu ihnen nach Hause. Irina musste nicht mehr auf die Straße. Wenn sie morgens alleine waren, holten sie ihr eigenes Bettzeug, legten sich hin und hielten sich fest. Sie lagen ineinander, nackt, still und unbeweglich. Sie hörten nur auf den Atem des anderen und schlossen die Welt aus. Über die Vergangenheit sprachen sie nie. Irina hatte Angst vor dem dicken toten Mann. Und sie hatte Angst, in Abschiebehaft zu kommen und ausgewiesen zu werden. Sie würde zu ihrer Freundin gehen, dort würde sie auf Kalle warten. Sie nahm ihre Tasche und rannte die Stufen runter. Ihr Handy vergaß sie in der Küche. Wie jeden Morgen war Kalle mit dem Fahrrad und einem kleinen Anhänger in das Gewerbegebiet gefahren, aber heute hatte der Mann, der die Arbeit verteilte, nichts für ihn. Kalle brauchte 30 Minuten zurück nach Hause. Er fuhr mit dem Aufzug nach oben. Er glaubte, das Klacken von Irinas Schuhen auf der Treppe zu hören. Als er die Tür zur Wohnung aufschloss, trat sie unten aus dem Haus und ging zur Bushaltestelle. Kalle saß auf einem der beiden Holzstühle und starrte den dicken toten Mann und sein leuchtend weißes Unterhemd an. Auf dem Boden lagen die Brötchen, die er mitgebracht hatte. Es war Sommer, im Zimmer war es warm. Kalle versuchte, sich zu konzentrieren. Irina würde ins Gefängnis kommen und danach müsste sie in ihr Land zurück. Vielleicht hatte der dicke Mann sie geschlagen. Sie tat nichts ohne Grund. Kalle dachte an den Tag, an dem sie mit der Bahn aufs Land gefahren waren. Sie hatten in der Hitze des Sommers auf einer Wiese gelegen und Irina hatte wie ein Kind ausgesehen. Er war glücklich gewesen und glaubte, jetzt bezahlen zu müssen. Und Kalle dachte an seinen Hund. Manchmal ging er zu der Stelle im Park, um nachzusehen, ob sich etwas verändert hatte. Eine halbe Stunde später wurde Kalle klar, dass es keine gute Idee gewesen war. Er war nackt bis auf seine Unterhose. Sein Schweiß mischte sich mit dem Blut in der Badewanne. Er hatte dem Mann eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt, er wollte ihn dabei nicht ansehen. Zuerst hatte er es falsch gemacht und versucht, den Knochen zu durchtrennen. Dann fiel ihm ein, wie man ein Hühnchen zerteilt, und er drehte dem dicken Mann den Arm aus der Schulter. Es ging nun besser, nur die Muskeln und Fasern musste er zerschneiden. Irgendwann lag der Arm auf den gelben Fußbodenkacheln, die Uhr war noch am Handgelenk. Kalle drehte sich zur Toilettenschüssel und erbrach sich. Er ließ Wasser ins Waschbecken laufen, tauchte ein und spülte den Mund aus. Das Wasser war kalt, es schmerzte an den Zähnen. Er starrte in den Spiegel und wusste nicht, ob er davor oder dahinter stand. Der Mann vor ihm musste sich bewegen, damit er sich bewegen konnte. Das Wasser lief über den Rand des Waschbeckens und klatschte auf seine Füße. Kalle kam zu sich. Er kniete sich auf den Boden und nahm die Säge. 3 Stunden später hatte er die Gliedmaßen abgetrennt. In einem Lebensmittelladen kaufte er schwarze Müllbeutel. Die Kassiererin sah ihn komisch an. Kalle versuchte nicht daran zu denken, wie er das mit dem Kopf machen würde. Es gelang ihm nicht. »Wenn er auf dem Hals bleibt, bekomme ich den Mann nicht in den Anhänger«, dachte er. »Ich kann es einfach nicht.« Er verließ das Geschäft. Auf dem Trottoir unterhielten sich 2 Hausfrauen. Die S-Bahn fuhr vorbei. Ein Junge kickte einen Apfel über die Straße. Kalle wurde wütend. »Ich bin doch kein Mörder«, sagte er laut, als er an einem Kinderwagen vorbeiging. Die Mutter drehte sich nach ihm um. Er riss sich zusammen. Eine der Griffschalen des Fuchsschwanzes hatte sich gelöst. Kalle schnitt sich in die Finger. Er heulte wie ein Kind, unter seinen Nasenlöchern bildeten sich Blasen, er sägte mit geschlossenen Augen. Er heulte und sägte und heulte und sägte. Er hielt den Kopf des dicken Mannes unter seinem Arm eingeklemmt, die Plastiktüte war glitschig geworden und entglitt ihm immer wieder. Als er den Kopf endlich vom Rumpf getrennt hatte, war er verwundert, wie schwer er war. Wie ein Sack Grillkohle, dachte er, und er wunderte sich, weshalb ihm Grillkohle einfiel. Kalle hatte noch nie gegrillt. Er schleifte den größten Beutel in den Fahrstuhl und blockierte damit die automatische Tür. Dann holte er den Rest. Die Mülltüten hielten. Für den Torso hatte er sie doppelt genommen. Er fuhr den Anhänger des Fahrrades in den Hausflur. Niemand beobachtete ihn. Es waren 4 schwarze Müllbeutel. Nur die Arme hatte Kalle in einen Rucksack stecken müssen. Der Anhänger war voll, sie wären herausgefallen. Kalle hatte ein frisches Hemd angezogen. Er brauchte 20 Minuten bis zum Stadtgarten. Er dachte an den Kopf, an die dünnen Haare und an die Arme. Er spürte die Finger des dicken Mannes in seinem Rücken. Sie waren nass. Er stürzte vom Fahrrad und riss den Rucksack runter. Dann ließ er sich auf den Rasen fallen. Er wartete darauf, dass die Leute zu ihm laufen und schreien würden, aber das passierte nicht. Es passierte gar nichts. Kalle lag da und sah in den Himmel und wartete. Er vergrub den ganzen dicken Mann im Stadtgarten. Der Stiel des Spatens brach. Er kniete und hielt das Blatt mit den Händen. Er stopfte alles in das Loch, nur ein paar Meter entfernt von dem toten Hund. Es war nicht tief genug. Er trat die Mülltüten zusammen. Das neue Hemd war verdreckt, seine Finger schwarz und blutig, seine Haut juckte. Die Reste des Klappspatens warf er in einen Mülleimer. Dann saß er fast eine Stunde auf einer Parkbank. Er sah den Studenten zu, die Frisbee spielten. Als Irina von ihrer Freundin zurückkam, war das Bett leer. Über dem Stuhl hing noch immer das Jackett und die gefaltete Hose des dicken Mannes. Sie sah ins Bad und schlug sich auf den Mund, um nicht zu schreien. Sie verstand sofort, Kalle hatte versucht, sie zu retten. Die Polizei würde ihn finden. Sie würden glauben, er habe den dicken Mann getötet. Die Deutschen klären jeden Mord auf, das zeigen sie dauernd im Fernsehen, dachte sie. Kalle würde ins Gefängnis kommen. Im Jackett des dicken Mannes klingelte ununterbrochen ein Handy. Sie musste handeln. Sie ging in die Küche und rief die Polizei. Die Beamten verstanden kaum, was sie sagte. Als sie kamen, sahen sie ins Badezimmer und nahmen sie fest. Sie fragten nach der Leiche. Irina wusste keine Antwort. Sie sagte immer wieder, dass der dicke Mann normal gestorben sei. Es sei ein Totherz gewesen. Die Beamten glaubten ihr natürlich nicht. Als sie in Handschellen aus dem Haus gebracht wurde, fuhr Kalle vorbei. Sie sah ihn an und schüttelte den Kopf. Kalle verstand nicht. Er sprang vom Fahrrad und rannte zu ihr. Er stolperte. Die Polizisten nahmen auch ihn fest. Später sagte er, das sei in Ordnung gewesen. Er hätte sowieso nicht gewusst, was er ohne Irina hätte tun sollen. Kalle schwieg. Er hatte Schweigen gelernt und das Gefängnis erschreckte ihn nicht. Er war schon oft dort gewesen, Einbrüche und Diebstähle. Er hatte im Gefängnis meinen Namen gehört und bat mich, seine Verteidigung zu übernehmen. Er wollte wissen, was mit Irina passiert, er selbst war sich gleichgültig. Er sagte, er habe kein Geld. Ich solle mich um seine Freundin kümmern. Wenn Kalle aussagen würde, wäre er gerettet, aber er war schwer zu überzeugen. Er fragte immer nur, ob das Irina nicht schaden könne. Er hielt meine Unterarme umklammert, er zitterte, er sagte, er wolle keine Fehler machen. Ich beruhigte ihn und versprach, für Irina einen Anwalt zu finden. Schließlich stimmte er zu. Er führte die Beamten zu dem Loch im Stadtgarten und stand dabei, als sie den dicken Mann ausgruben und die Körperteile sortierten. Er zeigte den Polizisten auch die Stelle, an der er seinen Hund vergraben hatte. Es war ein Missverständnis. Sie gruben auch das Hundeskelett aus und sahen ihn fragend an. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass alle Wunden erst nach dem Tod zugefügt worden waren. Das Herz des dicken Mannes wurde untersucht. Er war an einem Infarkt gestorben. Es gab keinen Zweifel. Der Tötungsverdacht hatte sich aufgelöst. Am Ende beschränkten sich die Vorwürfe nur noch auf das Zerstückeln. Der Staatsanwalt dachte an eine Anklage wegen Störung der Totenruhe. Das Gesetz spricht davon, dass es verboten ist, Unfug mit der Leiche zu treiben. Es sei großer Unfug, eine Leiche zu zersägen und zu vergraben, sagte der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt hatte recht, aber darum ging es nicht. Es kommt nur darauf an, was ein Beschuldigter will. Kalles Ziel war es, Irina zu retten, nicht die Leiche zu schänden. Unfug aus Liebe, sagte ich. Ich legte eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes vor, die Kalle recht gab. Der Staatsanwalt zog die Augenbrauen hoch, aber er schloss die Akte. Die Haftbefehle wurden aufgehoben und beide wurden entlassen. Irina stellte mit Hilfe einer Anwältin einen Antrag auf Asyl und durfte vorerst in Berlin bleiben. Sie kam nicht in Abschiebehaft. Sie saßen nebeneinander auf dem Bett. Das Scharnier einer der Schranktüren war bei der Durchsuchung herausgebrochen, sie hing schief in den Angeln. Sonst hatte sich nichts verändert. Irina hielt Kalles Hand. Sie sahen aus dem Fenster. »Jetzt müssen wir etwas anderes machen«, sagte Kalle. Irina nickte und dachte, was für ein Glück sie doch hatten. Notwehr. Lenzberger und Beck schlenderten über den Bahnsteig. Glatzen, Militärhosen, Springerstiefel, ausladender Gang. Auf Becks Jacke stand Thor Steiner, auf Lenzbergers T-Shirt Pitbull Germany. Beck war etwas kleiner als Lenzberger. Er war 11-mal wegen Gewaltdelikten verurteilt worden. Die erste Körperverletzung hatte er mit 14 Jahren begangen. Er war mit den Großen mitgelaufen und hatte geholfen, einen Vietnamesen zusammenzutreten. Danach wurde es schlimmer. Mit 15 war er das erste Mal in einer Jugendstrafanstalt, mit 16 hatte er sich tätowieren lassen. Auf dem jeweils ersten Glied der vier Finger seiner rechten Hand stand ein Buchstabe, die zusammen das Wort Hass ergaben. Auf seinem linken Daumen trug er ein Hakenkreuz. Lenzberger hatte nur 4 Eintragungen in seinem Strafregister, aber er hatte einen neuen Baseballschläger aus Metall. In Berlin werden 15-mal mehr Schläger als Bälle verkauft. Beck pöbelte eine ältere Dame an, sie bekam Angst. Er lachte und machte mit erhobenen Armen 2 große Schritte auf sie zu. Die Dame trippelte schneller, sie hielt ihre Handtasche umklammert und verschwand. Lenzberger schlug den Baseballschläger gegen einen Mülleimer. Das Scheppern hallte durch den Bahnhof, er brauchte nicht viel Kraft für die Delle im Blech. Der Bahnsteig war fast leer. Der nächste Zug fuhr in 48 Minuten, ein ICE nach Hamburg. Sie setzten sich auf eine Bank. Beck legte die Füße hoch, Lenzberger hockte sich auf die Lehne. Sie langweilten sich und warfen die letzte Bierflasche ins Gleisbett. Sie zersprang. Das Etikett wellte sich langsam nach oben. Dann entdeckten sie ihn. Der Mann saß 2 Bänke weiter. Mitte 40, Halbglatze, Brille mit schwarzem Kassengestell, grauer Anzug. Ein Buchhalter oder Beamter, dachten sie. Ein Langweiler, auf den zu Hause Frau und Kinder warten. Beck und Lenzberger grinsten sich an, ein ideales Opfer, einer, der Angst bekommen würde. Die Nacht war bisher nicht gut gelaufen. Keine Frauen, zu wenig Geld für wirklich gute Sachen. Becks Freundin hatte sich am Freitag von ihm getrennt, sie hatte die Schreierei und den Alkohol satt gehabt. Das Leben war scheiße an diesem Montagmorgen, bis sie den Mann entdeckten. Sie steigerten sich in Gewaltfantasien, hauten sich gegenseitig auf die Schulter und gingen Arm in Arm zu ihm. Beck ließ sich neben dem Mann auf die Bank fallen und rülpste ihm ins Ohr. Es stank nach Alkohol und Unverdautem. »Na, Alter, heute schon gefickt?« Der Mann holte aus seiner Jacketttasche einen Apfel und polierte ihn mit seinem Ärmel. »Hey, Arschloch, ich rede mit dir«, sagte Beck. Er schlug dem Mann den Apfel aus der Hand und zertrat ihn. Das Fruchtfleisch spritzte auf die Springerstiefel. Der Mann sah Beck nicht an. Er blieb sitzen, bewegungslos, die Augen gesenkt. Beck und Lenzberger verstanden das als Provokation. Beck bohrte seinen Zeigefinger in die Brust des Mannes. »Oder will einer nicht antworten«, sagte er und gab dem Mann eine Ohrfeige. Die Brille verrutschte, der Mann richtete sie nicht. Weil er sich noch immer nicht rührte, zog Beck ein Messer aus dem Stiefel. Es war ein langes Messer. Die Spitze war doppelseitig geschliffen, der Rücken gezackt. Er fuchtelte damit vor dem Gesicht des Mannes herum. Der Mann sah nur geradeaus. Beck stach ein bisschen in die Hand des Mannes, nicht tief, ein Nadelstich. Er sah den Mann erwartungsvoll an, ein Tropfen Blut quoll auf den Handrücken. Lenzberger freute sich auf das, was jetzt kommen würde, und schlug vor Aufregung mit dem Baseballschläger gegen die Bank. Beck fasste mit einem Finger in den Blutstropfen und schmierte darin herum. »Na, Arschloch, geht's besser?« Der Mann reagierte noch immer nicht. Beck wurde wütend. Das Messer schnitt durch die Luft, zweimal von rechts nach links, nur Zentimeter vor der Brust des Mannes. Beim dritten Mal traf das Messer. Es durchtrennte das Hemd und ritzte die Haut des Mannes. Die Wunde war 20 Zentimeter lang, fast waagerecht, ein wenig Blut lief in den Stoff und hinterließ einen gewellten roten Strich. Ein Arzt, der mit dem Frühzug nach Hannover zu einer Urologenkonferenz wollte, stand am gegenüberliegenden Bahnsteig. Er würde später aussagen, dass sich der Mann kaum bewegt habe, es sei zu schnell gegangen. Die Bahnsteigkamera, die das Geschehen aufzeichnete, zeigte nur Einzelstandbilder in Schwarz-Weiß. Beck holte erneut Schwung. Lenzberger johlte. Der Mann umfasste Becks Messerhand und schlug dabei in seine rechte Armbeuge. Der Schlag änderte die Richtung des Messers, ohne den Schwung zu unterbrechen. Die Klinge beschrieb einen Bogen. Der Mann dirigierte die Spitze zwischen Becks dritte und vierte Rippe. Beck stach sich selbst in die Brust. Als der Stahl die Haut durchdrang, schlug der Mann hart auf Becks Faust. Alles war eine einzige Bewegung, fließend, fast ein Tanz. Die Klinge verschwand vollständig in Becks Körper. Sie zerschnitt sein Herz. Beck lebte noch 40 Sekunden. Er blieb stehen und sah an sich herunter. Er hielt den Griff des Messers umklammert und schien die Tätowierung auf seinen Fingern zu lesen. Er hatte keine Schmerzen, die Synapsen der Nerven übermittelten keine Signale mehr. Beck verstand nicht, dass er gerade starb. Der Mann drehte sich zu Lenzberger und sah ihn an. Er nahm keine besondere Haltung ein, er stand einfach nur da. Er wartete. Lenzberger wusste nicht, ob er fliehen oder kämpfen sollte, und weil der Mann noch immer wie ein Buchhalter aussah, entschied er sich falsch. Lenzberger riss den Baseballschläger hoch. Der Mann schlug nur einmal zu, eine kurze Bewegung zu Lenzbergers Hals, so schnell, dass die Einzelbilder der Bahnhofskamera sie nicht festhalten konnte. Dann setzte er sich wieder und beachtete seine Gegner nicht weiter. Der Schlag war präzise. Er hatte den Carotis sinus getroffen, eine kurze Auftreibung der inneren Halsschlagader. Dort an diesem winzigen Punkt befindet sich ein ganzes Bündel von Nervenenden. Sie verstanden die Erschütterung als extreme Erhöhung des Blutdrucks und sandten das Signal an Lenzbergers Großhirn, den Herzschlag zu drosseln. Sein Herz schlug immer langsamer, sein Kreislauf kollabierte. Lenzberger sank auf die Knie, der Baseballschläger fiel hinter ihm zu Boden, titschte noch zweimal auf, rollte über den Bahnsteig und fiel ins Gleisbett. Der Schlag war so hart gewesen, dass er die empfindliche Wand des Carotis sinus zerrissen hatte. Blut drang ein und überreizte die Nerven. Ohne Unterbrechung sandten sie jetzt das Signal, den Herzschlag zu hemmen. Lenzberger fiel mit dem Gesicht auf den Bahnsteig. Ein wenig Blut lief in die hellen Bodenrippen und staute sich an einer Zigarettenkippe. Lenzberger starb. Sein Herz hatte einfach aufgehört zu schlagen. Beck stand noch 2 Sekunden, dann fiel auch er. Sein Kopf klatschte gegen die Bank und hinterließ dort eine rote Schliere. Dann lag er da, seine Augen waren offen, er schien die Schuhe des Mannes zu betrachten. Der Mann rückte seine Brille wieder gerade. Er schlug die Beine übereinander, zündete sich eine Zigarette an und wartete auf seine Festnahme. Eine Polizeimeisterin traf als erste am Tatort ein. Sie war mit einem Kollegen losgeschickt worden, als die beiden Glatzen den Bahnsteig betraten. Sie sah die Leichen, das Messer in Becks Brust, das zerschnittene Hemd des Mannes und sie registrierte, dass er rauchte. Sie war verwirrt. In ihrem Gehirn gewannen alle Informationen die gleiche Dringlichkeit. Sie zog ihre Dienstwaffe, richtete sie auf den Mann und schrie: »Rauchen ist im gesamten Bahnhofsbereich verboten!« »Ein Key-Client hat uns um Hilfe gebeten. Bitte kümmere dich um die Sache, wir übernehmen die Kosten«, sagte der Anwalt am Telefon. Er sagte, er rufe aus New York an, aber es klang, als säße er neben mir. Er machte es dringend. Er war Seniorpartner einer dieser Wirtschaftskanzleien, die in jedem industrialisierten Land mindestens eine Niederlassung haben. Ein Key Client ist ein Mandant, an dem die Kanzlei viel Geld verdient. Ein Klient mit besonderen Rechten. Ich fragte ihn, worum es ginge, aber er wusste nichts. Seine Sekretärin hatte aus dem Büro dieses Key Client einen Anruf bekommen, ihr sei nur mitgeteilt worden, dass jemand am Bahnhof festgenommen worden sei. Einen Namen habe sie nicht, es ginge wohl um Totschlag oder so etwas, mehr wisse sie nicht. Ich fuhr zur Mordkommission in die Keithstraße. Es spielt keine Rolle, ob Polizeistationen in einem modernen Glas-Stahl-Hochhaus oder in einer 200 Jahre alten Wache untergebracht sind. Sie alle gleichen sich. In den Fluren liegt graugrünes Linoleum, es riecht nach Putzmittel und in den Vernehmungszimmern hängen überdimensionale Katzenposter und Postkarten, die Kollegen aus dem Urlaub schickten. Auf Bildschirmen und Schranktüren kleben ausgeschnittene Scherzsprüche. Es gibt lauwarmen Filterkaffee aus orange-gelben Kaffeemaschinen mit eingebrannter Wärmeplatte. Auf den Tischen stehen dicke I Love Hertha-Tassen, Helit-Stifteköcher aus hellgrünem Plastik und manchmal hängen an den Wänden Fotos in rahmenlosen Glashaltern, die ein Beamter von Sonnenuntergängen gemacht hat. Die Einrichtung ist praktisch und lichtgrau, die Zimmer zu eng, die Stühle zu ergonomisch. Auf den Fensterbrettern stehen Pflanzen im Blähton. Kriminalhauptkommissar Dalga hatte hunderte von Vernehmungen durchgeführt. Als er vor 16 Jahren zur Mordkommission kam, war das die Krone des Polizeiapparats. Er war stolz gewesen, dass er es geschafft hatte, und er wusste, dass er seinen Aufstieg vor allem einer Eigenschaft verdankte: Geduld. Er hörte, wenn es sein musste, stundenlang zu. Nichts war ihm zu viel, und er fand nach den langen Jahren im Polizeidienst noch immer alles interessant. Dalga mied die Vernehmung beim ersten Zugriff, wenn alles noch frisch war und er wenig wusste. Er war der Mann für Geständnisse. Es gab bei ihm keine Tricks, keine Erpressung und keine Demütigungen. Das erste Verhör überließ Dalga gerne den Jüngeren. Er wollte erst fragen, wenn er meinte, alles über den Fall zu wissen. Er hatte ein brillantes Gedächtnis für Einzelheiten. Er verließ sich nicht auf sein Gefühl, auch wenn es ihn noch nie getäuscht hatte. Dalga wusste, dass die absurdesten Geschichten wahr und die glaubhaften erlogen sein können. Vernehmungen, sagte er zu den jüngeren Kollegen, sind harte Arbeit. Und er vergaß nie hinzuzufügen, folgen Sie dem Geld oder dem Sperma? Jeder Mord klärt sich so auf. Obwohl wir fast immer unterschiedliche Interessen hatten, respektierten wir uns. Und als ich mich endlich zu ihm durchgefragt hatte und das Vernehmungszimmer betrat, schien er fast erfreut, mich zu sehen. »Wir kommen hier nicht weiter«, war das Erste, was er sagte. Dalga wollte wissen, wer mich beauftragt habe. Ich nannte den Namen der Wirtschaftskanzlei. Dalga zuckte die Schultern. Ich bat alle, das Zimmer zu verlassen, um ungestört mit meinem Mandanten sprechen zu können. Dalga grinste. »Na dann, viel Erfolg.« Der Mann sah erst auf, als wir alleine waren. Ich stellte mich vor. Er nickte höflich, aber er sagte nichts. Ich versuchte es auf Deutsch, Englisch und mit ziemlich schlechtem Französisch. Er sah mich nur an, aber er sagte kein einziges Wort. Den Stift, den ich vor ihn legte, schob er zurück. Er wollte nicht sprechen. Ich legte ihm einen Vollmachtsvordruck vor. Irgendwie musste ich dokumentieren, dass ich ihn vertreten sollte. Er schien nachzudenken und plötzlich tat er etwas Seltsames. Er öffnete ein Stempelkissen, das auf dem Tisch stand, und presste seinen rechten Daumen erst in die blaue Farbe und dann in das Unterschriftsfeld der Vollmacht. »Auch eine Möglichkeit«, sagte ich und nahm die Vollmacht an mich. Ich ging in Dalgas Büro, der mich fragte, wer der Mann sei. Diesmal zuckte ich mit den Schultern. Dann erklärte er mir ausführlich, was vorgefallen war. Dalga hatte den Mann am Vortag von der Bundespolizei, die für den Bahnhof verantwortlich war, übernommen. Der Mann hatte weder bei seiner Festnahme noch auf dem Transport noch bei dem ersten Vernehmungsversuch in der Keithstraße einen Ton gesagt. Man hatte es mit verschiedenen Dolmetschern versucht, man hatte ihm die Belehrung zur Vernehmung in 16 Sprachen vorgelegt. nichts. Dalga hatte die Durchsuchung des Mannes angeordnet, aber man hatte nichts gefunden. Er hatte keine Brieftasche, keinen Ausweis und keine Schlüssel. Er zeigte mir das sogenannte Durchsuchungsprotokoll Teil B, das die Gegenstände auflistete, die gefunden wurden. Es gab 7 Positionen. Erstens Taschentücher der Marke Tempo mit einem Preisschild der Bahnhofsapotheke. Zweitens Zigarettenpäckchen mit 6 Zigaretten, deutsche Steuerbanderole. Drittens Plastikfeuerzeug, gelb. Viertens Fahrschein 2. Klasse nach Hamburg Hauptbahnhof ohne Sitzplatzreservierung. Fünftens 16.540 Euro in Scheinen. Sechstens 3,62 Euro in Münzgeld. Siebentens Visitenkarte der Anwaltskanzlei Lorgi, Metcalf und Partner, Berlin. Das Merkwürdigste aber war, dass seine Kleidung keine Etiketten aufwies. Hose, Jackett und Hemd konnten von einem Schneider stammen, aber es gibt nicht viele Menschen, die sich Socken- und Unterhosenmaß anfertigen ließen. Lediglich die Schuhe hatten eine Herkunft. Sie stammten von Henschung, einem Schuster aus dem Elsass. Allerdings konnte man sie in guten Geschäften auch außerhalb Frankreichs erwerben. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt. Man fotografierte ihn und nahm seine Fingerabdrücke. Dalga ließ alle Datenbanken abfragen, es gab keinen Treffer. Der Mann war den Ermittlungsbehörden unbekannt. Auch die Fahrkarte brachte nichts. Sie war an einem Automat im Bahnhof gelöst worden. Inzwischen hatte man das Videoband aus dem Bahnhof gesichtet, den Arzt vom gegenüberliegenden Bahnsteig und selbst die erschrockene alte Dame gehört. Die Polizei hatte ebenso gründlich wie ohne Ergebnis gearbeitet. Der Mann war vorläufig festgenommen worden und er hatte die Nacht auf der Wache verbracht. Am nächsten Tag hatte Dalga die Nummer auf der Visitenkarte angerufen. Er hatte damit so lange wie möglich gewartet. Anwälte machen solche Dinge nie einfacher, hatte er gedacht. Wir saßen in Dalgas Zimmer und tranken lauwarmen Filterkaffee. Ich sah mir das Videoband 2-mal an und sagte zu Dalga, dass es eine vollkommen klare, fast schon eine Lehrbuchsituation für Notwehr sei. Dalga wollte den Mann nicht freilassen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Ja, natürlich, das ist offensichtlich, aber außer Ihrem Gefühl gibt es keinen Grund, ihn festzuhalten. Das wissen Sie, antwortete ich. Wir kennen noch nicht einmal seine Identität. Nein, Herr Dalga, das ist das Einzige, was Sie nicht kennen. Dalga rief Staatsanwalt Kesting an. Es war eine sogenannte Kapp-Sache, also ein Verfahren, für das die Abteilung für Kapitalverbrechen bei der Staatsanwaltschaft zuständig war. Kesting kannte den Fall bereits aus dem ersten Bericht Dalgas. Er war ratlos, aber bestimmt. Eine Eigenschaft, die der Staatsanwaltschaft manchmal hilft. Und deshalb entschied er, den Mann dem Ermittlungsrichter vorführen zu lassen. Nach einigen Telefonaten bekamen wir dort einen Termin für den Nachmittag um 5 Uhr. Der Ermittlungsrichter hieß Lambrecht und trug einen Norweger-Pulli, obwohl es Frühling war. Er hatte zu niedrigen Blutdruck, fror sein Leben lang und hatte ebenso lange schon schlechte Laune. Er war 52 Jahre alt und er wollte Klarheit, die Dinge mussten geordnet sein, er wollte keine Dämonen mit nach Hause nehmen. Lambrecht hielt an der Hochschule Gastvorlesungen im Strafprozessrecht, die wegen der Beispiele, die er vortrug, legendär waren. Den Studenten sagte er, es sei ein Irrtum zu glauben, dass Richter gerne verurteilen. Sie tun es, wenn es ihre Aufgabe ist, aber sie tun es nicht, wenn sie Zweifel haben. Der eigentliche Sinn der richterlichen Unabhängigkeit sei, dass auch Richter ruhig schlafen wollen. An der Stelle lachten die Studenten immer. Es war trotzdem die Wahrheit. Er hatte kaum Ausnahmen kennengelernt. Die Stelle des Ermittlungsrichters ist vielleicht die interessanteste in der Strafjustiz. Man kann in jede Sache kurz reinsehen, man muss keine langweiligen Hauptverhandlungen ertragen und man muss auf niemanden hören. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere ist die Einsamkeit. Der Ermittlungsrichter entscheidet allein. Alles hängt von ihm ab. Er sperrt den Menschen ein oder lässt ihn frei. Es gibt einfachere Berufe. Lambrecht machte sich nichts aus Verteidigern, aber er machte sich auch nichts aus Staatsanwälten. Ihn interessierte der Fall und er traf Entscheidungen, die man nur schwer vorhersehen konnte. Die meisten schimpften über ihn, seine viel zu große Brille und seine blassen Lippen wirkten seltsam, aber alle hatten Achtung vor ihm. Zu seinem 20-jährigen Dienstjubiläum hatte er vom Präsidenten des Amtsgerichts eine Urkunde bekommen. Der Präsident hatte ihn gefragt, ob er nach so vielen Jahren seinen Beruf immer noch gerne ausübe. Lambrecht hatte geantwortet, er habe ihn noch nie gemocht. Er war eben unabhängig. Lambrecht las die Aussagen der Zeugen und nachdem es auch ihm nicht gelang, den Mann zum Sprechen zu bringen, verlangte er, das Video zu sehen. Wir mussten es mit ihm ungefähr 100 Mal hintereinander ansehen. Ich konnte die Bilder schon zeichnen. Es dauerte eine Ewigkeit. »Schalten Sie das Ding ab«, sagte er endlich zu dem Wachtmeister und wandte sich an uns. »Nun, meine Herren, ich höre.« Natürlich hatte Staatsanwalt Kesting bereits den Entwurf des Haftbefehls übergeben, ohne den der Termin gar nicht möglich wäre. Er beantragte, den Mann wegen Totschlags in zwei Fällen zu inhaftieren, es bestünde Fluchtgefahr, da der Mann ohne nachweisbare Identität sei. Kesting sagte, sicherlich könnte man daran denken, dass eine Notwehrsituation gegeben sei, aber dann läge ein Exzess vor. Die Staatsanwaltschaft wollte also auf einen sogenannten Notwehrexzess hinaus. Wenn man angegriffen wird, darf man sich wehren und man ist in der Wahl der Mittel nicht beschränkt. Gegen einen Faustschlag darf man einen Knüppel, gegen ein Messer eine Pistole einsetzen. Man muss nicht das mildeste Mittel wählen, aber man darf es auch nicht übertreiben. Dem Gegner, den man bereits kampfunfähig geschossen hat, darf man nicht auch noch den Kopf abschlagen. Solche Exzesse duldet das Gesetz nicht. Der Exzess bestand darin, dass der Mann auf das Messer in der Brust des Opfers geschlagen hat, meinte Kesting. Aha, sagte Lambrecht. Er klang verwundert. Herr Verteidiger, bitte. Wir alle wissen, dass das Unsinn ist, sagte ich. Niemand muss einen Angriff mit einem Messer dulden und natürlich durfte er sich in dieser Form wehren. Es geht der Staatsanwaltschaft auch gar nicht um diese Fragen. Staatsanwalt Kesting ist viel zu erfahren, um zu glauben, dass er eine solche Anklage vor einem Schwurgericht durchbrächte. Es geht ihm schlicht darum, dass er die Identität des Mannes ermitteln will und dafür Zeit braucht. »Stimmt das, Herr Staatsanwalt?« fragte Lambrecht. »Nein«, sagte Kesting, »die Staatsanwaltschaft stellt keine Haftanträge, die sie nicht ernst meint.« »Aha«, sagte der Richter wieder, »diesmal klang es ironisch.« Er wandte sich an mich. »Können Sie uns denn sagen, wer der Mann ist?« »Sie wissen, Herr Lambrecht, dass ich das nicht darf, selbst wenn ich es könnte, aber ich kann eine ladungsfähige Anschrift nennen. Ich hatte inzwischen nochmals mit dem Anwalt, der mich beauftragt hatte, telefoniert. Der Mann kann über eine Kanzlei geladen werden, die Zustimmung des Anwaltes kann ich mündlich versichern.« Ich übergab die Adresse. »Sehen Sie«, rief Kesting, »er will es nicht sagen, er weiß viel mehr, aber er will es nicht sagen.« »Das Verfahren richtet sich nicht gegen mich«, sagte ich, »aber es verhält sich doch so. Wir wissen nicht, weshalb der Beschuldigte schweigt. Es könnte sein, dass er unsere Sprache nicht versteht. Es könnte aber auch sein, dass er aus anderen Gründen schweigt. Er verstößt damit gegen § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz«, fiel Kesting mir ins Wort, »es ist ganz klar, dass er dagegen verstößt.« »Meine Herren, ich wäre dankbar, wenn Sie nacheinander sprechen könnten«, sagte Lambrecht. Paragraph 111 besagt, dass jeder seine Personalien angeben muss. Da gebe ich der Staatsanwaltschaft recht. Lambrecht setzt dauernd seine Brille auf und ab. Aber es ist natürlich keine Vorschrift, die einen Haftbefehl rechtfertigt. Lediglich 12 Stunden darf jemand zur Personalienfeststellung festgehalten werden. Und die 12 Stunden, Herr Staatsanwalt, sind schon lange überschritten. Außerdem, sagte ich, muss der Beschuldigte seine Personalien auch nicht immer nennen. Wenn er sich durch wahrheitsgemäße Angaben der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen würde, darf er schweigen. Würde also der Mann sagen, wer er ist, und würde das zu seiner Verhaftung führen, darf er natürlich schweigen. »Da sehen Sie es«, sagte Kesting zu dem Ermittlungsrichter, »er sagt uns nicht, wer er ist, und wir können nichts machen.« »So ist es«, sagte ich, »Sie können nichts machen.« Der Mann saß teilnahmslos auf der Bank. Er trug ein Hemd mit meinen Initialen. Ich hatte es ihm bringen lassen. Es passte gut, aber es sah eigenartig aus. »Herr Staatsanwalt«, sagte Lambrecht, »gibt es eine Vorbeziehung zwischen dem Täter und den Opfern?« »Nein, davon wissen wir nichts«, sagte Kesting. »Waren die Opfer alkoholisiert?« Lambrecht hatte auch hier recht. Einem Betrunkenen muss man in einer Notwehrsituation eher ausweichen. 0,4 und 0,5 Promille. »Das reicht nicht«, sagte der Richter. »Haben Sie bei dem Täter irgendetwas gefunden, was noch nicht in den Akten steht?« Gibt es irgendeinen Hinweis auf ein anderes Verbrechen oder einen anderen Haftbefehl? Lambrecht schien eine Liste abzuhaken. Nein, sagte Kesting und wusste, dass jedes Nein ihn weiter von seinem Ziel entfernte. Gibt es Ermittlungen, die noch ausstehen? Ja, der vollständige Obduktionsbericht liegt noch nicht vor. Kesting war froh, doch noch etwas gefunden zu haben. Na ja, die beiden werden wohl kaum an einem Hitzeschlag gestorben sein, Herr Kesting. Die Stimme Lambrechts wurde jetzt weicher. Ein schlechtes Zeichen für die Sache der Staatsanwaltschaft. Wenn die Staatsanwaltschaft nicht mehr vorbringen kann als das, was ich hier auf dem Tisch habe, werde ich jetzt entscheiden. Kesting schüttelte den Kopf. Meine Herren, sagte Lambrecht, ich habe genug gehört. Er lehnte sich zurück. Die Notwehrsituation ist mehr als offensichtlich. Wenn jemand mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht wird, wenn sogar nach ihm gestochen und geschlagen wird, darf er sich wehren. Er darf sich so wehren, dass der Angriff endgültig beendet wird und nichts anderes hat der Beschuldigte getan. Lambrecht machte eine kurze Pause und fuhr dann fort. Ich gebe der Staatsanwaltschaft recht, dass die Sache ungewöhnlich aussieht. Ich kann die Ruhe des Beschuldigten, mit der er den Opfern gegenübertrat, nur erschreckend finden. Aber ich kann nicht erkennen, wo dabei der behauptete Exzess liegen soll. Dass die Überlegung richtig ist, ergibt sich auch daraus, dass ich sicher Haftbefehl gegen die beiden Schläger erlassen hätte, wenn sie jetzt vor mir sitzen würden und nicht auf dem Tisch der Pathologie lägen. Kesting klappte seine Akte zu. Es knallte zu laut. Lambrecht diktierte ins Protokoll. Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Haftbefehl wird abgelehnt, der Beschuldigte ist unverzüglich zu entlassen. Dann wandte er sich an Kesting und mich. Das war's. Schönen Abend noch. Während die Protokollführerin den Entlassungsschein vorbereitete, ging ich vor die Tür. Dalga saß auf der Besucherbank und wartete. »Guten Abend, was machen Sie denn hier?« fragte ich. »Es ist unüblich, dass ein Polizist so viel Interesse am Ausgang einer richterlichen Vorführung zeigt.« »Ist er raus?« »Ja, es war eindeutig Notwehr.« Dalga schüttelte den Kopf. »Habe ich mir gedacht«, sagte er. Er war ein guter Polizist, der seit 26 Stunden nicht geschlafen hatte. Die Sache ärgerte ihn offensichtlich. Auch das passte nicht zu ihm. »Was ist los?« »Naja, die andere Sache kennen Sie nicht.« »Welche andere Sache?«, fragte ich. »Am selben Morgen, an dem Ihr Mandant festgenommen wurde, haben wir einen Toten in Wilmersdorf gefunden. Messerstich ins Herz. Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, keine Fasern, nichts. Jeder aus dem Umfeld des Toten hat ein Alibi und die 72 Stunden laufen ab.« Die 72-Stunden-Regel besagt, dass die Chance, einen Mord oder Totschlag aufzuklären, nach 72 Stunden rapide sinkt. »Was wollen Sie damit sagen?« »Es war professionell. Messerstiche ins Herz kommen doch öfters vor«, sagte ich. »Ja und nein. Jedenfalls kaum so präzise. Die meisten müssen mehrmals stechen oder das Messer bleibt in den Rippen hängen. Normalerweise geht mehr schief. Und?« »Ich habe so ein Gefühl. Ihr Mandant...« Es war natürlich mehr als nur ein Gefühl. »Es gibt jedes Jahr etwa 2400 entdeckte Tötungsverbrechen in Deutschland. Rund 140 davon entfallen auf Berlin. Das sind zwar mehr als in Frankfurt, Main, Hamburg und Köln zusammen, aber bei einer Aufklärungsquote von 95% bleiben gerade einmal 7 Fälle, in denen der Täter nicht gefasst wird. Und hier war eben ein Mann freigelassen worden, der haargenau in Dalgas Theorie passte. »Herr Dalga, Ihr Gefühl«, begann ich, er ließ mich nicht aussprechen. »Ja, ja, ich weiß«, sagte er und wandte sich um. Ich rief ihm hinterher, er solle mich anrufen, wenn es Neuigkeiten gäbe. Dalga grummelte etwas Unverständliches wie »keine Veranlassung, Anwälte, immer das Gleiche« und ging nach Hause. Der Mann wurde direkt aus dem Verhandlungszimmer entlassen. Er erhielt das Geld und die anderen Gegenstände zurück. Ich quittierte für ihn. Wir gingen zu meinem Wagen. Ich fuhr ihn zum Bahnhof, dorthin, wo er vor 35 Stunden 2 Männer getötet hatte. Wortlos stieg er aus und verschwand in der Menschenmenge. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Eine Woche später war ich mit dem Chef der Wirtschaftskanzlei zum Mittagessen verabredet. »Wer ist denn nun euer Key-Client, der wollte, dass man sich um den Unbekannten kümmert?«, fragte ich. »Das darf ich dir nicht sagen. Du würdest ihn kennen. Wer der Unbekannte ist, weiß ich selbst nicht, aber ich habe etwas für dich, sagte er und zog eine Tüte hervor. Es war das Hemd, das ich dem Mann gegeben hatte. Es war gereinigt und gebügelt. Auf dem Weg zum Parkplatz warf ich es in den Müll. Grün. Sie hatten wieder ein Schaf gebracht. Die vier Männer standen in Gummistiefeln um das Tier und starrten es an. Sie hatten es auf der Ladefläche eines Pickups in den Innenhof des Herrenhauses gefahren und nun lag es dort im Nieselregen auf einer blauen Plastikfolie. Die Kehle des Schafs war durchschnitten. Das schlammverdreckte Fell übersät von Stichwunden. Das verkrustete Blut verflüssigte sich im Regen allmählich wieder, es lief in dünnen roten Fäden über die Folie und versickerte zwischen den Pflastersteinen. Für keinen der Männer war der Tod etwas Fremdes, sie waren Viehbauern und jeder von ihnen hatte schon selbst geschlachtet. Aber vor diesem Kadaver grausten sie sich. Es war ein Bleu-du-Maine-Schaf, eine fruchtbare Rasse mit bläulichem Kopf und vorstehenden Augen. Die Augäpfel des Tieres waren herausgerissen und auf dem Rand der dunklen Augenhöhlen lagen faserig die Reste der Sehnerven und Muskelstränge. Graf Nordeck begrüßte die Männer mit einem Nicken, keinem war zum Reden zumute. Er warf einen kurzen Blick auf das Tier und schüttelte den Kopf. Aus der Jackentasche zog er seine Brieftasche hervor, zählte 400 Euro ab und gab das Geld einem der Männer. Es war mehr als das Doppelte des Wertes des Schafes. Einer der Bauern sagte, das geht nicht mehr, und sprach damit aus, was alle dachten. Als die Männer vom Hof fuhren, schlug Nordeck den Kragen seines Mantels hoch. Die Bauern haben recht, dachte er. Ich muss mit ihm sprechen. Angelika Peterson war eine zufriedene dicke Frau. Seit 22 Jahren war sie Polizistin in Nordeck, noch nie hatte es in ihrer Gemeinde ein Kapitalverbrechen gegeben und noch nie hatte sie im Einsatz ihre Waffe ziehen müssen. Für heute war die Arbeit erledigt, der Bericht über den betrunkenen Fahrer war fertig. Sie wippte mit ihrem Stuhl hin und her und freute sich trotz des Regens auf das Wochenende. Sie würde endlich dazu kommen, die Fotos vom letzten Urlaub einzukleben. Als es schellte, stöhnte Peterson. Sie drückte den Summer und weil niemand durch die Tür kam, erhob sie sich ächzend und schimpfend und ging auf die Straße. Sie wollte den Dorfjungs, die diese dämlichen Klingelstreiche immer noch lustig fanden, die Ohren lang ziehen. Peterson hätte Philipp von Nordeck beinahe nicht erkannt. Er stand vor der Wache auf dem Trottoir. Es goss in Strömen. Die Haare hingen nass und dick in sein Gesicht, die Jacke triefte vor Schlamm und Blut. Das Küchenmesser hielt er so fest umklammert, dass die Knöchel seiner Faust weiß hervortraten. Wasser lief über die Klinge. Philipp war 19 Jahre alt. Peterson kannte ihn, seit er ein Kind war. Sie ging langsam auf ihn zu und sprach dabei beruhigend und leise, wie sie früher mit den Pferden auf dem Hof ihres Vaters gesprochen hatte. Sie nahm ihm das Messer aus der Hand und strich ihm über den Kopf. Er ließ es geschehen. Dann legte sie ihm den Arm um die Schultern und führte ihn über die beiden Steinstufen in das niedrige Haus. Sie brachte ihn zur Toilette. »Jetzt wasch dich erst mal, du siehst furchtbar aus«, sagte sie. Sie war keine Kriminalistin. Und Philipp tat ihr einfach leid. Er ließ lange das heiße Wasser über seine Hände laufen. Sie färbten sich rot, der Spiegel beschlug. Dann beugte er sich vor und wusch sein Gesicht. Blut und Dreck flossen in das Waschbecken und verstopften den Abfluss. Er starrte in den Spülstein und flüsterte, 18. Peterson verstand ihn nicht. Sie brachte ihn in die kleine Wachstube zu ihrem Schreibtisch. Es roch nach Tee und Bonawachs. »Jetzt erzähl bitte, was passiert ist«, sagte Peterson und setzte ihn auf den Besucherstuhl. Philipp legte seine Stirn auf die Kante ihres Schreibtisches, schloss die Augen und schwieg. »Weißt du was, wir rufen deinen Vater an.« Nordeck kam sofort, aber das Einzige, was Philipp sagte, war 18. Es war eine 18. Peterson erklärte dem Vater, dass sie die Staatsanwaltschaft anrufen müsse. Sie wisse nicht, ob etwas Schlimmes passiert sei und Philipp sage ja gar nichts Vernünftiges. Nordeck nickte. Selbstverständlich, sagte er und dachte, nun ist es eben soweit. Der Staatsanwalt setzte zwei Kriminalpolizisten aus der Kreisstadt in Marsch. Als sie ankamen, tranken Peterson und Nordeck in der Amtsstube Tee. Philipp saß vor dem Fenster, er sah nach draußen und reagierte nicht mehr. Die Beamten sprachen offiziell die vorläufige Festnahme aus und ließen ihn zunächst in der Obhut von Petersen. Sie wollten mit Nordeck ins Herrenhaus, um Philipps Zimmer zu durchsuchen. Nordeck zeigte ihnen die zwei Räume im ersten Stock, die sein Sohn bewohnte. Während einer der Beamten sich dort umsah, stand Nordeck mit dem anderen in der kalten Eingangshalle. An den Wänden hingen hunderte einheimische Geweihe und Trophäen aus Afrika. Es war kalt. Der Polizist stand vor dem riesigen, ausgestopften Kopf eines Schwarzbüffels aus Ostafrika. Nordeck versuchte, die Sache mit den Schafen zu erklären. »Es ist so«, sagte er und suchte nach den richtigen Worten, »Philipp hat in den letzten 4 Monaten ein paar Schafe getötet. Naja, er hat ihnen die Kehle durchgeschnitten. Die Bauern haben ihn einmal dabei erwischt und mir das erzählt.« »Na ja, die Kehle durch«, sagte der Polizist. »Diese Büffel wiegen über 1000 Kilo, oder?« »Ja, sie sind ziemlich gefährlich. Ein Löwe hat keine Chance gegen ein ausgewachsenes Tier.« »Also, der Junge hat Schafe geschlachtet, ja?« Der Polizist konnte sich kaum von dem Büffel abwenden. Nordeck hielt das für ein gutes Zeichen. »Ich habe die Schafe natürlich bezahlt und wir wollten auch etwas mit Philipp unternehmen, aber irgendwie haben wir alle gehofft, dass sich das widerlegt. Wir haben uns wohl getäuscht. Die Sache mit den Stichen und den Augen lasse ich besser weg«, dachte Nordeck. »Warum macht er sowas?« »Ich weiß es nicht«, sagte Nordeck. »Keine Ahnung.« »Klingt komisch, oder?« »Ja, klingt komisch.« »Wir müssen etwas mit ihm unternehmen«, wiederholte Nordeck. »Sieht so aus. Wissen Sie, was heute passiert ist?« »Was meinen Sie?« »Na, war das auch ein Schaf?«, fragte der Beamte. Er kam einfach nicht von dem Büffel los und fasste die Hörner an. »Ja, einer der Bauern rief vorhin auf meinem Handy an. Er hat wieder eines gefunden.« Der Beamte nickte abwesend. Er ärgerte sich, dass er einen Freitagabend mit der Jagd nach einem Schafsmörder verbrachte, aber der Büffel war nicht schlecht. Er fragte Nordeck, ob er am Montag auf die Polizeidirektion in der Kreisstadt kommen könne, um eine kurze Aussage aufzunehmen. Er hatte keine Lust mehr auf den Papierkram, er wollte nach Hause. »Natürlich«, antwortete Nordeck. Der zweite Polizist kam die Treppe herunter. In der Hand hatte er eine alte Zigarrenkiste mit gelbbrauner Aufschrift »Villiger Kiel«. »Wir müssen diese Kiste sicherstellen«, sagte er. Nordeck registrierte, dass die Stimme des Beamten plötzlich einen offiziellen Ton hatte. Auch die Plastikhandschuhe, die er trug, wirkten irgendwie förmlich. »Wenn Sie meinen«, sagte Nordeck, »was ist da drin? Philipp raucht nicht.« »Ich habe die Kiste hinter einer losen Fliese im Badezimmer gefunden«, sagte der Polizist. Nordeck ärgerte sich, dass es überhaupt im Haus lose Fliesen gab. Vorsichtig öffnete der Polizist das Kistchen. Sein Kollege und Nordeck beugten sich vor und wichen gleichzeitig zurück. Die Kiste war mit Plastik ausgelegt und in 2 Fächer unterteilt. Aus jedem Fach starrte ein kaum ausgetrockneter, etwas eingedrückter Augapfel. Auf der Innenseite des Deckels klebte das Foto eines Mädchens. Nordeck erkannte sie sofort, es war Sabine, die Tochter des Grundschullehrers Gericke. Sie hatte gestern ihren 16. Geburtstag gefeiert. Philipp war dort gewesen und hatte auch früher oft von ihr gesprochen. Nordeck hatte angenommen, sein Sohn habe sich in sie verliebt, aber jetzt wurde er bleich. Das Mädchen auf dem Bild hatte keine Augen. Sie waren herausgeschnitten worden. Nordeck suchte die Telefonnummer des Lehrers in seinem Adressbuch, seine Hände zitterten. Er hielt den Hörer so, dass die Polizisten mithören konnten. Gericke wunderte sich über den Anruf. Nein, Sabine sei nicht zu Hause, sie sei direkt im Anschluss an die Geburtstagsfeier zu einer Freundin nach München gefahren. Nein, sie habe sich noch nicht gemeldet, das sei aber nicht ungewöhnlich. Gericke versuchte Nordeck zu beruhigen. Es ist sicher alles in Ordnung, Philipp hat sie zum Zug gebracht. Die Polizei befragte 2 Bahnhofsmitarbeiter, sie stellte Nordecks Haus auf den Kopf und sie vernahm alle Geburtstagsgäste. Es gab keinen Hinweis auf den Verbleib Sabines. Der Gerichtsmediziner untersuchte die Augen in der Zigarrenkiste, es waren Schafsaugen. Auch das Blut auf Philipps Kleidung stammte von einem Tier. Ein paar Stunden nach Philipps Festnahme fand ein Bauer noch ein Schaf hinter seinem Hof. Er nahm es auf die Schultern und trug es im Regen durch die Dorfstraße bis zur Polizeistation. Das Fell des Tieres hatte sich vollgesogen, es war schwer, Blut und Wasser liefen über die Wachsjacke des Bauern. Er warf es wütend auf die Stufen des Polizeireviers, das nasse Fell klatschte gegen die Tür und hinterließ auf dem Holz eine dunkle Spur. Auf halbem Weg zwischen Herrenhaus und Dorf, das aus etwa 200 niedrigen Häusern bestand, zweigte ein schmaler Feldweg ab und führte zu dem verlassenen, redgedeckten Friesenhaus auf dem Deich, das nur Dickhüs genannt wurde. Tagsüber war es Mittelpunkt von Kinderspielen, nachts trafen sich Liebespaare unter der Pergola. Man konnte von hier aus das Meer und die Schreie der Möwen hören. Die Kriminalbeamten fanden im nassen Hafergras das Handy Sabines. Nicht weit davon lag ein Haarreif. Sabine habe ihn am Geburtstagsabend getragen, sagte ihr Vater. Das Gebiet wurde abgesperrt und eine Hundertschaft Polizisten durchkämmte das Marschland. Sie hatten Leichenhunde mitgebracht. Beamte der Spurensicherung wurden angefordert und suchten in weißen Tyvek-Anzügen nach weiteren Beweismitteln. Aber außer Haarreif und Mobiltelefon fanden sie nichts. Mit den vielen Polizisten kam auch die Presse nach Nordegg und jeder, der sich auf der Straße zeigte, wurde interviewt. Kaum einer ging mehr aus dem Haus. Die Vorhänge wurden zugezogen und selbst der Dorfkrug blieb leer. Nur die Journalisten mit den bunten Umhängetaschen saßen in der Kneipe. Sie hatten ihre Laptops aufgeklappt, fluchten über langsame Internetverbindungen und erzählten sich Nachrichten, die es nicht gab. Seit Tagen regnete es ununterbrochen. Nachts drückte der Nebel auf die niedrigen Dächer und selbst das Vieh schien mürrisch zu werden. Die Bewohner des Dorfs besprachen die Sache und grüßten Nordegg nicht mehr, wenn sie ihn sahen. Am fünften Tag nach Philipps Festnahme verfügte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung eines Fotos von Sabine und einen Suchaufruf in den Zeitungen. Einen Tag später hatte jemand mit roter Farbe an das Tor des Herrenhauses Mörder geschmiert. Philipp war im Gefängnis. Die ersten drei Tage redete er kaum und wenn er etwas von sich gab, war es unverständlich. Am vierten Tag kam er zu sich. Die Polizisten vernahmen ihn, er war offen und beantwortete ihre Fragen. Nur wenn sie über die Schafe sprechen wollten, senkte er den Kopf und schwieg. Die Beamten interessierten sich natürlich mehr für Sabine, aber Philipp erklärte immer wieder, er habe sie zum Bahnhof gebracht. Zuvor sei man zum Dickhüs gefahren und habe miteinander gesprochen. Wie Freunde, sagte er. Vielleicht habe sie dabei Haarreif und Telefon verloren. Er habe ihr nichts getan. Mehr war aus ihm nicht herauszubringen. Mit dem Psychiater wollte er nicht sprechen. Staatsanwalt Krauter leitete die Ermittlungen. Er schlief in diesen Tagen so schlecht, dass seine Frau ihm beim Frühstück sagte, er knirsche nachts mit den Zähnen. Sein Problem war, dass eigentlich bisher nichts passiert war. Philipp von Nordegg hatte einige Schafe getötet, aber das war nur eine Sachbeschädigung und ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Finanzieller Schaden war nicht entstanden, die Schafe waren von seinem Vater bezahlt worden und keiner der Bauern hatte Strafanzeige gestellt. Sabine war zwar nicht bei ihrer Freundin in München angekommen, aber sie ist ein junges Mädchen und dass sie sich nicht meldete, kann 1000 harmlose Gründe haben, sagte Krauter zu seiner Frau. Dass Philipp das Mädchen umgebracht hatte, ließ sich kaum mit der Zigarrenkiste begründen, auch wenn der Ermittlungsrichter bisher seinem Haftantrag gefolgt war. Krauter fühlte sich unwohl. Weil es hier auf dem Land nicht viele Fälle gab, die solche Fragen aufwarfen, war zumindest die körperliche Untersuchung Philipps schnell gegangen. Es wurden keine hirnorganischen Defekte, keine Erkrankung des zentralen Nervensystems und keine Anomalie im Chromosomenstatus festgestellt. Aber, dachte Krauter, natürlich ist er völlig verrückt. Als ich den Staatsanwalt das erste Mal traf, waren seit der Verhaftung 6 Tage vergangen. Die Haftprüfung sollte am nächsten Tag stattfinden. Krauter sah müde aus, aber er schien froh, seine Überlegungen mit jemandem teilen zu können. Perversionen, sagte er, tendieren nach rasch dazu, sich zu steigern. Wenn seine Opfer bisher nur Schafe waren, könnten es jetzt nicht auch Menschen sein? Wilfried Rasch galt bis zu seinem Tod als Nestor der forensischen Psychiatrie. Die Ansicht, dass Perversionen mit der Zeit stärker werden, ist eine seiner bekannten wissenschaftlichen Theorien. Aber nach allem, was wir bisher von den Taten Philipps wussten, schien es mir unwahrscheinlich, dass es überhaupt eine Perversion war. Vor dem Gespräch mit Krauter hatte ich mit dem Tierarzt gesprochen, der im Auftrag Nordegs die Kadaver vernichtet hatte. Die Polizei hatte anderes zu tun gehabt, als diesen Mann zu vernehmen. Vielleicht hatte auch einfach niemand daran gedacht. Der Tierarzt war ein sorgfältiger Beobachter und die Vorfälle waren ihm so seltsam erschienen, dass er über jedes tote Schaf einen kurzen Bericht verfasst hatte. Ich übergab seine Aufzeichnungen dem Staatsanwalt, der sie kurz überflog. Jedes der Schafe wies 18 Stiche auf. Krauter sah mich an. Auch die Polizistin hatte davon gesprochen, dass Philipp immer nur 18 gesagt habe. Es konnte also etwas mit der Zahl zu tun haben. Ich sagte, dass ich nicht glaube, dass Philipps Sexualität gestört sei. Der Gerichtsmediziner hatte das letzte Schaf untersucht, aber er hatte keine Hinweise gefunden, dass Philipp das Töten der Tiere sexuell erregt hatte. Es wurde kein Sperma gefunden und keine Anzeichen, dass er die Schafe penetriert hatte. »Ich denke nicht, dass Philipp pervers ist«, sagte ich. »Was denn dann?« »Wahrscheinlich ist er schizophren«, sagte ich. »Schizophren? Ja, er hat vor irgendetwas Angst.« »Das mag ja sein, aber er spricht nicht mit dem Psychiater«, sagte Krauter. »Das muss er auch nicht«, entgegnete ich. »Es ist doch ganz einfach, Herr Krauter. Sie haben nichts. Sie haben keine Leiche und Sie haben keine Beweise für ein Verbrechen. Sie haben noch nicht einmal Hinweise. Sie haben Philipp von Nordegg einsperren lassen, weil er Schafe getötet hat. Aber der Haftbefehl ist wegen Totschlags von Sabine Gericke erlassen worden. Was für ein Unsinn. Er ist nur deshalb in Haft, weil Sie ein schlechtes Gefühl haben.« Krauter wusste, dass ich recht hatte. Und ich wusste, dass er es wusste. Manchmal ist es leichter, Verteidiger als Staatsanwalt zu sein. Meine Aufgabe war es, parteiisch zu sein und mich vor meinen Mandanten zu stellen. Krauter musste neutral bleiben. Er konnte es nicht. »Wenn nur das Mädchen wieder auftauchen würde«, sagte er. Krauter saß mit dem Rücken zum Fenster. Der Regen schlug gegen die Scheiben und lief in breiten Bahnen an ihnen herunter. Er drehte sich auf seinem Bürostuhl und folgte meinem Blick nach draußen in den grauen Himmel. Wir saßen fast 5 Minuten nur da, sahen in den Regen und keiner von uns sprach ein Wort. Ich übernachtete bei den Nordecks. Das letzte Mal war ich vor 19 Jahren bei Philipps Taufe dort gewesen. Beim Abendessen wurde eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Nordegg sagte, es sei die 5. in dieser Woche, es habe keinen Sinn, deshalb die Polizei zu rufen. Nur meinen Wagen solle ich in eine der Scheunen auf dem Hof fahren, sonst wären morgen die Reifen zerschnitten. Als ich gegen Mitternacht in meinem Bett lag, kam Philipps Schwester Victoria ins Zimmer. Sie war 5 Jahre alt und trug einen sehr bunten Schlafanzug. »Kannst du Philipp wiederbringen?«, fragte sie. Ich stand auf, nahm sie auf meine Schultern und brachte sie zurück ins Bett. Die Türen waren hoch genug, so dass sie sich nicht den Kopf anstieß, einer der wenigen Vorteile eines alten Hauses. Ich setzte mich auf ihr Bett und deckte sie zu. »Hast du schon einmal einen Schnupfen gehabt?«, fragte ich sie. »Ja. Weißt du, Philipp hat so etwas wie Schnupfen im Kopf. Er ist ein bisschen krank und muss gesund werden.« »Wie? Niest er im Kopf?«, fragte sie. Mein Beispiel war offensichtlich nicht besonders glücklich. »Man kann nicht im Kopf niesen. Philipp ist einfach durcheinander. Vielleicht so, wie wenn du schlecht träumst. Aber wenn ich aufwache, ist es wieder gut«, sagte sie. »Ja, genau. Philipp muss wieder richtig wach werden. Bringst du ihn wieder?« »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Ich werde es versuchen.« »Nadine hat gesagt, Philipp hat was Böses gemacht.« »Wer ist Nadine?« »Nadine ist meine beste Freundin.« »Philipp ist nicht böse, Victoria. Du musst jetzt schlafen.« Victoria wollte nicht schlafen. Sie war nicht zufrieden, dass ich so wenig wusste. Sie machte sich um ihren Bruder Sorgen. Dann wollte sie, dass ich ihr eine Geschichte erzähle. Ich erfand eine, in der keine Schafe und keine Krankheiten vorkamen. Als sie eingeschlafen war, holte ich die Akte und meinen Laptop und arbeitete in ihrem Zimmer bis zum Morgen. Sie wachte noch 2-mal auf, setzte sich kurz auf, sah mich an und schlief dann weiter. Gegen 6 Uhr lieh ich mir ein paar der in der Halle herumstehenden Gummistiefel des Hausherrn und ging in den Hof, um eine Zigarette zu rauchen. Es war nasskalt, ich war übernächtigt und es blieben nur noch 8 Stunden bis zur Haftprüfung. Von Sabine gab es auch an diesem Tag keine Spur. Sie war nun seit einer Woche verschwunden. Staatsanwalt Krauter beantragte Haftfortdauer. Haftprüfungen sind meistens unerfreuliche Termine. Im Gesetz heißt es, dass zu prüfen sei, ob gegen den Inhaftierten ein sogenannter dringender Tatverdacht besteht. Das klingt eindeutig und klar, ist aber in der Realität kaum zu fassen. Die Ermittlungen haben zu diesem Zeitpunkt oft gerade erst begonnen, das Verfahren steht am Anfang und vieles ist noch unübersichtlich. Der Richter darf es sich nicht leicht machen. Er hat über die Freiheit eines vielleicht unschuldigen Menschen zu entscheiden. Haftprüfungen sind viel weniger förmlich als Hauptverhandlungen. die Öffentlichkeit bleibt ausgeschlossen, Richter, Staatsanwälte und Verteidiger tragen keine Roben und in der Praxis ist es ein ernstes Gespräch über die Frage der Haftfortdauer. Der Ermittlungsrichter in der Strafsache gegen Philipp von Nordegg war ein junger Mann, der gerade erst seine Probezeit hinter sich hatte. Er war nervös und er wollte keine Fehler machen. Nach einer halben Stunde sagte er, er habe die Argumente gehört, seine Entscheidung ergehe im Dezernatswege. Das bedeutete, dass er die 14-Tages-Frist ausnutzen wollte, um weitere Ermittlungen abzuwarten. Es war für alle unbefriedigend. Als ich das Amtsgericht verließ, schüttete es noch immer. Sabine saß auf einer Holzbank im Zwischendeck der Fähre zwischen Kollund und Flensburg. Sie hatte in dem Badeort, der nicht viel mehr als ein Möbelgeschäft und einen kleinen Strand bot, eine glückliche, wenn auch verregnete Woche mit Lars verbracht. Lars war ein junger Bauarbeiter, auf seinem Rücken war der Name seines Fußballclubs tätowiert. Sabine hatte die Woche mit ihm ihren Eltern verschwiegen, ihr Vater mochte Lars nicht. Ihre Eltern vertrauten ihr, sie dachte, sie würden ohnehin nicht von sich aus anrufen. Lars hatte sie zum Schiff gebracht und nun hatte Sabine Angst. Schon als sie die kleine Fähre bestieg, hatte sie der Mann mit dem zerschlissenen Jackett angestarrt. Noch immer sah er ihr direkt ins Gesicht und nun kam er auch noch auf sie zu. Sie wollte gerade aufstehen und weggehen, als der Mann sagte, »Sind Sie Sabine Gericke?« »Ja.« »Um Himmels Willen, Mädchen, rufen Sie sofort zu Hause an, Sie werden überall gesucht, schauen Sie mal hier in die Zeitung.« Kurz darauf klingelte das Telefon bei Sabines Eltern und eine halbe Stunde später rief mich Staatsanwalt Krauter an. Sabine, sagte er, sei nur mit ihrem Freund ausgebüxt, sie werde am Nachmittag zurückerwartet. Philipp würde entlassen, er müsse aber unbedingt in psychiatrische Behandlung. Das hatte ich ohnehin bereits mit Philipp und seinem Vater vereinbart. Krauter nahm mir das Versprechen ab, mich darum zu kümmern. Ich holte Philipp aus der Justizvollzugsanstalt ab, die aussah wie ein Gebäude aus einem Ankersteinbausatz. Natürlich freute sich Philipp, in Freiheit zu sein und darüber, dass es Sabine gut ging. Auf dem Rückweg zu seinem Elternhaus fragte ich ihn, ob er Lust habe, noch etwas spazieren zu gehen. Wir hielten an einem Feldweg. Über uns wölbte sich Emil Noldes weiter Himmel. Der Regen hatte aufgehört und man hörte Möwen kreischen. Wir redeten über sein Internat, über seine Liebe zu Motorrädern und über die Musik, die er zurzeit hörte. Plötzlich sagte er aus dem Nichts, was er dem Psychiater nicht hatte sagen wollen. »Ich sehe Menschen und Tiere als Zahlen.« »Wie meinst du das?« »Wenn ich irgendein Tier sehe, hat es eine Zahl. Die Kuh dort hinten ist zum Beispiel eine 36, die Möwe eine 22.« Der Richter war eine 51, der Staatsanwalt eine 23. Überlegst du das? Nein, ich sehe es. Ich sehe es sofort. So wie andere ein Gesicht sehen. Ich denke nicht darüber nach, es ist einfach da. Habe ich auch eine Zahl? Ja, 5. Eine gute Zahl. Wir mussten beide lachen. Es war das erste Mal seit seiner Inhaftierung. Wir gingen eine Zeit lang schweigend nebeneinander. Philipp, »Was ist mit der 18?« Er sah mich erschreckt an. »Wieso 18?« »Du hast die Zahl der Polizistin genannt und du hast die Schafe mit 18 Stichen getötet.« »Nein, das stimmt nicht. Ich habe sie erst getötet und sie dann in jede Seite und in den Rücken je 6-mal gestochen. Ich musste auch die Augen rausnehmen. Das war sehr schwierig. Die ersten sind dabei kaputt gegangen.« Philipp begann zu zittern. Dann stieß er hervor. »Ich habe Angst vor der 18. Es ist der Teufel. 3 mal die 6. 18, verstehst du?« Ich sah ihn fragend an. »Die Apokalypse, der Antichrist. Es ist die Zahl der Tiere und des Teufels«, schrie er fast. Tatsächlich ist 666 eine biblische Zahl, die in der Offenbarung des Johannes vorkommt. Dort heißt es, »Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. Volkstümlich glaubte man, der Evangelist habe damit den Teufel bezeichnet. »Wenn ich die Schafe nicht töte, werden die Augen das Land verbrennen. Die Augäpfel sind die Sünde, sie sind die Äpfel vom Baum der Erkenntnis, sie werden alles zerstören.« Philipp begann zu weinen, hemmungslos wie ein Kind, er zitterte am ganzen Körper. Philipp, hör mir bitte zu, du hast Angst vor den Schafen und ihren scheußlichen Augen, das kann ich verstehen. Aber die ganze Sache mit der Offenbarung des Johannes ist völliger Unsinn. Johannes meinte mit der 666 nicht den Teufel, sondern es war eine versteckte Anspielung auf den römischen Kaiser Nero. Was? Wenn man die Zahlenwerte der hebräischen Schreibweise für Kaiser Nero addiert, erhält man die Summe 666. Das ist alles. Johannes konnte das nur nicht schreiben, er musste es chiffrieren. Es hat nichts mit dem Antichrist zu tun. Philipp weinte noch immer. Es hatte keinen Sinn, ihm zu sagen, dass nirgendwo in der Bibel von einem Apfelbaum im Paradies die Rede ist. Philipp lebte in seiner eigenen Welt. Irgendwann beruhigte er sich und wir gingen zurück zum Wagen. Die Luft war klar gewaschen und schmeckte nach Salz. »Ich habe noch eine Frage«, sagte ich nach einiger Zeit. »Ja?« »Was hat das alles mit Sabine zu tun? Warum hast du das mit ihren Augen gemacht?« »Ein paar Tage vor ihrem Geburtstag habe ich ihre Augen in meinem Zimmer gesehen«, sagte Philipp. »Sie hatte Schafsaugen bekommen. Und dann ist es mir klar geworden. Ich habe ihr das an dem Abend ihres Geburtstages im Dickhüß gesagt, aber sie wollte es nicht hören, sie bekam Angst.« »Was ist dir klar geworden?«, fragte ich. »Ihr Vor- und Familienname besteht aus je 6 Buchstaben.« »Wolltest du sie töten?« Philipp sah mich lange an. Dann sagte er, »Nein, ich will keine Menschen töten.« Eine Woche später brachte ich Philipp in eine psychiatrische Klinik in der Schweiz. Er wollte nicht, dass sein Vater mitkommt. Nachdem wir seine Koffer ausgepackt hatten, empfing uns der Leiter des Krankenhauses und zeigte uns die hellen und modernen Gebäude. Philipp war dort gut untergebracht, sofern man das von einer Nervenheilanstalt überhaupt sagen kann. Ich hatte lange mit dem Chefarzt telefoniert. Auch er war aus der Ferne der Ansicht, dass alles für eine paranoide Schizophrenie sprach. Die Krankheit ist nicht selten. Man geht davon aus, dass etwa 1% der Bevölkerung daran einmal im Leben leidet. Oft tritt sie in Schüben auf und führt dann zu formalen und inhaltlichen Denk- und Wahrnehmungsstörungen. Die meisten Patienten hören Stimmen. Viele glauben, sie würden verfolgt, seien an Naturkatastrophen schuld oder sie werden, wie bei Philipp, von Wahnvorstellungen gequält. Man behandelt die Krankheit mit Medikamenten und langen Therapien. Die Patienten müssen Vertrauen haben und sich öffnen. Die Chancen auf eine vollständige Heilung liegen bei etwa 30%. Am Ende der Führung brachte Philipp mich zur Pforte. Er war nur noch ein einsamer, trauriger und ängstlicher Junge. Er sagte, »Du hast mich nie gefragt, was ich für eine Zahl bin.« »Stimmt. Und? Welche Zahl bist du?« »Grün«, sagte er, drehte sich um und ging zurück in die Klinik. Der Dorn. Feldmeier hatte in seinem Leben schon viele Jobs gehabt. Er war Briefausträger, Kellner, Fotograf, Pizzabäcker und ein halbes Jahr lang Schmied gewesen. Mit 35 Jahren bewarb er sich auf eine Stelle als Wächter im städtischen Antikenmuseum und wurde zu seiner Verwunderung eingestellt. Nachdem er alle Formulare ausgefüllt, die Fragen beantwortet und Lichtbilder für den Hausausweis abgegeben hatte, händigte man ihm in der Kleiderkammer 3 graue Uniformen, 6 mittelblaue Hemden und 2 Paar schwarze Schuhe aus. Ein zukünftiger Kollege führte ihn durch das Gebäude, zeigte ihm Kantine, Ruheraum und Toiletten und erklärte die Bedienung der Stechuhr. Am Schluss sah er den Raum, den er später zu bewachen hatte. Während Feldmeier durch das Museum ging, ordnete Frau Truckau, eine der beiden Angestellten in der Personalabteilung, seine Unterlagen, schickte einen Teil an die Buchhaltung und legte eine Handakte an. Die Namen der Wächter waren auf Kärtchen zu übertragen und in einen Karteikasten einzusortieren. Alle 6 Wochen wurden die Mitarbeiter so in neuer Reihenfolge einem anderen städtischen Museum zugewiesen, um ihren Dienst abwechslungsreicher zu gestalten. Frau Truckau dachte an ihren Freund. Er hatte ihr gestern in dem Café, in dem sie sich seit fast 8 Monaten nach der Arbeit trafen, einen Heiratsantrag gemacht. Er war rot geworden und hatte gestottert. Seine Hände waren feucht gewesen. Die Umrisse hatten sich auf dem Marmortischchen abgebildet. Sie war vor Freude aufgesprungen, hatte ihn vor allen Leuten geküsst und dann waren sie bis zu seiner Wohnung gerannt. Jetzt war sie todmüde und übervoll von Plänen. Gleich würde sie ihn wiedersehen, er hatte versprochen, sie abzuholen. Sie verbrachte eine halbe Stunde auf der Toilette, spitzte Bleistifte, sortierte Büroklammern, trödelte auf dem Flur und schließlich hatte sie es geschafft. Sie warf sich ihre Jacke über, rannte die Stufen bis zum Ausgang runter und fiel in seine Arme. Frau Truckau hatte vergessen, das Fenster zu schließen. Als später die Putzfrau die Bürotür öffnete, erfasste ein Windstoß die halb ausgefüllte Karteikarte. Sie wurde zu Boden geweht und aufgefegt. Am nächsten Tag dachte Frau Truckau an alles Mögliche, nur nicht an Feldmeiers Karteikarte. Sein Name wurde nicht in den Rotationskasten einsortiert und als Frau Truckau ein Jahr später wegen ihres Babys aus dem Dienst ausschied, hatte man ihn vergessen. Feldmeier beschwerte sich nie. Die Halle war fast leer. 8 Meter hoch und etwa 150 Quadratmeter groß. Die Wände und halbrunden Decken bestanden aus Ziegelmauerwerk, dessen Rot von einer Kalkschwemmschicht gedämpft wurde und warm hervortrat. Der Boden war mit graublauem Marmor ausgelegt. Es war der letzte von 12 aufeinanderfolgenden Sälen in einem Seitenflügel des Museums. Im Zentrum der Halle stand die Büste. Sie war auf einen grauen Steinsockel montiert. Unter dem mittleren der 3 hohen Fenster war der Stuhl, auf der linken Fensterbank befand sich ein Luftfeuchtigkeitsmesser unter einer Glashaube. Er tickte leise. Vor dem Fenster lag ein Innenhof mit einer einzelnen Kastanie. Der nächste Wächter versah 4 Räume weiter seinen Dienst. Manchmal konnte Feldmeier das entfernte Quietschen der Gummisohlen auf dem Steinfußboden hören. Ansonsten war es still. Feldmeier setzte sich und wartete. In den ersten Wochen war er unruhig, stand alle 5 Minuten auf, lief in seinem Saal hin und her, zählte seine Schritte und freute sich über jeden Besucher. Feldmeier suchte nach Arbeit. Er vermaß seine Halle. Als einziges Hilfsmittel benutzte er ein Holzlineal, das er von zu Hause mitgebracht hatte. Zuerst nahm er Länge und Breite einer Marmorbodenplatte und errechnete daraus die Größe des Fußbodens. Dann bemerkte er, dass er die Fugen vergessen hatte, maß auch diese aus und zählte sie hinzu. Die Wände und Decken waren schwieriger, aber Feldmeier hatte genügend Zeit. Er führte ein Schulheft, in das er jede Berechnung eintrug. Er vermaß die Türen und deren Kassetten, die Aussparungen für die Schlösser, die Länge der Klinke, die Fußbodenleisten, die Heizkörperverkleidungen, die Fenstergriffe, den Abstand der Doppelscheiben, den Umfang des Luftfeuchtigkeitsmessgeräts und die Lichtschalter. Er wusste, wie viel Kubikmeter Luft in dem Raum war, wie weit und bis zu welcher Platte die Sonnenstrahlen an welchem Tag des Jahres in den Saal fielen. Er kannte die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit und deren Abweichungen morgens, mittags und abends. Er verzeichnete, dass die 12. Fuge vom Eingang ausgezählt einen halben Millimeter schmaler war. Der 2. Fenstergriff links hatte auf der Unterseite einen blauen Farbspritzer, den er nicht erklären konnte, denn es gab nichts Blaues in der Halle. Die Heizkörperverkleidung war an einer Stelle nicht ganz vollständig lackiert worden und es gab 3 stecknadelgroße Löcher in den Ziegeln der hinteren Wand. Feldmeier zählte die Besucher. Wie lange waren sie in seinem Saal? Von welcher Seite aus sahen sie die Statue an? Wie oft blickten sie aus dem Fenster? Wer nickte ihm zu? Er stellte Statistiken über männliche und weibliche Besucher auf, über Kinder, Klassen und Lehrer, über die Farben der Jacken, Hemden, Mäntel, Pullover, Hosenröcke und Strümpfe der Besucher. Er zählte, wie oft jemand in seiner Halle atmete, hielt fest, welche Marmorplatte wie oft betreten wurde, wie viele und welche Worte gesprochen wurden. Es gab eine Statistik zur Haar-, Augen- und Hautfarbe, eine weitere für Schals, Handtaschen und Gürtel und eine andere für Glatzen, Bärte und Eheringe. Er zählte die Fliegen und versuchte, das System ihrer Flugbewegungen und Landeplätze zu erfassen. Das Museum veränderte Feldmeier. Es hatte damit begonnen, dass er abends den Ton seines Fernsehers nicht mehr ertrug. Er ließ ihn noch ein halbes Jahr stumm laufen, dann schaltete er ihn gar nicht mehr ein und schließlich schenkte er ihn dem Studentenpärchen, das auf dem Flur gegenüber eingezogen war. Das nächste waren die Bilder. Er hatte ein paar Kunstdrucke, Äpfel und Tuch, Sonnenblumen und der Watzmann. Irgendwann irritierten ihn die Farben. Er hängte die Bilder ab und brachte sie zum Müll. Nach und nach leerte er seine Wohnung. Illustrierte, Vasen, Aschenbecher mit Verzierungen, Untersetzer, eine lila Überwurfdecke und zwei Teller mit Motiven aus Toledo. Feldmeier warf alles weg. Er nahm die Tapeten ab, spachtelte die Wände glatt und kalkte sie weiß. Er entfernte den Teppich und schliff die Dielen ab. Nach ein paar Jahren folgte Feldmeiers Leben einem immer gleichen Rhythmus. Er stand jeden Morgen um 6 Uhr auf. Dann ging er, ohne sich um das Wetter zu kümmern, 5400 Schritte auf einem Rundweg durch den Stadtgarten. Er ging gemächlich und wusste, wann die Ampel vor dem Straßenübergang auf grün springen würde. Wenn er es einmal nicht schaffte, den Rhythmus zu halten, war ihm den Rest des Tages unwohl. Jeden Abend zog er sich eine alte Hose an und polierte auf den Knien den Dielenboden in der Wohnung. Eine anstrengende Arbeit, die fast eine Stunde dauerte und ihn befriedigte. Er machte sorgfältig die Hausarbeit und hatte einen ruhigen, tiefen Schlaf. Sonntags kehrte er in der immer gleichen Gastwirtschaft ein, bestellte ein Hühnchen und trank dazu zwei Bier. Meist unterhielt er sich noch mit dem Wirt, mit dem er schon auf die Schule gegangen war. Vor dem Museum hatte Feldmeier regelmäßig Freundinnen gehabt. Dann interessierten sie ihn immer weniger. Sie waren ihm einfach zu viel, wie er dem Wirt sagte. Sie sind laut und stellen Fragen, auf die ich keine Antworten weiß, und von der Arbeit kann ich auch nichts erzählen. Feldmeiers einziges Hobby war die Fotografie. Er besaß eine schöne Leica, die er preiswert gebraucht gekauft hatte. Er hatte in einem seiner Berufe gelernt, Fotos selbst zu entwickeln. In der Abstellkammer seiner Wohnung hatte er sich eine Dunkelkammer eingerichtet, aber nach den Jahren im Museum waren ihm die Motive ausgegangen. Mit seiner Mutter telefonierte er regelmäßig und besuchte sie alle 3 Wochen. Nach ihrem Tod hatte er keine Verwandten mehr. Feldmeier kündigte seinen Telefonanschluss. Sein Leben floss ruhig dahin, er mied jede Aufregung. Er war weder glücklich noch unglücklich. Feldmeier war mit seinem Leben zufrieden, bis er sich mit der Plastik beschäftigte. Es war ein Dornauszieher, ein Motiv der Antike. Ein nackter Knabe sitzt auf einem Felsblock, er beugt seinen Rücken nach vorne, das linke Bein hat er angewinkelt und über den rechten Oberschenkel gelegt. Mit der linken Hand hält er den Rist des linken Fußes, mit der rechten Hand zieht er einen Dorn aus seiner Fußsohle. Die Marmorfigur in Feldmeiers Halle war eine römische Stilisierung des griechischen Originals. Sie war nicht besonders wertvoll, es gibt unzählige Kopien. Feldmeier hatte die Figur längst vermessen. Er hatte über sie alles gelesen, was er finden konnte, und er hätte sogar den Schatten, den die Figur auf den Boden warf, aus dem Kopf zeichnen können. Aber irgendwann zwischen dem 7. und 8. Jahr im Museum, ganz genau wusste er das nicht mehr, begann alles. Feldmeier saß auf seinem Stuhl und sah die Büste an, ohne sie wirklich zu sehen. Plötzlich fragte er sich, ob der Knabe den Dorn in seinem Fuß gefunden habe. Er wusste nicht, woher die Frage kam, sie war einfach da und sie verschwand nicht mehr. Er ging zu der Figur und untersuchte sie. Er konnte den Dorn im Fuß nicht finden. Feldmeier wurde nervös. Ein Gefühl, das er seit Jahren nicht mehr kannte. Je länger er hinsah, desto unklarer schien es ihm, ob der nackte Knabe den Dorn überhaupt zu fassen bekommen hatte. In dieser Nacht schlief Feldmeier schlecht. Am nächsten Morgen ließ er den Rundgang durch den Stadtgarten ausfallen und verschüttete seinen Kaffee. Er kam zu früh zum Museum und musste eine halbe Stunde bis zur Öffnung des Personaleingangs warten. In seiner Tasche hatte er eine Lupe. Er rannte fast in seinen Saal. Mit der Lupe untersuchte er die Büste Millimeter für Millimeter. Er fand keinen Dorn. Weder zwischen Daumen und Zeigefinger des Knaben noch in seinem Fuß. Feldmeier überlegte, ob der Knabe den Dorn vielleicht schon fallen gelassen hatte. Er rutschte auf den Knien um die Statue und suchte den Boden ab. Dann wurde ihm schlecht und er übergab sich auf der Toilette. Feldmeier wünschte sich, er hätte die Sache mit dem Dorn nie entdeckt. In den folgenden Wochen ging es mit ihm bergab. Er saß jeden Tag mit dem Knaben in der Halle und grübelte. Er stellte sich vor, wie der Junge gespielt hatte, vielleicht Verstecken oder Fußball. Nein, dachte Feldmeier dann, der darüber gelesen hatte, es war sicher ein Wettrennen. Sowas haben die in Griechenland dauernd gemacht. Und dann war der Knabe in einen winzigen Stachel getreten. Es hatte geschmerzt, er hatte nicht mehr auftreten können, die anderen waren vorausgelaufen, aber er hatte sich auf den Stein setzen müssen. Und dieser verdammte, unsichtbare Dorn steckte nun seit Jahrhunderten in dem Fuß und ließ sich nicht herausziehen. Feldmeier wurde immer unruhiger. Nach ein paar Monaten hatte er schon beim Aufwachen Beklemmungen. Er drückte sich morgens lange im Aufenthaltsraum herum und ausgerechnet er, den die Kollegen hinter seinem Rücken den Mönch nannten, schwätzte in der Kantine mit jedem und tat alles, um möglichst spät in seine Halle zu kommen. Wenn er dann bei dem Knaben war, konnte er ihn nicht ansehen. Es wurde schlimmer. Feldmeier hatte Schweißausbrüche, bekam Herzrasen und kaute seine Fingernägel ab. Er konnte kaum noch schlafen, wenn er einnickte, hatte er Albträume und wachte klatschnass auf. Sein äußeres Leben war nur noch Hülle. Bald glaubte er, der Dorn sei in seinem Kopf, dort wachse er immer weiter. Der Dorn kratzte an der Innenwand seines Schädels. Feldmeier konnte das Geräusch hören. Alles, was bis dahin in seinem Leben leer, ruhig und geordnet war, verwandelte sich in ein Chaos aus spitzen Stacheln. Und es gab keine Befreiung. Er konnte nichts mehr riechen. Und er hatte Schwierigkeiten zu atmen. Manchmal bekam er so wenig Luft, dass er, was streng verboten war, eines der Fenster im Saal aufriss. Er aß nur noch winzige Portionen, weil er meinte, er müsse daran ersticken. Er war überzeugt, dass der Fuß des Jungen sich entzündet hatte, und wenn er kurz hinsah, war er sich sicher, dass der Knabe jeden Tag ein Stück größer wurde. Er musste ihn befreien, ihn von dem Schmerz erlösen. Und so kam Feldmeier die Idee mit den Reißnägeln. In einem Geschäft für Bürobedarf erstand er eine Kiste Reißnägel mit gut sichtbaren Köpfchen in einem grellen Gelb. Er kaufte die kleinsten, die er finden konnte, es sollte nicht zu sehr schmerzen. Drei Straßen weiter befand sich ein Schuhgeschäft. Feldmeier musste nicht lange warten. Ein dürrer Mann probierte den Schuh, schrie vor Schmerz, hüpfte auf einem Bein zur Bank und zog sich fluchend einen gelben Reißnagel aus dem Fußballen. Er hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger gegen das Licht und zeigte ihn den anderen Kunden. Feldmeiers Gehirn setzte beim Anblick der herausgezogenen Reißzwecke so viel Endorphine frei, dass es ihn fast umriss. Das reine Glück überschwemmte ihn für Stunden. Alle Beklemmung und Ohnmacht verschwanden mit einem Schlag. Er wollte den verletzten Mann und die ganze Welt umarmen. Nach dem Rausch schlief er seit Monaten wieder eine ganze Nacht durch und hatte dabei einen immer wiederkehrenden Traum. Der Knabe zog den Dorn heraus, stand auf, lachte und winkte ihm zu. Nur 10 Tage vergingen, bis ihm der Dornauszieher erneut vorwurfsvoll seinen verletzten Fuß entgegenhielt. Feldmeier stöhnte, aber er wusste, was er zu tun hatte. Das Kistchen Reißnägel hatte er noch in der Tasche. Seit 23 Jahren stand er jetzt im Dienst des Museums und nun würde in ein paar Minuten seine Zeit enden. Feldmeier stand auf und schüttelte seine Beine aus. Sie waren in letzter Zeit öfter taub vom langen Sitzen. Es blieben nur noch 2 Minuten, dann wäre alles zu Ende. Er stellte den Stuhl unter das mittlere Fenster, wie er ihn damals an seinem ersten Tag vorgefunden hatte, rückte ihn zurecht und wischte ihn mit seinem Jackenärmel ab. Dann ging er ein letztes Mal zur Büste. Er hatte den Dornauszieher in den vergangenen 23 Jahren nie berührt. Und nichts von dem, was jetzt geschah, hatte Feldmeier geplant. Er sah sich selbst, wie er die Büste mit beiden Händen umgriff. Er spürte den glatten, kühlen Marmor, als er sie vom Sockel nahm. Sie war schwerer, als er erwartet hatte. Er hielt sie vor sein Gesicht, sie war jetzt ganz nah. Und dann hob er sie weit und immer weiter über seinen Kopf. Er stand auf den Zehenspitzen und streckte sie so hoch er konnte. In dieser Haltung hielt er es fast 1 Minute lang aus, dann begann er zu zittern. Er atmete so tief er konnte ein, schleuderte die Büste mit aller Wucht zu Boden und schrie. Feldmeier schrie so laut, wie er noch nie in seinem Leben geschrien hatte. Sein Schrei hallte durch die Säle, er wurde von Wand zu Wand weitergetragen und er war so fürchterlich, dass die Bedienung im Museumscafé 9 Räume weiter ein volles Tablett fallen ließ. Die Plastik zerbrach mit einem dunklen Knall auf dem Boden, eine Marmorplatte riss. Und dann geschah etwas Seltsames. Feldmeier schien es, als würde das Blut in seinen Adern die Farbe wechseln. Es wurde hellrot, Er spürte, wie es sich vom Magen aus pulsierend durch seinen ganzen Körper bis in die Finger- und Zehenspitzen ausbreitete. Es erleuchtete ihn von innen. Die zersprungene Platte, die Vertiefungen in den Ziegelwänden und die Staubkörner wurden plastisch. Alles wölbte sich ihm entgegen. Die umherfliegenden Marmorsplitter schienen in der Luft zu stehen. Dann sah er den Dorn. Er leuchtete in eigenartigem Glanz. Er sah ihn von allen Seiten gleichzeitig, bis er sich auflöste und verschwand. Feldmeier sank auf die Knie. Er hob langsam den Kopf und sah aus dem Fenster. Der Kastanienbaum stand in dem sanften Grün, wie es nur die ersten Frühlingstage hervorbringen. Die Nachmittagssonne warf bewegte Schatten auf den Boden des Saals. Es gab keine Schmerzen mehr. Feldmeier spürte die Wärme auf seinem Gesicht, seine Nase juckte und dann begann er zu lachen. Er lachte und lachte, er hielt sich den Bauch voll Lachen und er konnte nicht mehr damit aufhören. Die beiden Schutzpolizisten, die Feldmeier nach Hause brachten, wunderten sich über die Kargheit seiner Wohnung. Sie setzten ihn auf einen der beiden Stühle in der Küche und wollten abwarten, bis er sich beruhigt hatte und vielleicht etwas erklären würde. Einer der Polizisten suchte das Badezimmer. Er öffnete versehentlich die Schlafzimmertür, trat in den dunklen Raum und tastete nach dem Lichtschalter. Und dann sah er es. Die Wände und Decken waren mit tausenden Fotos tapeziert. Sie klebten übereinander, kein Millimeter war noch frei. Selbst auf dem Boden und dem Nachttisch lagen die Bilder. Sie alle zeigten das immer gleiche Motiv, nur die Orte wechselten. Männer, Frauen und Kinder saßen auf Treppen, auf Stühlen, Sofas und Fensterbänken. Sie saßen in Schwimmbädern, Schuhgeschäften, auf Wiesen und an Seeufern. Und sie alle zogen sich einen gelben Reißnagel aus dem Fuß. Die Direktion des Museums erstattete Strafanzeige gegen Feldmeier wegen Sachbeschädigung und wollte ihn auf Schadenersatz verklagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen hunderten Fällen von gefährlicher Körperverletzung. Der zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft entschied, Feldmeier von einem psychiatrischen Sachverständigen untersuchen zu lassen. Es wurde ein merkwürdiges Gutachten. Der Psychiater konnte sich nicht entscheiden. Einerseits, so meinte er, habe Feldmeier unter einer Psychose gelitten. Andererseits könne es sein, dass er sich durch das Zerstören der Statue selbst geheilt habe. Vielleicht sei Feldmeier gefährlich und aus den Reißnägeln könnten eines Tages Messer werden. Vielleicht aber auch nicht. Schließlich erhob die Staatsanwaltschaft Anklage vor dem Schöffengericht. Das bedeutete, dass der Staatsanwalt von einer Strafhöhe zwischen 2 und 4 Jahren ausging. Wird Anklage erhoben, muss das Gericht entscheiden, ob sie zur Verhandlung zugelassen wird. Der Richter eröffnet das Verfahren, wenn er eine Verurteilung für wahrscheinlicher als einen Freispruch hält. So steht es zumindest in den Lehrbüchern. In der Wirklichkeit spielen oft ganz andere Fragen eine Rolle. Kein Richter lässt seine Entscheidung gerne von einem höheren Gericht aufheben und deshalb werden viele Verfahren eröffnet, obwohl der Richter eigentlich meint, dass er den Angeklagten freisprechen wird. Will der Richter nicht eröffnen, sucht er manchmal das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft, um sicherzustellen, dass sie nicht in Beschwerde geht. Der Richter, der Staatsanwalt und ich saßen im Richterzimmer und diskutierten den Fall. Die Beweise der Staatsanwaltschaft schienen mir dürftig. Es gab nicht mehr als die Fotos. Zeugen konnte die Anklage nicht benennen und es war unklar, wie alt die Bilder waren. Vielleicht waren die Taten längst verjährt. Wer wusste das schon? Das Gutachten des Sachverständigen gab nicht viel her und ein Geständnis hatte Feldmeier nicht abgelegt. Es blieb die Sachbeschädigung an der Plastik. Mir schien es klar, dass die Hauptschuld die Museumsdirektion traf. Sie hatte Feldmeier 23 Jahre lang in einen Raum gesperrt und vergessen. Der Richter stimmte mir zu. Er war ungehalten. Er sagte, er würde lieber die Museumsdirektion auf der Anklagebank sehen. Immerhin sei es die städtische Verwaltung, die einen Menschen zugrunde gerichtet habe. Der Richter wollte, dass das Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt würde. Er wurde sehr deutlich. Eine solche Einstellung erfordert aber die Zustimmung der Strafverfolgungsbehörde. Unser Staatsanwalt war dazu nicht bereit. Ein paar Tage später erhielt ich doch noch den Einstellungsbescheid. Als ich den Richter anrief, sagte er mir, der Vorgesetzte unseres Staatsanwalts habe überraschend zugestimmt. Der Grund wurde natürlich nie offiziell mitgeteilt, aber er lag auf der Hand. Wäre das Verfahren weitergeführt worden, hätte sich die Museumsdirektion in einem öffentlichen Prozess nicht wirklich angenehmen Fragen stellen müssen. Und ein ungehaltener Richter hätte der Verteidigung sehr freie Hand gegeben. Feldmeier wäre mit einer winzigen Strafe davongekommen, aber Stadt und Museum wären vorgeführt worden. Auch die Museumsleitung sah schließlich von einer zivilrechtlichen Klage ab. Bei unserem Mittagessen sagte der Direktor, er sei froh, dass Feldmeier nicht den Saal der Salome bewacht habe. Feldmeier behielt seine Rentenansprüche. Das Museum gab eine kaum beachtete Erklärung heraus, dass eine Büste durch einen Unfall beschädigt worden sei. Feldmeiers Name wurde nicht erwähnt und er hat nie wieder einen Reißnagel in die Hand genommen. Man hatte die Scherben der Büste in einen Pappkarton eingesammelt und sie in die Museumswerkstätten gebracht. Eine Restauratorin bekam die Aufgabe, sie wiederherzustellen. Sie breitete die Stücke auf einem Tisch aus, der mit schwarzem Tuch bezogen war. Sie fotografierte jeden Splitter und registrierte über 200 Einzelteile in einer Kladde. Es war still in der Werkstatt, als sie mit der Arbeit begann. Sie hatte ein Fenster geöffnet. Die Wärme des Frühlings breitete sich in der Werkstatt aus und sie betrachtete die Scherben, während sie eine Zigarette rauchte. Sie war glücklich, nach ihrem Studium hier arbeiten zu können. Der Dornauszieher war ihre erste große Aufgabe. Sie wusste, dass das Zusammenfügen lange dauern konnte. Jahre vielleicht. Ihr gegenüber stand ein kleiner, hölzerner Buddha-Kopf aus Kyoto. Er war uralt und hatte einen Riss in der Stirn. Der Buddha lächelte. Thanatas Teeschale. Sie waren auf einer dieser öffentlichen Studentenpartys in Berlin. Dort gab es immer ein paar Mädchen, die auf Jungs aus Kreuzberg und Neukölln standen, einfach nur, weil sie anders waren. Vielleicht zog sie es an, in ihnen das Verletzliche zu suchen. Auch diesmal schien Samir Glück zu haben. Sie hatte blaue Augen und lachte viel. Plötzlich tauchte ihr Freund auf. Samir solle verschwinden oder man würde das auf der Straße austragen. Samir verstand nicht, was austragen hieß, aber er verstand die Aggression. Sie wurden nach draußen gedrängt. Ein älterer Student sagte zu Samir, der andere sei Amateurboxer und Meister der Uni. Samir sagte, mir scheißegal. Er war erst 17, aber er hatte über 150 Straßenkämpfe hinter sich und es gab nur wenige Dinge, vor denen er Angst hatte. Schlägereien gehörten nicht dazu. Der Boxer war muskulös, einen Kopf größer und ein ganzes Stück breiter als Samir. Und er grinste blöde. Um die beiden bildete sich ein Kreis und während der Boxer sich noch die Jacke auszog, trat Samir ihm mit der Schuhspitze in seine Hoden. Die Schuhe hatten auf der Innenseite Stahlkappen, der Boxer gurgelte und wollte sich vor Schmerz zusammenkrümmen. Samir packte seinen Kopf an den Haaren, riss ihn runter und rammte ihm gleichzeitig das rechte Knie ins Gesicht. Obwohl es ziemlich laut auf der Straße war, konnte man hören, wie der Kiefer des Boxers knackte. Er lag blutend auf dem Asphalt, eine Hand vor dem Schoß, die andere vor dem Gesicht. Samir nahm zwei Schritte Anlauf, der Tritt brach dem Boxer zwei Rippen. Samir fand, er habe sich fair verhalten. Er hatte nicht in das Gesicht getreten und vor allem, er hatte das Messer nicht benutzt. Es war einfach gewesen, er war kaum außer Atem. Er ärgerte sich, weil die Blonde nicht mit ihm abhaute, sondern heulte und sich um den Mann am Boden kümmerte. »Scheiß Schlampe«, sagte er und ging nach Hause. Der Jugendrichter verurteilte Samir zu 2 Wochen Dauerarrest und zur Teilnahme an einem Antigewaltseminar. Samir war wütend. Er versuchte den Sozialarbeitern in der Jugendstrafanstalt zu erklären, dass das Urteil falsch sei. Der Boxer habe angefangen, er sei nur schneller gewesen. So etwas sei kein Spiel. Man könne Fußball spielen, aber Boxen spiele niemand. Der Richter habe die Regeln nicht kapiert. Öcalan holte Samir nach den 2 Wochen vom Gefängnis ab. Öcalan war Samirs bester Freund. Er war 18 Jahre alt, ein großer und langsamer Junge mit teigigem Gesicht. Er hatte schon mit 12 eine Freundin gehabt und die Aktivitäten mit ihr mit dem Handy gefilmt. Das hatte ihm für alle Zeiten seinen Platz gesichert. Öcalan hatte einen absurd großen Penis und er stellte sich in den Pissoirs immer so hin, dass die anderen ihn sehen konnten. Er wollte unbedingt nach New York. Er war noch nie dort gewesen, er sprach kein Englisch, aber er war besessen von der Stadt. Man sah ihn nie ohne seine dunkelblaue Kappe mit der Aufschrift NY. Er wollte in Manhattan einen Nachtclub mit Restaurant und Go-Go-Tänzerinnen betreiben. Oder so etwas Ähnliches. Er konnte nicht erklären, wieso es ausgerechnet New York sein sollte, aber er dachte auch nicht darüber nach. Sein Vater hatte sein Leben lang in einer Glühbirnenfabrik gearbeitet, er war aus der Türkei nur mit einem Koffer eingewandert. Sein Sohn war seine Hoffnung. Die New York-Sache verstand er nicht. Özcan sagte zu Samir, er habe jemanden kennengelernt, der einen Plan habe. Er heiße Manolis. Der Plan sei gut, aber Manolis nicht ganz dicht. Manolis stammte aus einer griechischen Familie, die eine Reihe von Restaurants und Internetcafés in Kreuzberg und Neukölln betrieb. Er hatte Abitur gemacht, angefangen Geschichte zu studieren und sich nebenbei im Drogenhandel versucht. Vor ein paar Jahren war etwas schiefgelaufen. In dem Koffer war anstelle von Kokain nur Papier und Sand gewesen. Der Käufer schoss auf Manolis, als er mit Wagen und Geld fliehen wollte. Der Käufer war kein guter Schütze, von den 9 Kugeln traf nur eine. Sie drang in Manolis Hinterkopf und blieb dort stecken. Manolis hatte das Projektil noch im Kopf, als er mit einem Funkstreifenwagen zusammenstieß. Erst im Krankenhaus entdeckten es die Ärzte, und seitdem hatte Manolis ein Problem. Nach der Operation verkündete er seiner Familie, dass er ab jetzt Finne sei, feierte jedes Jahr den 6. Dezember als finnischen Nationalfeiertag und versuchte erfolglos, die Sprache zu lernen. Außerdem hatte er immer wieder Ausfälle und vielleicht war deshalb sein Plan auch kein wirklich vollständiger Plan. Aber Samir fand, dass es immerhin so eine Art Plan war. Manolis Schwester hatte eine Freundin, die als Putzfrau in einer Villa in Dahlem arbeitete. Sie brauchte dringend Geld, also hatte sie Manolis gegen eine kleine Beteiligung vorgeschlagen, in das Haus einzubrechen. Sie kannte den Code der Alarmanlage und den des elektronischen Schlosses. Sie wusste den Ort des Tresors und vor allem, dass der Besitzer bald für 4 Tage außerhalb Berlins sein würde. Samir und Özcan waren sofort einverstanden. In der Nacht vor der Tat schlief Samir schlecht. Er träumte von Manolis und von Finnland. Als er erwachte, war es 2 Uhr mittags. Er sagte »Scheiß Richter« und scheuchte seine Freundin aus dem Bett. Um 4 Uhr musste er beim Antigewaltseminar sein. Gegen 2 Uhr nachts holte Özcan die anderen ab. Manolis war eingeschlafen. Samir und Özcan mussten 20 Minuten vor der Tür warten. Es war kalt, die Scheiben beschlugen. Sie verfuhren sich und schrien sich gegenseitig an. Kurz vor 3 Uhr trafen sie in Dahlem ein. Im Auto zogen sie die schwarzen Wollmasken an. Sie waren zu groß, verrutschten und kratzten. Sie schwitzten darunter. Özcan hatte ein Wollknäuel im Mund. Er spuckte es auf das Armaturenbrett. Sie streiften sich Plastikhandschuhe über und liefen über den Kiesweg zum Eingang der Villa. Manolis tippte den Code in die Tastatur des Schlosses. Die Tür öffnete sich mit einem Klicken. Im Eingang befand sich die Alarmanlage. Nachdem Manolis auch dort eine Zahlenkombination eingegeben hatte, wechselten die Lämpchen ihre Farbe von rot auf grün. Özcan musste lachen. »Özcan's 11«, sagte er laut. Er liebte Kinofilme. Die Anspannung löste sich. So leicht war es noch nie gewesen. Die Eingangstür fiel ins Schloss, sie standen im Dunkeln. Sie fanden den Lichtschalter nicht. Samir fiel über eine Stufe und schlug sich die linke Augenbraue an einem Garderobenständer auf. Özcan stolperte über Samirs Füße und stützte sich im Fallen auf seinen Rücken. Samir ächzte unter seinem Gewicht. Manolis stand noch. Er hatte die Taschenlampen vergessen. Ihre Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Samir wischte sich das Blut aus dem Gesicht. Endlich fand Manolis den Lichtschalter. Das Haus war japanisch eingerichtet. Samir und Özcan waren davon überzeugt, dass niemand so wohnen könne. Sie brauchten nur ein paar Minuten, um den Tresor zu finden. Die Beschreibung war gut. Sie hebelten ihn mit Brechstangen aus der Wand und schleppten ihn zum Auto. Manolis wollte nochmals zurück ins Haus. Er hatte die Küche entdeckt und er hatte Hunger. Sie diskutierten das lange, bis Samir entschied, es sei zu gefährlich, man könne auch unterwegs an einer Imbissbude halten. Manolis murrte. In einem Keller in Neukölln versuchten sie, den Tresor zu öffnen. Sie hatten Erfahrung mit Panzerschränken, aber dieser widerstand. Özcan musste den Hochleistungsbohrer seines Schwagers ausleihen. Als der Tresor 4 Stunden später offen war, wussten sie, dass es sich gelohnt hatte. Sie fanden 120.000 Euro in bar und in einer Schatulle 6 Uhren. Und dann war da noch eine kleine schwarz lackierte Holzkiste. Samir öffnete sie. Sie war mit roter Seide ausgeschlagen, in ihr befand sich eine alte Schale. Özcan fand sie hässlich und wollte sie wegschmeißen. Samir wollte sie seiner Schwester schenken und Manolis war alles gleichgültig, er hatte immer noch Hunger. Schließlich einigten sie sich darauf, die Schale Mike zu verkaufen. Mike hatte ein kleines Geschäft mit einem großen Schild. Er nannte sich Antiquitätenhändler, aber er besaß eigentlich nur einen Mini-LKW und beschäftigte sich mit Wohnungsauflösungen und Gerümpel. Er bezahlte ihnen 30 Euro für die Schale. Als sie den Keller verließen, klopfte Samir Özcan auf die Schulter, wiederholte Özcan's 11 und alle lachten. Manolis Schwester würde für ihre Freundin 3.000 Euro bekommen. Jeder von ihnen hatte fast 40.000 Euro in der Tasche. Samir würde die Uhren an einen Hehler verkaufen. Es war ein einfacher und guter Einbruch gewesen. Es würde keine Probleme geben. Sie täuschten sich. Hiroshi Tanaka stand in seinem Schlafzimmer und betrachtete das Loch in der Wand. Er war 76 Jahre alt, seine Familie hatte Japan seit vielen hundert Jahren mitgeprägt, sie war in Versicherungen, Banken und der Schwerindustrie engagiert. Tanaka schrie nicht, er gestikulierte nicht, er starrte nur in das Loch. Aber sein Sekretär, der seit 30 Jahren in seinen Diensten stand, sagte abends seiner Frau, er habe Tanaka noch nie so wütend gesehen. Der Sekretär hatte an diesem Tag viel zu tun. Die Polizei war im Haus und stellte Fragen. Sie verdächtigte die Hausangestellten. Immerhin war die Alarmanlage ausgeschaltet und die Tür ohne Gewalt geöffnet worden. Aber der Verdacht ließ sich nicht konkretisieren. Tanaka nahm seine Angestellten in Schutz. Mit der Tatortarbeit kam man auch nicht weiter. Die Techniker des LKA fanden keine Fingerabdrücke und an DNA-Spuren war nicht zu denken. Die Putzfrau hatte gründlich sauber gemacht, bevor die Polizei gerufen wurde. Der Sekretär kannte seinen Chef gut und beantwortete die Fragen der Beamten ausweichend und einsilbig. Wichtiger war es, die Presse und die großen Sammler zu informieren. Sollte jemandem die Tanaka-Teeschale zum Kauf angeboten werden, würde die Familie, in deren Besitz sie seit mehr als 400 Jahren war, sie zu Höchstpreisen zurückkaufen. In diesem Fall bete Tanaka nur um den Namen des Verkäufers. Das Friseurgeschäft auf der Yorkstraße hieß wie sein Besitzer, Pokol. Im Schaufenster standen zwei ausgeblichene Vella-Reklamebilder aus den 80er Jahren, eine blonde Schönheit mit Ringelpulli und zu vielen Haaren und ein Mann mit langem Kinn und Oberlippenbart. Pokol hatte das Geschäft von seinem Vater geerbt. In seiner Jugend hatte Pokol noch selbst Haare geschnitten. Das Handwerk hatte er zu Hause gelernt. Jetzt betrieb er einige legale und viele illegale Geldspielsalons. Er behielt den Laden, saß den ganzen Tag auf einem der beiden bequemen Frisierstühle, trank Tee und machte seine Geschäfte. Mit den Jahren war er fett geworden, er liebte türkische Süßigkeiten. Sein Schwager betrieb drei Häuser weiter eine Konditorei und machte die besten Bali Elmala der Stadt, Apfelscheiben mit Honig, die in heißem Fett gebraten werden. Pokol war cholerisch und brutal, und er wusste, dass das sein Kapital war. Jeder hatte schon einmal die Geschichte des Wirtes gehört, der zu Pokol gesagt hatte, er solle bezahlen, was er esse. Das war 15 Jahre her. Pokol kannte den Wirt nicht und der Wirt kannte Pokol nicht. Pokol hatte die Bestellung an die Wand geworfen, war zu dem Kofferraum seines Wagens gegangen und mit einem Baseballschläger zurückgekehrt. Der Wirt verlor die Sehkraft auf dem rechten Auge, die Milz und die linke Niere und verbrachte den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Pokol wurde wegen versuchten Totschlags zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am Tag des Urteils stürzte der Wirt mit seinem Rollstuhl eine U-Bahn-Treppe herunter. Er brach sich das Genick und nachdem Pokol entlassen wurde, musste er nie wieder ein Essen bezahlen. Pokol las in der Zeitung von dem Einbruch. Nach einem Dutzend Anrufen bei Verwandten, Freunden, Hehlern und anderen Geschäftspartnern wusste er, wer bei Tanaka eingebrochen war. Er schickte ein Torpedo los, einen aufstrebenden Jungen, der alles für ihn tat. Das Torpedo richtete Samir und Özcan aus, Pokol wolle sie sprechen. Sofort. Die beiden erschienen kurze Zeit später in dem Friseursalon. Pokol ließ man nicht warten. Es gab Tee und Süßigkeiten, man war guter Stimmung. Plötzlich begann Pokol zu schreien, packte Samir an den Haaren, schleifte ihn durch den Laden und trat ihn in einer Ecke zusammen. Samir wehrte sich nicht und bot zwischen 2 Tritten 30% an. Pokol nickte grunzend, wandte sich von Samir ab und schlug Özcan mit einem flachen Holzbrett, das er für solche Fälle im Laden hatte, auf die Stirn. Danach beruhigte er sich, setzte sich zurück auf den Friseurstuhl und rief seine Freundin aus dem Nebenzimmer. Pokols Freundin hatte vor einigen Monaten noch als Model gearbeitet und hatte es geschafft, das Septembermädchen des Playboy zu werden. Sie träumte von Laufstegen oder einer Karriere bei einem Musiksender, bis Pokol sie entdeckte, ihren Freund zusammenschlug und ihr Manager wurde. Er nannte das Pflücken. Er ließ ihre Brüste vergrößern und ihren Mund aufspritzen. Anfangs glaubte sie ihm seine Pläne und Pokol bemühte sich wirklich, sie bei einer Agentur unterzubringen. Als es ihm zu mühsam wurde, folgten Auftritte in Diskotheken, später in Stripshows und am Ende waren es Pornos, die man in Deutschland nicht legal erwerben konnte. Irgendwann setzte Pokol ihr den ersten Schuss Heroin, jetzt war sie von ihm abhängig und liebte ihn. Pokol hatte keinen Sex mehr mit ihr, seit seine Freunde sie in einem Film als Urinal benutzt hatten. Sie war nur noch da, weil er sie nach Beirut verkaufen wollte. Menschenhandel funktionierte auch in diese Richtung. Und schließlich musste das Geld für den Schönheitschirurgen wieder reinkommen. Die Freundin verband Özcans Platzwunde und Pokol machte Witze, dass er jetzt wie ein Indianer aussehe. Verstehst du, wie Rothaut? Es gab erneut frischen Tee und Süßigkeiten. Die Freundin wurde weggeschickt und die Verhandlungen konnten fortgesetzt werden. Man einigte sich auf 50%. Die Uhren und die Schale sollten an Pokol gehen. Samir und Özcan gestanden ihre Fehler ein. Pokol betonte, es sei nicht persönlich gemeint und zur Verabschiedung umarmte er Samir und küsste ihn herzlich. Kurz nachdem die beiden den Laden wieder verlassen hatten, rief Pokol Wagner an. Wagner war ein Betrüger und Hochstapler. Er war 1,60 Meter groß, seine Haut war durch die Jahre im Solarium gelb geworden, seine Haare waren braun gefärbt und am Ansatz einige Zentimeter grau herausgewachsen. Wagners Wohnung war ein Klischee der 80er Jahre. Sie erstreckte sich über 2 Etagen. Das Schlafzimmer mit Spiegelschränken, Flocati-Teppichen und einem enormen Bett lag im oberen Stock. Das Wohnzimmer unten war eine Landschaft weißer Ledersofas, weißer Marmorböden, weißer Lackwände und Couchtischchen in Diamantenform. Wagner liebte alles, was glitzert. Selbst sein Funktelefon war mit Glassteinchen überzogen. Vor einigen Jahren hatte er Privatinsolvenz angemeldet, seinen Besitz auf Verwandte verteilt und weil die Justiz in diesen Dingen träge ist, gelang es ihm, immer weiter Schulden zu machen. Tatsächlich besaß Wagner nichts mehr. Die Wohnung gehörte seiner Ex-Ehefrau, seine Krankenversicherung konnte er seit Monaten nicht bezahlen und die Rechnung des Schönheitssalons für das Permanent-Make-up seiner Freundin war noch immer offen. Das Geld, das er früher leicht verdient hatte, hatte er für Autos und Champagner-Koks-Partys auf Ibiza ausgegeben. Jetzt waren die Investmentbanker, mit denen er damals gefeiert hatte, verschwunden und er konnte sich die neuen Reifen für den 10 Jahre alten Ferrari nicht mehr leisten. Wagner wartete seit langem auf die eine große Gelegenheit, die alles zum Guten wenden würde. In Cafés bestellte er bei Kellnerinnen eine Latte und brüllte dann jedes Mal wieder vor Lachen über den Altherrenwitz. Wagner litt schon sein ganzes Leben unter seiner Bedeutungslosigkeit. Während der durchschnittliche Betrüger nur hochstapelt, war Wagner geschickter. Er gab sich als harter Berliner Junge von ganz unten, der es geschafft habe. Menschen aus bürgerlicheren Schichten fassten Vertrauen zu ihm. Sie glaubten, er sei zwar grob, laut und unangenehm, aber gerade deshalb unverstellt und ehrlich. Wagner war weder hart noch ehrlich. Er hatte es auch nach seinen Maßstäben nicht geschafft. Er war nur auf eine verschlagene Art intelligent und weil er selbst schwach war, erkannte er die Schwächen anderer Menschen. Er nutzte sie auch dann aus, wenn er keinen Vorteil davon hatte. Manchmal bediente sich Pokol Wagners. Er verprügelte Wagner, wenn er frech wurde, es das letzte Mal zu lange her war oder er einfach Lust dazu hatte. Ansonsten hielt er ihn für Abfall. Für diesen Job aber schien Wagner ihm der Richtige zu sein. Pokol hatte die Erfahrung gemacht, dass er außerhalb seiner Kreise wegen seiner Herkunft und Sprache nicht ernst genommen wurde. Wagner erhielt den Auftrag, sich bei Tanata zu melden und ihm anzubieten, dass er Schale und Uhren zurückkaufen könne. Einzelheiten sollte er noch offen lassen. Wagner sagte zu. Er bekam die Telefonnummer Tanatas heraus und sprach 20 Minuten mit dem Sekretär. Wagner wurde versichert, dass die Polizei nicht eingeschaltet würde. Nachdem er aufgelegt hatte, freute er sich, streichelte die beiden Chihuahuas, die er Dolce und Gabbana getauft hatte, und überlegte, wie er Pokol doch noch ein wenig betrügen könnte. Eine Garotte ist ein dünner Draht, an dessen Enden kleine Holzgriffe angebracht sind. Sie entwickelte sich aus einem mittelalterlichen Folter- und Henkersinstrument. Bis 1973 wurden damit in Spanien Todesurteile vollstreckt. Und sie ist noch heute ein beliebtes Mordwerkzeug. Ihre Bestandteile lassen sich in jedem Baumarkt erwerben. Sie ist preiswert, leicht zu transportieren und effektiv. Die Schlinge wird dem Opfer von hinten um den Hals gelegt und mit Kraft zugezogen. Es kann nicht schreien und stirbt schnell. 4 Stunden nach dem Anruf bei Tanata läutete es an Wagners Wohnungstür. Wagner öffnete die Tür einen Spalt weit. Die Pistole, die er sich in den Hosenbund gesteckt hatte, rettete ihn nicht. Schon der erste Schlag gegen seinen Kehlkopf nahm ihm die Luft, und als die Garrotte eine Dreiviertelstunde später sein Leben beendete, war er dankbar, sterben zu dürfen. Wagners Putzfrau stellte am nächsten Morgen die Einkäufe in die Küche und sah 2 abgeschnittene Finger in der Spüle kleben. Sie rief die Polizei. Wagner lag in seinem Bett, seine Oberschenkel waren mit einer Schraubzwinge zusammengepresst, in der linken Kniescheibe steckten 2, in der rechten 3 Zimmermannsnägel. Eine Garrotte lag um seinen Hals, seine Zunge hing aus dem Mund. Wagner hatte sich vor seinem Tod eingenässt und die ermittelnden Beamten rätselten, welche Informationen er dem Täter preisgegeben hatte. Im Wohnzimmer, zwischen Marmorboden und Zimmerwand, lagen die beiden Hunde. Ihr Kläffen musste den Besucher gestört haben, er hatte sie zertreten. Die Spurensicherung versuchte, in den Kadavern einen Abdruck des Sohlenprofils zu nehmen. Erst in der Pathologie konnte ein Stückchen Plastik aus einem der Hunde gesichert werden. Der Täter hatte offensichtlich über seinen Schuhen Plastiktüten getragen. In der gleichen Nacht, in der Wagner starb, brachte Pokoll gegen 5 Uhr morgens das Münzgeld aus seinen Spielhallen in 2 Plastikeimern in das Friseurgeschäft. Er war müde, und als er sich nach vorne beugte, um die Tür aufzuschließen, hörte er ein hell surrendes Geräusch. Er kannte es. Sein Gehirn konnte es nicht schnell genug einordnen, aber eine Hundertstelsekunde, bevor die Kugel am Ende der Teleskopstahlrute auf seinen Hinterkopf klatschte, wusste er, was es war. Seine Freundin fand ihn im Laden, als sie ihn um Heroin anbetteln wollte. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf einem der beiden Friseurstühle. Die Arme hatte er um den Stuhl gelegt, als wollte er ihn umarmen. Seine Hände waren auf der Unterseite mit Kabelbindern gefesselt. Der massige Körper klemmte zwischen den Armlehnen. Pokoll war nackt, aus seinem After ragte ein abgebrochener Besenstiel. Der Gerichtsmediziner stellte bei der Obduktion fest, dass die Wucht, mit der das Holz eingeführt worden war, auch die Blase perforiert hatte. Pokolls Körper wies am Rücken und Kopf insgesamt 117 Platzwunden auf. Die Stahlkugel des Totschlägers hatte 14 Knochen gebrochen. Welcher der Schläge ihn am Ende getötet hatte, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Pokolls Tresor war nicht aufgebrochen worden. Die beiden Eimer mit dem Automatengeld standen fast unberührt im Eingang. Eine Münze hatte Pokoll im Mund, als er starb. Und eine weitere fand man in seiner Speiseröhre. Die Ermittlungen liefen ins Leere. Die Fingerabdrücke in Pokolls Laden konnten allen möglichen Straftätern in Neukölln und Kreuzberg zugeordnet werden. Die Folter mit dem Besenstiel deutete auf arabische Täter hin. Sie galt als besondere Form der Demütigung. Es gab ein paar Festnahmen und Vernehmungen im Umfeld. Die Polizei glaubte an Revierstreitigkeiten, aber sie hatte nichts in der Hand. Pokoll und Wagner waren nie zusammen polizeilich in Erscheinung getreten. Die Mordkommission konnte keinen Zusammenhang zwischen den Taten herstellen. Und am Ende gab es nur eine Menge Theorien. Pokolls Laden und der davorliegende Bürgersteig war mit weiß-rotem Flatterband gesichert. Scheinwerfer leuchteten den Raum aus. Jeder in Neukölln, den es interessierte, wusste noch während der Tatortarbeit der Polizei, wie Pokoll gestorben war. Und nun hatten Samir, Özcan und Manolis wirklich Angst. Sie standen um 11 Uhr mit dem Geld, den Uhren und der Teeschale vor Pokolls Laden in der Menschenmenge. Mike, der Antiquitätenhändler, dem sie die Schale verkauft hatten, kühlte sich 4 Straßen weiter sein rechtes Auge. Er hatte die Schale zurückgegeben und eine Aufwandsentschädigung bezahlen müssen. Das blaue Auge gehörte dazu. So waren die Regeln. Manolis sprach aus, was alle dachten. Pokoll war gefoltert worden, und falls es dabei um sie gegangen war, hatte er sie natürlich verraten. Wenn sich jemand traute, Pokoll zu töten, gab es für ihr eigenes Leben wenig Hoffnung. Samir sagte, dass die Sache mit der Schale schnell geregelt werden müsse. Die anderen stimmten zu, und schließlich kam Özcan auf die Idee, zu einem Anwalt zu gehen. Die drei jungen Männer erzählten mir die Geschichte, das heißt, Manolis sprach. Er schweifte immer wieder ins Philosophische ab und hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Das Ganze dauerte ziemlich lange. Dann sagten sie, sie seien sich nicht sicher, ob Tanata wüsste, wer eingebrochen sei. Sie legten Geld, Uhren und das Lackkästchen mit der Teeschale auf den Besprechungstisch und baten mich, die Gegenstände dem Eigentümer zurückzugeben. Ich verzeichnete alles so genau wie möglich, das Geld nahm ich nicht an, es wäre Geldwäsche gewesen. Ich telefonierte mit Tanatas Sekretär und vereinbarte für den Nachmittag einen Termin. Tanatas Haus lag in einer ruhigen Straße in Dahlem. Es gab keine Türklingel, eine unsichtbare Lichtschranke löste ein Signal aus, ein dunkler Gong, wie in einem Zen-Kloster. Der Sekretär übergab mir mit beiden Händen und spitzen Fingern seine Visitenkarte, was ein wenig sinnlos schien, da ich bereits da war. Dann fiel mir ein, dass der Visitenkartenaustausch in Japan ein Ritual war, und ich tat das Gleiche. Der Sekretär war freundlich und ernst. Er brachte mich in einen Raum mit erdfarbenen Wänden und einem Boden aus schwarzem Holz. Wir setzten uns an einen Tisch auf harte Stühle, ansonsten war das Zimmer leer. Nur ein dunkelgrünes Ikebana-Arrangement stand in der Wandnische. Das indirekte Licht war warm und gedämpft. Ich öffnete meine Aktentasche und breitete die Gegenstände aus. Der Sekretär legte die Uhren auf ein bereitstehendes Ledertablett. Das geschlossene Kästchen mit der Teeschale berührte er nicht. Ich bat ihn, die vorgefertigte Quittung zu unterschreiben. Er entschuldigte sich und verschwand hinter einer Schiebetür. Es wurde vollkommen still. Dann kam er zurück, unterschrieb die Quittung für die Uhren und die Teeschale, nahm das Tablett mit und ließ mich wieder allein. Noch immer war das Kästchen ungeöffnet. Tanata war klein und sah irgendwie vertrocknet aus. Er begrüßte mich auf westliche Art, war offensichtlich gut gelaunt und erzählte von seiner Familie in Japan. Nach einiger Zeit ging er zum Tisch, öffnete das Kästchen und hob die Schale heraus. Er fasste sie mit einer Hand am Boden und drehte sie langsam mit der anderen vor seinen Augen. Es war eine Matcha-Schale, in der mit einem kleinen Bambusbesen leuchtend grünes Teepulver geschlagen wird. Die Schale war schwarz über dunklem Scherben glasiert. Solche Schalen wurden nicht auf Scheiben hergestellt, sondern von Hand geformt, keine glich der anderen. Die älteste Töpferschule signierte die Keramik mit dem Zeichen Raku. Ein Freund hatte mir einmal gesagt, dass in diesen Schalen das alte Japan lebe. Tanata stellte sie behutsam wieder in das Kästchen und sagte, »Die Schale wurde 1581 von Chojiro für unsere Familie geschaffen. Chojiro war der Gründer der Raku-Tradition. Die Schale starrte aus der roten Seide wie ein schwarzes Auge. Wissen Sie, es hat schon einmal einen Krieg wegen dieser Schale gegeben. Das ist sehr lange her. Der Krieg dauerte fast 5 Jahre. Ich bin froh, dass es diesmal schneller ging.« Er ließ den Deckel des Kastens zuschnappen. Es hallte. Ich sagte, dass auch das Geld zurückbezahlt würde. Er schüttelte den Kopf. »Welches Geld?« fragte er. »Das aus Ihrem Tresor.« Da war kein Geld. Ich verstand ihn nicht sofort. Meine Mandantschaft sagte, »Wenn dort Geld gewesen wäre«, unterbrach er mich, »wäre es vielleicht unversteuert gewesen.« »Ja, und da Sie eine Quittung der Polizei werden vorlegen müssen, würden Fragen gestellt. Auch bei der Anzeige habe ich nicht angegeben, dass Geld gestohlen worden sei.« Wir vereinbarten schließlich, dass ich die Polizei über die Rückführung der Schale und der Uhren informieren würde. Natürlich fragte Tanata mich nicht, wer die Täter seien, und ich fragte nicht nach Pokol und Wagner. Nur die Polizei stellte Fragen. Ich konnte mich zum Schutz meiner Mandanten auf die anwaltliche Schweigepflicht berufen. Samir, Özcan und Manolis überlebten. Samir bekam einen Anruf und wurde mit seinen Freunden in ein Café auf dem Kurfürstendamm gebeten. Der Mann, der sie empfing, war höflich. Er zeigte ihnen auf dem Display eines Mobiltelefons die letzten Minuten von Pokol und Wagner, entschuldigte sich für die Qualität der Aufnahme und lud die drei zu einem Kuchen ein. Den Kuchen ließen sie stehen, aber sie gaben am nächsten Tag die 120.000 Euro zurück. Sie wussten, was ich gehört, und bezahlten zusätzlich 28.000 Euro für die Auslagen. Mehr hatten sie nicht auftreiben können. Der freundliche Herr sagte, das sei doch nicht nötig gewesen, und steckte das Geld ein. Manolis zog sich zurück. Er übernahm ein Restaurant seiner Familie, heiratete und wurde ruhiger. In seinem Restaurant hängen Bilder von Fjorden und Fischerbooten, es gibt finnischen Wodka und er plant, mit seiner Familie nach Finnland auszuwandern. Özcan und Samir wandten sich dem Drogenhandel zu. Sie stahlen nie wieder etwas, was sie nicht zuordnen konnten. Tanatas Putzfrau, die den Tipp zum Einbruch gegeben hatte, machte 2 Jahre später Ferien in Antalya. Die Sache hatte sie längst vergessen. Sie ging schwimmen. Obwohl das Meer an diesem Tag ruhig war, schlug sie mit dem Kopf gegen einen Felsen und ertrank. Tanata sah ich noch einmal in der Philharmonie in Berlin. Er saß 4 Reihen hinter mir. Als ich mich umdrehte, grüßte er freundlich und stumm. Er starb 1/2 Jahr später. Seine Leiche wurde nach Japan überführt, das Haus in Dahlem verkauft und auch der Sekretär kehrte in seine Heimat zurück. Die Schale ist heute der Mittelpunkt eines Museums der Tanata-Stiftung in Tokio. Der Äthiopier. Der bleiche Mann saß mitten auf dem Rasen. Er hatte ein merkwürdig schiefes Gesicht, abstehende Ohren und rote Haare. Seine Beine waren ausgestreckt, die Hände lagen im Schoß und hielten ein Bündel Geldscheine umklammert. Der Mann starrte auf einen faulenden Apfel, der neben ihm lag. Er beobachtete die Ameisen, die kleine Stücke herausbissen und abtransportierten. Es war kurz nach 12 Uhr an einem dieser fürchterlich heißen Hochsommertage in Berlin, an denen kein vernünftiger Mensch mittags freiwillig vor die Tür gehen würde. Der schmale Platz zwischen den Hochhäusern war künstlich von den Stadtplanern geschaffen worden. Die Glas-Stahlbauten reflektierten die Sonne und die Hitze staute sich über dem Boden. Der Rasensprenger war ausgefallen. Das Gras würde bis zum Abend verbrannt sein. Niemand beachtete den Mann. Auch nicht, als die Alarmsirene der gegenüberliegenden Bank losheulte. Die 3 Funkstreifenwagen, die kurze Zeit später eintrafen, rasten an ihm vorbei, Polizisten rannten in die Bank, andere sperrten den Platz. Immer mehr von ihnen trafen ein. Eine Frau im Kostüm kam mit Polizisten aus der Bank. Sie legte eine Hand über die Augenbrauen, um sich vor der Sonne zu schützen, suchte mit ihren Blicken den Rasen ab und schließlich zeigte sie auf den bleichen Mann. Der Strom der grünen und blauen Uniformen formierte sich schlagartig in Richtung ihrer ausgestreckten Hand. Die Polizisten schrien den Mann an, einer zog seine Dienstwaffe und brüllte, er solle die Hände hochheben. Der Mann reagierte nicht. Ein Polizeihauptmeister, der den ganzen Tag auf dem Revier Berichte geschrieben und sich gelangweilt hatte, rannte zu ihm. Er wollte der Erste sein. Er warf sich auf den Mann und drehte ihm den rechten Arm auf den Rücken. Geldscheine flogen durch die Luft. Befehle wurden geschrien und nicht beachtet, und dann standen sie alle um ihn herum und sammelten das Geld ein. Der Mann lag auf dem Bauch. Der Polizist presste ihm das Knie in den Rücken und drückte sein Gesicht ins Gras. Die Erde war warm. Zwischen den Stiefeln konnte der Mann jetzt wieder den Apfel sehen. Die Ameisen arbeiteten unbeeindruckt weiter. Er atmete den Geruch des Grases, der Erde und des faulenden Apfels ein. Er schloss die Augen und war wieder in Äthiopien. Sein Leben begann wie in einem bösen Märchen. Er wurde ausgesetzt. Eine leuchtend grüne Plastikwanne stand auf den Stufen des Pfarrhauses einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Gießen. Das Neugeborene lag auf einer verfilzten Decke und war unterkühlt. Wer auch immer es dort abgestellt hatte, hatte ihm nichts hinterlassen. Keinen Brief, kein Bild, keine Erinnerung. Die Wanne gab es in jedem Kaufhaus, die Decke stammte aus Bundeswehrbeständen. Der Pfarrer informierte sofort die Polizei, aber die Mutter wurde nicht gefunden. Das Baby kam in ein Kinderheim und nach 3 Monaten gaben die Behörden es zur Adoption frei. Die Michalkas, die selbst keine Kinder hatten, nahmen ihn auf und tauften ihn auf den Namen Frank Xaver. Sie waren schweigsame, harte Menschen, Hopfenbauern aus einer beschaulichen Gegend Oberfrankens. Sie hatten keine Erfahrung mit Kindern. Sein Adoptivvater sagte immer, das Leben ist kein Zuckerschlecken, und streckte dabei seine bläuliche Zunge heraus und leckte sich über die Lippen. Er behandelte Mensch, Vieh und Hopfenstöcke mit gleichem Respekt und gleicher Strenge. Er schimpfte mit seiner Frau, wenn sie zu weich mit dem Kind war. »Du verdirbst ihn mir«, sagte er und dachte an die Schäfer, die ihre Hunde nie streicheln. Im Kindergarten wurde er gehänselt. Mit 6 Jahren wurde er eingeschult. Nichts glückte ihm. Er war hässlich, er war zu groß und vor allem war er zu wild. Die Schule fiel ihm schwer, seine Rechtschreibung war eine Katastrophe. In beinahe jedem Fach schrieb er die schlechtesten Noten. Die Mädchen hatten Angst vor ihm oder waren von seinem Aussehen abgestoßen. Er war unsicher und daher großmäulig. Seine Haare machten ihn zum Außenseiter. Die meisten hielten ihn für dumm, nur seine Deutschlehrerin sagte, er habe andere Begabungen. Sie ließ ihn manchmal kleine Reparaturen an ihrem Haus machen und schenkte ihm sein erstes Taschenmesser. Michalka bastelte ihr zu Weihnachten eine Windmühle aus Holz. Die Flügel drehten sich, wenn man dagegen blies. Die Lehrerin heiratete einen Mann aus Nürnberg und verließ in den Sommerferien das Dorf. Sie hatte dem Jungen nichts davon gesagt und als er das nächste Mal zu ihr ging, fand er die Windmühle vor dem Haus in einem Bauschuttcontainer. Michalka blieb 2-mal sitzen. Mit dem Hauptschulabschluss verließ er die Schule und begann eine Lehre als Schreiner in der nächstgrößeren Stadt. Niemand hänselte ihn jetzt mehr. Er war 1,97 Meter groß. Die Gesellenprüfung bestand er nur, weil er im praktischen Teil überragend war. Seinen Militärdienst leistete er in einer Fernmeldeeinheit in der Nähe von Nürnberg ab. Er legte sich mit seinen Vorgesetzten an und verbrachte einen Tag in der Arrestzelle. Nach der Entlassung fuhr er per Anhalter nach Hamburg. Er hatte einen Film gesehen, der in der Stadt spielte. Es gab dort schöne Frauen, breite Straßen, einen Hafen und ein richtiges Nachtleben. Dort musste alles besser werden. In Hamburg wohnt die Freiheit, hatte er irgendwo gelesen. Der Inhaber einer Bauschreinerei in Fuhlsbüttel stellte ihn ein und gab ihm ein Zimmer über der Fabrikhalle. Das Zimmer war sauber, Michalka war geschickt und man war mit ihm zufrieden. Obwohl ihm oft die Begriffe fehlten, verstand er die technischen Zeichnungen, korrigierte sie und konnte sie umsetzen. Als in der Firma Geld aus einem Spind gestohlen wurde, wurde er entlassen. Er war der Letzte, der eingestellt worden war, und zuvor hatte es noch nie einen Diebstahl in der Firma gegeben. Die Polizei fand die Geldkassette 2 Wochen später in der Wohnung eines Drogenabhängigen. Michalka hatte nichts damit zu tun gehabt. Auf der Reeperbahn traf er einen Kumpel aus der Bundeswehr, der ihm einen Job als Hausmeister in einem Bordell vermittelte. Michalka wurde zum Mädchen für alles. Er lernte den Rand der Gesellschaft kennen. Zuhälter, Geldverleiher, Prostituierte, Drogenabhängige, Schläger. Er hielt sich raus, so gut er konnte. Er wohnte 2 Jahre in einem dunklen Zimmer im Souterrain des Bordells und dann begann er zu trinken. Er konnte das Elend um sich herum nicht ertragen. Die Frauen in dem Bordell mochten ihn und erzählten ihm ihre Schicksale. Er kam damit nicht zurecht. Er machte Schulden bei den falschen Leuten. Weil er nicht zurückzahlen konnte, wuchsen die Zinsen. Er wurde zusammengeschlagen, blieb in einem Hauseingang liegen und wurde von der Polizei aufgegriffen. Michalka wusste, dass er so untergehen würde. Er beschloss, es im Ausland zu versuchen. Das Land war ihm dabei völlig gleichgültig. Er dachte nicht lange nach und nahm sich von einer der Frauen in dem Bordell einen Strumpf. Er betrat die Sparkasse, streifte ihn sich, wie er es einmal in einem Film gesehen hatte, über das Gesicht, bedrohte die Kassiererin mit einer Plastikpistole und erbeutete 12.000 Mark. Die Polizei sperrte die Straßen ab und kontrollierte jeden Fußgänger, aber Michalka stieg fast in Trance in den Bus zum Flughafen. Er kaufte sich ein Economy-Ticket nach Addis Abeba, weil er dachte, dass die Stadt in Asien läge, jedenfalls weit weg. Niemand hielt ihn auf. 4 Stunden nach dem Überfall saß er im Flugzeug, sein einziges Gepäck war eine Plastiktüte. Als das Flugzeug abhob, hatte er Angst. Nach 10 Stunden Flug, dem ersten in seinem Leben, landete er in der Hauptstadt Äthiopiens. Am Flughafen kaufte er ein Visum für 6 Monate. 5 Millionen Einwohner, 60.000 Kinder auf der Straße, Prostitution, Kleinkriminalität, Armut, unendlich viele Bettler, Behinderte an den Straßenrändern, die ihr Handicap zeigten, um Mitleid zu erregen. Nach 3 Wochen war Michalka klar, das Elend in Hamburg und Addis Abeba nahm sich nichts. Er traf auf ein paar Deutsche, eine Kolonie der Gescheiterten. Die hygienischen Zustände waren katastrophal. Michalka infizierte sich mit Typhus. Er bekam Fieber, Hautausschlag und Durchfall, bis ein Bekannter eine Art Arzt auftrieb, der ihm Antibiotika verabreichte. Erneut war er am Ende. Michalka war sich jetzt sicher, dass die Welt eine Müllhalde ist. Er hatte keine Freunde, keine Aussichten, nichts, was ihn halten könnte. Nach 6 Monaten in Addis Abeba beschloss er, seinem Leben ein Ende zu setzen. Bilanzselbstmord. Aber wenigstens wollte er nicht im Dreck sterben. Von dem Geld waren noch rund 5000 Mark übrig. Er nahm den Zug in Richtung Djibouti. Ein paar Kilometer hinter Diredawa begann seine Wanderung durch das Weideland. Er schlief auf dem Boden oder in winzigen Absteigen. Er wurde von einem Moskito gestochen, der ihn mit Malaria infizierte. Er fuhr mit einem Bus ins Hochland. Unterwegs brach die Malaria aus. Er bekam Schüttelfrost. Irgendwo stieg er aus, lief wirr und krank durch die Kaffeeplantagen. Vor seinen Augen verschwamm die Welt. Er stürzte und fiel zwischen Kaffeesträuchern zu Boden. Bevor ihn das Bewusstsein verließ, war sein letzter Gedanke: Das war alles eine große Scheiße. Zwischen 2 Fieberschüben erwachte Michalka. Er bekam mit, dass er in einem Bett lag. Ein Arzt und viele fremde Menschen standen um ihn herum. Alle waren schwarz. Er verstand, dass die Menschen ihm halfen, und sank zurück in seine Fieberalbträume. Die Malaria war brutal. Hier im Hochland gab es keine Moskitos, aber man kannte die Krankheit gut und verstand, sie zu behandeln. Der seltsame Fremde, den man in der Plantage gefunden hatte, würde überleben. Das Fieber klang langsam ab. Michalka schlief fast 24 Stunden. Als er erwachte, lag er alleine in einem weiß getünchten Raum. Seine Jacke und seine Hose waren gewaschen und lagen ordentlich über dem einzigen Stuhl in dem Zimmer. Der Rucksack stand daneben. Als er versuchte aufzustehen, sackten seine Beine weg, ihm wurde schwarz vor Augen. Er setzte sich auf das Bett und blieb eine Viertelstunde sitzen. Dann versuchte er es ein zweites Mal. Er musste dringend auf Toilette. Er öffnete die Tür und trat in den Flur. Eine Frau kam auf ihn zu, gestikulierte heftig mit den Armen und schüttelte den Kopf. »No, no, no!« Sie hakte sich bei ihm unter und drängte ihn zurück in das Zimmer. Er machte ihr sein Bedürfnis deutlich. Sie nickte und zeigte auf einen Eimer unter dem Bett. Er fand die Frau schön und schlief wieder ein. Als er das nächste Mal erwachte, fühlte er sich besser. Er sah in seinen Rucksack, das Geld war vollzählig. Er konnte das Zimmer verlassen. Er war allein in dem winzigen Haus, das aus 2 Zimmern und einer Küche bestand. Alles hier war sauber und ordentlich. Er trat aus dem Haus auf einen kleinen Dorfplatz. Die Luft war frisch und angenehm kühl. Kinder stürmten auf ihn zu, sie lachten, sie wollten seine roten Haare anfassen. Nachdem er es verstanden hatte, setzte er sich auf einen Stein und ließ es zu. Die Kinder hatten ihren Spaß. Irgendwann kam die schöne Frau, bei der er wohnte. Sie schimpfte und zerrte an ihm. Sie brachte ihn wieder ins Haus und gab ihm Getreidefladen. Er aß alles auf. Sie lächelte ihn an. Nach und nach lernte er das Dorf der Kaffeebauern kennen. Sie hatten ihn in der Plantage gefunden, ihn hochgeschleppt und einen Arzt aus der Stadt geholt. Sie waren freundlich zu ihm. Nachdem er zu Kräften gekommen war, wollte er helfen. Die Bauern waren erstaunt. Dann akzeptierten sie. Ein halbes Jahr später wohnte er immer noch bei der Frau. Langsam lernte er ihre Sprache, zuerst ihren Namen, Ayana. Er schrieb sich Vokabeln in Lautschrift in ein Notizheft. Sie lachten, wenn er Fehler bei der Aussprache machte. Manchmal strich sie durch seine roten Haare. Irgendwann küssten sie sich. Ayana war 21. Ihr Mann war vor 2 Jahren bei einem Unfall in der Provinzhauptstadt gestorben. Michalka dachte über den Kaffeeanbau nach. Die Ernte war mühsam und fand zwischen Oktober und März von Hand statt. Er verstand das Problem schnell. Das Dorf war das letzte Glied in der Handelskette. Der Mann, der die getrockneten Kaffeebohnen abholte, verdiente mehr und hatte weniger Arbeit. Aber der Mann besaß einen alten Laster und im Dorf konnte niemand Auto fahren. Michalka kaufte für 1.400 Dollar einen besseren Wagen und fuhr die Ernte selbst in die Fabrik. Er erzielte den 9-fachen Preis und teilte den Gewinn unter den Bauern auf. Dann brachte er Dereje, einem jungen Mann aus dem Dorf, das Fahren bei. Dereje und er holten nun auch in den umliegenden Dörfern die Bohnen ab. Sie zahlten den Bauern das Dreifache wie bisher. Bald konnten sie einen zweiten LKW kaufen. Michalka überlegte, wie man die Arbeit leichter machen könnte. Er fuhr in die Provinzhauptstadt, erwarb einen uralten Dieselgenerator und baute mit gebrauchten Autofelgen und Stahlseilen von der Plantage bis ins Dorf eine Seilbahn. Als Transportbehälter zimmerte er große Holzkisten. Die Bahn brach 2-mal zusammen, bis er die richtigen Abstände der Holzträger gefunden und sie mit Stahlstreben verstärkt hatte. Der Dorfälteste beobachtete seine Versuche mit Argwohn. Aber als die Seilbahn funktionierte, war er der Erste, der Michalka auf den Rücken klopfte. Die Kaffeebohnen ließen sich jetzt schneller transportieren. Die Bauern mussten sie nicht mehr auf dem Rücken ins Dorf schleppen. Sie konnten schneller ernten. Die Arbeit war weniger anstrengend. Die Kinder liebten die Seilbahn. Sie malten auf die Holzkisten Gesichter, Tiere und einen Mann mit roten Haaren. Michalka wollte das Ernteergebnis weiter verbessern. Die Bauern breiteten die Bohnen auf Gestellen aus und wendeten sie 5 Wochen, bis sie fast trocken waren. Die Gestelle standen vor den Hütten oder auf deren Dächern. Die Bohnen verdarben, wenn sie nass wurden. Die ausgebreiteten Schichten mussten dünn sein, sonst verfaulte alles. Es war eine anstrengende Arbeit, die jeder für sich selbst tun musste. Michalka kaufte Zement und mischte Beton an. Vor dem Dorf legte er eine freie Fläche an, auf der alle Bauern des Dorfes die Ernte lagern konnten. Er konstruierte große Rechen und die Bauern wendeten die Bohnen jetzt gemeinsam. Über die Fläche spannten sie einen Regenschutz aus durchsichtiger Plastikfolie. Die Bohnen trockneten darunter schneller. Die Bauern waren zufrieden. Es war weniger Arbeit und nichts verdarb mehr. Michalka verstand, dass man die Qualität des Kaffees weiter verbessern konnte, wenn man die Bohnen nicht nur durch bloße Trocknung aufbereiten würde. Das Dorf lag neben einem kleinen Fluss mit klarem Quellwasser. Er wusch frische Kaffeebohnen von Hand und sortierte sie in 3 Wassertanks. Für wenig Geld besorgte er über einen Händler eine Maschine, die das Fruchtfleisch von den Bohnen trennte. Die ersten Versuche gingen schief, die so entpulpten Bohnen gärten zu lange und waren überfermentiert. Er lernte, dass es darum ging, die Anlagen absolut sauber zu halten. Eine einzige zurückgebliebene Bohne konnte den gesamten Prozess verderben. Schließlich gelang es. Er wusch den nass aufbereiteten Kaffee und entfernte die Reste der Pergamenthaut der Bohnen. Er grenzte ein kleines Stück auf der Betonfläche ab und trocknete sie. Als er einen Sack dieser Bohnen zum Händler brachte, bekam er den dreifachen Preis. Michalka erklärte den Vorgang den Bauern. Durch die Seilbahn konnten sie die Ernte so schnell einbringen, dass die Bohnen innerhalb von 12 Stunden die Nassaufbereitung durchliefen. Nach 2 Jahren stellte das Dorf die besten Kaffeebohnen im weiten Umkreis her. Ayana wurde schwanger. Sie freuten sich auf das Kind. Als das Mädchen geboren wurde, nannten sie es Tiru. Michalka war stolz und glücklich. Er wusste, dass er Ayana sein Leben verdankte. Das Dorf wurde wohlhabend. Nach 3 Jahren gab es 5 Lkw, die Ernte war perfekt organisiert, die Kaffeeplantagen der Bauern wuchsen, sie hatten ein Bewässerungssystem angelegt und Bäume zum Schutz vor dem Wind gepflanzt. Michalka war geachtet und wurde in der ganzen Gegend bekannt. Einen Teil ihrer Gewinne bezahlten die Bauern des Dorfes in eine gemeinsame Kasse. Michalka hatte aus der Stadt eine junge Lehrerin geholt und sorgte dafür, dass die Dorfkinder lesen und schreiben lernten. Wenn jemand aus dem Dorf krank wurde, kümmerte sich Michalka um ihn. Der Arzt stellte eine Notfallapotheke zusammen und brachte Michalka medizinische Grundkenntnisse bei. Er lernte schnell, er sah, wie man Blutvergiftungen behandelt und half bei Geburten. Der Arzt saß abends oft bei Michalka und Ayana. Er erzählte von der langen Geschichte des biblischen Landes. Sie wurden Freunde. In Streitfällen fragte man den Mann mit den roten Haaren um Rat. Michalka ließ sich nicht bestechen, er urteilte wie ein guter Richter ohne Ansehen der Stämme und Dörfer. Die Menschen vertrauten ihm. Er hatte sein Leben gefunden. Ayana und er liebten sich. Tiru wuchs auf und war gesund. Michalka konnte sein Glück nicht fassen. Nur manchmal, immer seltener, hatte er Albträume. Ayana wurde dann wach und streichelte ihn. Sie sagte, es gäbe in ihrer Sprache keine Vergangenheit. Michalka war in den Jahren mit ihr sanftmütig und ruhig geworden. Irgendwann wurden die Behörden auf ihn aufmerksam. Sie wollten seinen Pass sehen. Sein Visum war längst abgelaufen. Er lebte schon seit 6 Jahren in Äthiopien. Sie waren höflich, bestanden aber darauf, dass er in die Hauptstadt müsse, um die Sache zu klären. Michalka hatte ein schlechtes Gefühl, als er sich verabschiedete. Der Rehe brachte ihn zum Flughafen, seine Familie winkte ihm nach, Ayana weinte. In Addis Abeba wurde er auf die deutsche Botschaft geschickt. Dort sah ein Beamter in den Computer und verschwand mit seinem Pass. Michalka musste 1 Stunde warten. Als der Beamte wieder erschien, hatte er ein ernstes Gesicht und brachte 2 Wachleute mit. Er wurde festgenommen, der Beamte las ihm den Haftbefehl eines Richters in Hamburg vor. Banküberfall überführt durch Fingerabdrücke, die er auf dem Tresen der Bank hinterlassen hatte. Seine Fingerabdrücke waren gespeichert, weil er einmal in eine Schlägerei verwickelt gewesen war. Michalka versuchte, sich loszureißen. Er wurde zu Boden gebracht und ihm wurden Handschellen angelegt. Nach einer Nacht in der Zelle im Keller des Botschaftsgebäudes flog er zusammen mit zwei Sicherheitsbeamten nach Hamburg und wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. 3 Monate später wurde er zur Mindeststrafe von 5 Jahren verurteilt. Das Urteil war milde, weil die Tat lange zurücklag und Michalka keine Vorstrafen hatte. Er konnte Ayana nicht schreiben, weil es noch nicht einmal eine Adresse gab. Die deutsche Botschaft in Addis Abeba konnte oder wollte ihm nicht weiterhelfen. Natürlich gab es in dem Dorf kein Telefon. Er hatte kein Foto. Er sprach kaum und wurde zum Einzelgänger. Tag reihte sich an Tag, Monat an Monat, Jahr an Jahr. Nach 3 Jahren bekam er zum ersten Mal Vollzugslockerungen und unbegleiteten Haftausgang. Er wollte sofort nach Hause. Er konnte nicht ins Gefängnis zurück. Aber er hatte weder das Geld für den Flug noch einen Pass. Er wusste, wie er beides bekommen konnte. In der Haft hatte er die Adresse eines Fälschers in Berlin aufgeschnappt, also trampte er dorthin. Inzwischen wurde wieder nach ihm gefahndet. Er fand den Fälscher, aber der wollte zunächst Geld sehen. Michalka hatte kaum Geld. Er war verzweifelt. Er lief 3 Tage ohne zu essen und zu trinken durch die Stadt. Er rang mit sich, er wollte keine neue Straftat begehen, aber er musste nach Hause. Zu seiner Familie, zu Ayana und Tiru. Schließlich kaufte er am Bahnhof von seinem letzten Haftgeld eine Spielzeugpistole und ging in die erste Bank, die er sah. Er sah die Kassiererin an, die Pistole hielt er mit dem Lauf nach unten. Sein Mund war trocken, er sagte ganz leise: »Ich brauche Geld, bitte entschuldigen Sie, ich brauche es wirklich.« Sie verstand ihn erst nicht, dann gab sie ihm das Geld. Später sagte sie, sie habe Mitleid gehabt. Sie nahm das Geld von dem vorbereiteten Stapel für Überfälle und löste damit einen stillen Alarm aus. Er nahm es, legte die Pistole auf den Tresen und sagte: »Es tut mir so leid, bitte verzeihen Sie mir.« Vor der Bank war ein Stück grüner Rasen. Er konnte nicht mehr wegrennen. Er ging ganz langsam. Dann setzte er sich und wartete einfach ab. Michalka war zum 3. Mal am Ende. Ein Zellengenosse Michalkas bat mich, den Fall zu übernehmen. Er kenne Michalka aus Hamburg und übernehme die Kosten der Verteidigung. Ich besuchte Michalka in der Justizvollzugsanstalt Moabit. Er legte mir den Haftbefehl auf dem üblichen roten Papier, das die Justiz dafür benutzt, vor. Banküberfall und dazu eine offene Reststrafe von 20 Monaten aus der alten Verurteilung in Hamburg. Eine Verteidigung schien sinnlos. Michalka war auf frischer Tat gefasst und er war wegen des gleichen Deliktes bereits bestraft worden. Es ging also nur um das Strafmaß und das würde natürlich fürchterlich hoch sein. Aber irgendetwas beeindruckte mich an Michalka. Irgendetwas war an diesem Fall anders. Der Mann war nicht der typische Bankräuber. Ich übernahm seine Verteidigung. In den kommenden Wochen besuchte ich Michalka oft. Anfangs redete er kaum mit mir, er schien mit allem abgeschlossen zu haben. Nach und nach öffnete er sich ein wenig und erzählte langsam seine Geschichte. Er wollte nichts preisgeben, er glaubte, er verrate seine Frau und seine Tochter, wenn er im Gefängnis ihre Namen ausspräche. Die Verteidigung kann beantragen, dass ein Psychiater oder ein Psychologe den Angeklagten untersucht. Das Gericht wird einem solchen Antrag folgen, wenn es gelingt, Tatsachen vorzutragen, die nahelegen, dass der Angeklagte an einer psychischen Krankheit, einer Störung oder Auffälligkeit leidet. Natürlich ist das Gutachten des Sachverständigen für das Gericht nicht bindend. Der Psychiater kann nicht entscheiden, ob ein Angeklagter schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist. Nur das Gericht kann darüber urteilen. Aber der Gutachter hilft dem Gericht, er liefert den Richtern die wissenschaftlichen Grundlagen. Es war offensichtlich, dass Michalka bei der Tat an einer Störung litt. Niemand entschuldigt sich bei einem Bankraub, setzt sich mit der Beute auf eine Wiese und wartet auf seine Festnahme. Das Gericht beauftragte einen psychiatrischen Sachverständigen und 2 Monate später lag das schriftliche Gutachten vor. Der Psychiater ging davon aus, dass eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit vorlag. Alles Weitere würde er in der Hauptverhandlung vortragen. Der Prozess fand 5 Monate nach Michalkas Verhaftung statt. Die Strafkammer war neben der Vorsitzenden mit einem jüngeren Berufsrichter und 2 Schöffinnen besetzt. Die Vorsitzende hatte lediglich einen Tag für die Verhandlung angesetzt. Michalka gestand den Banküberfall. Er sprach zögernd und zu leise. Die Polizisten berichteten, wie sie Michalka festgenommen hatten. Sie schilderten, wie er auf dem Rasen gesessen hatte. Der Polizeihauptmeister, der ihn fixiert hatte, sagte, Michalka habe keinen Widerstand geleistet. Die Kassiererin sagte, sie habe keine Angst gehabt, der Räuber habe ihr eher leid getan, er habe so traurig ausgesehen. Wie ein Hund, sagte sie. Der Staatsanwalt fragte sie, ob sie jetzt Angst bei ihrer Arbeit habe, ob sie krankgeschrieben worden sei, ob sie eine Opfertherapie habe machen müssen. Sie verneinte alles. Der Räuber sei einfach ein armer Kerl gewesen, höflicher als die meisten Kunden. Der Staatsanwalt musste diese Fragen stellen. Hätte die Zeugin wirklich Angst gehabt, wäre das ein Grund für eine höhere Strafe. Die Spielzeugpistole wurde in Augenschein genommen. Ein billiges Modell aus China. Sie wog nur ein paar Gramm und sah nicht gefährlich aus. Eine Schöffin nahm sie in die Hand, sie entglitt, fiel zu Boden und ein Stück Plastik platzte ab. Eine solche Waffe konnte man kaum ernst nehmen. Nachdem die Tat selbst in einem Verfahren aufgeklärt ist, ist es üblich, dass der Angeklagte zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt wird. Michalka war die ganze Zeit über fast völlig abwesend. Es war mühsam, ihn zu bewegen, wenigstens ansatzweise sein Leben zu erzählen. Nur ganz langsam, nur Stück für Stück, versuchte er, seine Geschichte wiederzugeben. Es gelang kaum, ihm fehlten die Worte. Wie viele Menschen hatte er Schwierigkeiten, seine Gefühle auszudrücken. Es erschien einfacher, dem psychiatrischen Sachverständigen den Lebenslauf des Angeklagten vortragen zu lassen. Der Psychiater war gut vorbereitet. Er schilderte Michalkas Leben in allen Einzelheiten. Das Gericht kannte das bereits aus dem schriftlichen Gutachten, aber für die Schöffen war alles neu. Sie waren aufmerksam. Der Psychiater hatte Michalka in ungewöhnlich vielen Sitzungen befragt. Als er endete, wandte sich die Vorsitzende an Michalka, ob der Sachverständige alles richtig wiedergegeben habe. Michalka nickte. Ja, hat er. Dann wurde der Sachverständige nach seiner wissenschaftlichen Einschätzung der psychischen Situation bei dem Überfall auf die Bank befragt. Der Psychiater erklärte, dass das dreitägige Umherirren in der Stadt, ohne dass Michalka dabei etwas gegessen oder getrunken habe, seine Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt habe. Michalka habe kaum mehr gewusst, was er tat, und er habe seine Handlungen fast nicht mehr selbst bestimmen können. Die Beweisaufnahme wurde geschlossen. In einer Verhandlungspause sagte Michalka, dass das doch alles keinen Sinn habe. Wieso man sich so viel Mühe mit ihm mache, er würde sowieso verurteilt. In einem Strafprozess plädiert zuerst die Staatsanwaltschaft. Anders als in Amerika oder England ist sie in Deutschland keine Partei, sondern verhält sich neutral. Sie ist objektiv, sie ermittelt auch entlastende Umstände und deshalb gewinnt sie nicht und sie verliert nicht. Die Staatsanwaltschaft hat keine Leidenschaft, außer dem Gesetz. Sie dient nur dem Recht und der Gerechtigkeit. So ist es zumindest in der Theorie. Und während eines Ermittlungsverfahrens stimmt das auch in aller Regel, aber in der Hitze eines Prozesses verändern sich die Verhältnisse oft und die Objektivität beginnt zu leiden. Das ist menschlich, denn ein guter Ankläger bleibt eben immer ein Ankläger und es ist mehr als schwierig, anzuklagen und gleichzeitig neutral zu bleiben. Vielleicht ist das ein Webfehler in unserer Strafprozessordnung. Vielleicht verlangt das Gesetz einfach zu viel. Für Michalka beantragte der Staatsanwalt 9 Jahre. Er sagte, dass er nicht glaube, dass die Geschichte, die Michalka erzählt habe, stimme. Sie sei zu fantastisch und vermutlich frei erfunden. Auch eine verminderte Schuldfähigkeit wolle er nicht annehmen, denn die Ausführungen des Psychiaters würden nur auf den Angaben des Angeklagten beruhen und seien durch nichts belegt. Fakt sei nur, dass Michalka einen Banküberfall begangen habe. Die gesetzliche Mindeststrafe für einen Bankraub ist 5 Jahre, sagte er. Es ist bereits das 2. Mal, dass der Angeklagte dieses Delikt verübt hat. Als einzige Milderungsgründe kann man anerkennen, dass die Beute sichergestellt wurde und dass er ein Geständnis abgelegt hat. 9 Jahre sind daher der Tat und der Schuld des Angeklagten angemessen. Natürlich kann es nicht darum gehen, ob man die Angaben eines Angeklagten glaubt. Vor Gericht geht es um Beweise. Der Angeklagte ist dabei im Vorteil. Er muss nichts beweisen. Weder seine Unschuld noch die Richtigkeit seiner Aussage. Aber für Staatsanwaltschaft und Gericht gelten andere Regeln. Sie dürfen nichts behaupten, was sie nicht auch belegen können. Das klingt viel einfacher, als es ist. Niemand ist so objektiv, dass er Vermutung und Nachweis immer auseinanderhalten kann. Wir glauben, etwas sicher zu wissen. Wir verrennen uns. Und oft ist es alles andere als einfach, wieder zurückzufinden. Plädoyers sind in unserer Zeit für einen Prozess nicht mehr entscheidend. Staatsanwaltschaft und Verteidigung sprechen nicht zu Geschworenen, sondern zu Richtern und Schöffen. Jeder falsche Ton, jedes Brustaufreißen und jede geschraubte Formulierung sind unerträglich. Die großen Schlussvorträge passen in frühere Jahrhunderte. Die Deutschen mögen kein Pathos mehr. Es hatte einfach zu viel davon gegeben. Aber manchmal kann man sich eine kleine Inszenierung erlauben, einen unerwarteten letzten Antrag. Michalka selbst hatte davon nichts geahnt. Eine Bekannte arbeitete im diplomatischen Dienst, sie war in Kenia stationiert und half mir. Über viele Umwege hatte sie Michalkas Freund, den Arzt aus der Provinzhauptstadt, gefunden. Der Arzt sprach perfekt Englisch. Ich hatte mit ihm telefoniert und ihn gebeten, hier auszusagen. Als ich ihm vorschlug, die Flugkosten zu übernehmen, hatte er mich ausgelacht. Er hatte gesagt, er sei so glücklich, dass sein Freund noch lebe, er würde überall hinkommen, um ihn zu sehen. Und jetzt stand er vor der Tür des Gerichtssaales und wartete. Mit einem Schlag war Michalka hellwach. Er sprang auf, als der Arzt den Saal betrat, und wollte zu ihm. Die Tränen liefen ihm herunter. Die Wachtmeister hielten ihn fest, aber die Vorsitzende winkte ab und ließ es zu. Die beiden umarmten sich mitten im Gerichtssaal. Michalka hob den zierlichen Mann hoch und drückte ihn an sich. Der Arzt hatte ein Video mitgebracht. Ein Wachtmeister wurde losgeschickt, um ein Abspielgerät zu holen. Wir sahen jetzt das Dorf, die Seilbahn, die Lastwagen, lauter Kinder und Erwachsene, die ständig lachend in die Kamera winkten und »Frank, Frank« riefen. Und dann sah man endlich Ayana und Tiru. Michalka weinte und lachte und weinte wieder. Er war völlig außer sich. Er saß neben seinem Freund und zerquetschte fast dessen Finger mit seinen enormen Händen. Die Vorsitzende und eine der Schöffinnen hatten Tränen in den Augen. Es war alles andere als eine typische Gerichtsszene. Unser Strafrecht ist Schuldstrafrecht. Wir strafen nach der Schuld eines Menschen. Wir fragen, in welchem Maß wir ihn für seine Handlungen verantwortlich machen können. Das ist kompliziert. Im Mittelalter war es einfacher. Man bestrafte nur nach der Tat. Einem Dieb wurde die Hand abgehackt. Und zwar immer. Es war ganz gleich, ob er aus Geldgier stahl oder weil er sonst verhungert wäre. Strafen war damals eine Art Mathematik. Auf jede Tat stand ein genau festgelegtes Strafmaß. Unser heutiges Strafrecht ist klüger. Es wird dem Leben gerechter, aber es ist auch schwieriger. Ein Bankraub ist eben nicht immer nur ein Bankraub. Was konnten wir Michalka schon vorwerfen? Hatte er nicht das getan, was in uns allen ist? Hätten wir an seiner Stelle tatsächlich anders gehandelt? Ist es nicht die Sehnsucht aller Menschen, zu denen zurückzukehren, die sie lieben? Michalka wurde zu 2 Jahren verurteilt. Eine Woche nach dem Prozess traf ich die Vorsitzende auf einem der langen Gerichtsflure in Moabit. Sie sagte, dass die Schöffen zusammengelegt hätten, um ihm ein Flugticket zu kaufen. Nachdem Michalka die Hälfte der Strafe verbüßt hatte, wurde er auf Bewährung entlassen. Der Vorsitzende der Vollstreckungskammer, eine Art fontanischer Stechlin, ließ sich die ganze Geschichte nochmals erzählen und brummte nur: »Dolles Ding«. Dann verfügte er die Entlassung. Michalka lebt heute wieder in Äthiopien und hat die dortige Staatsbürgerschaft angenommen. Tiru hat inzwischen einen Bruder und eine Schwester bekommen. Manchmal ruft Michalka mich an. Er sagt immer noch, er sei glücklich. Sie hörten »Verbrechen« von Ferdinand von Schirach, nach dem gleichnamigen Buch, erschienen im Piper Verlag. Gelesen von Burkhard Klausner. Regie Hans-Peter Krüger. Ton und Schnitt Michael Walz. Eine Produktion von »Der Audio Verlag«.